Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ich bin nicht da, ich bin hier. Fürwahr. Wo? Hier. Ach so. Du warst aber schon immer hier. Wo kommst du wirklich her? Seid ihr alle da? Ja. Ja, hier, nur hier. Ja. Ich Nur hoffe, ihr hier. fühlt euch heute wunderbar und seid überall, weil heute ist der Tag, an dem jeder von euch ein Gott sein soll. Seid ein Gott-Tag. Aber nicht übermütig werden. Ihr könnt euch ja überlegen, wie kann man die Welt ein bisschen schöner machen. Aber das Wichtigste an diesem Tag, was man machen soll, ist einfach irgendjemandem eine gute Tat zu tun. Blitzeschleudern. Die Welt ein kleines bisschen besser zu machen als kleiner Gott. Blitzeschleudern. In den Wald gehen. Wie soll man als Gott nicht übermütig werden, ne? Sowas wie Gottwichteln quasi, ja. Seid ihr eigentlich so allwissende Götter oder eher so allgute Götter? Ich bin omnipräsent und ignorant. Überall und nirgends. Ich bin chaotisch neutral. Ich bin die Fliege an dem Wand eures Kühlschranks. Dem war falscher, dem. Die Beobachtende oder so, das Beobachtende. Ich bin Jack Scott-Komplex, ja. Ich bin Jacks Ja. barrierefreie Schranke. Genau, wer Gott ist, der kommt auch in den Wald ohne Schranke oder so. Ist schon irgendwo ironisch, weil eine Schranke ist eine Barriere und eine Ja, Barriere ist eine genau. Beobachtende. Ach Ironisch was. ist ein Wort, wie man es beschreiben kann. Ein anderes Wort wäre vollkommen irrsinniger Blödsinn. Das wäre ein anderes Wort. Das wird uns hier präsentiert. Also für die Leute, die uns zum Zuhören, wir sehen hier ein Bild. Barrierefrei. Diese Schranke macht den Wald für alle zugänglich. Und wir haben ja einen glücklichen Menschen, der wohl diese barrierefreie Schranke, ne, lasst es euch mal durch den Kopf gehen, hier erfunden hat, damit er mit seinem Rollstuhl Es ist in wirklich den eine Wald Schranke, eine kann. Bahnschranke. Das habe ich jetzt gar nicht Könnte man die gerafft. Schranke nicht einfach hoch machen, wenn man mit dem Ja. Rollstuhl durchfährt? Oder könnte man sie nicht einfach abbauen und wenn es darum Ja, geht, oder auch, ja. wenn es Wie der darum geht, Rollifahrer mal kurz den Kopf einziehen oder so, das wenn geht es vielleicht auch. darum, wenn es darum geht, dass da nur keine Autos rein sollen in den Wald oder so, dann baut man halt zwei Poller dahin, die man umlegen kann, falls dann der Förster da irgendwie durchfährt oder so. Das ist das gleiche Problem dann behoben. Dann können die da auch mit dem Rollstuhl und mit dem Fahrrad und was sie irgendwie meinen, da rein. Eine Wenn das seine Ingenieur, barrierefreie Schranke. genau, wenn das die Barrierefreie Schranke. Ingenieursleistung ist, ne, dann möchte ich gar nicht wissen, wie so dein Rollstuhl sitzt, ey. Und das wird uns hier präsentiert von WDR, irgend so ein Ding, was wir hier mit unseren Gebührengeldern bezahlen, wo es um irgendwelche Innovationen geht oder so. Kugel 2. Ideen für heute und übermorgen. Ich frage mich ja, wenn es keine roten Linien mehr gibt, wofür brauchen wir dann noch Schranken? Also, ich habe mal ein bisschen rumgestöbert, okay, habe hier so eine Statistik gefunden. Laut Statistik der schwerbehinderten Menschen des Statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2019 insgesamt 7,9, also 8 Millionen Menschen in Deutschland mit Schwerbehindertenausweis bei den Versorgungsämtern registriert. So, okay, Einsatz, ne, also woher die Quelle kommt. Und dann hier noch ganz kurz: Danach sind insgesamt rund 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf einen Rollstuhl angewiesen. Das entspricht rund 17,7% der schwerbehinderten Menschen und rund 1,68% der Gesamtbevölkerung in Deutschland im Jahr 2019. Ich bin ja schon voll und ganz für Barrierefreiheit, aber das ist gut, das kann man vielleicht im besten Fall als Witz sehen. Ja, weil es ist ja schon ein bisschen patronizing, fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein. Ja, wenn es jetzt nicht so super teuer war, dann soll es doch irgendwie auch egal sein. Also finde ich nicht so schlimm. Ich hatte jetzt Ja, gedacht, aber irgend überleg doch so eine mal, wie viele. Corona-Schranke oder so. Das hätte ich richtig komisch gefunden. Überleg mal, wie viele von diesen Schranken es gibt. Und wenn sich das jetzt durchsetzt, müssen die alle Das setzt sich laut. aber nicht durch. Das setzt sich nicht durch. Ich Es glaube nicht geht da dran. ums So wie das Wissen. Internet Es oder ist kein was? iPhone oder so. Ich Es glaube nicht. ist vollkommen egal, was da für Gehirnschmalz reingeflossen ist. Es ist auf jeden Fall nicht genug Gehirnschmalz, weil wir haben ja eine barrierefreie Schranke. Ja, das ist Also, schon ja, und ich Ge meine, Schöne Ironie. solange das Great Barrier Reef noch existiert, braucht man von Barrierefreiheit eh nicht zu reden. Ja, ganz ehrlich, Trump hätte diese Rhetorik für sich zu nutzen, eigen machen sollen. So, ne, dass die Grenze zu Mexiko eine barrierefreie Schranke ist. Mit einer riesigen Rampe, aber nur auf der amerikanischen Seite, ne? Ja, ja, genau. Aber was, mein erster Gedanke zu diesem Ding war, das sieht aus wie so ein Noise-Gate-Channel, so ein Signalverarbeitungsding. Da kommt ein Signal, wird abgeschnitten, dann so, ne, von dem Puls her. Und der zweite Gedanke bei mir war, logistisch gesehen, ja, wie lagert man diese Dinge? Weil die verbrauchen dann ja mehr Platz. Du kannst sie ja nicht irgendwie, keine Ahnung, ich meine, du kannst so ein Bündel draus machen, aber der ist halt unhandlich, weißt du? Das Problem fängt ja schon an, wenn die Schranke hochklappt, dann brauchst du halt links von der Schranke genug Platz. Oh, ja. Man lagert das nicht. Ist, glaube ich, keine Lösung. Ja. Vor allem, wo wird denn bitte irgendwie Schranken verwendet, außer halt im Wald und auf Straßen, wo E-Autos sind? Im Wald, ne? Sieht man ja. Ja, Bahnschranken beispielsweise. Aber da sollte man vielleicht keinen Rollstuhl vormachen, dass der Rollstuhlfahrer genau auf die Gleise fährt, wenn er zukommt. Also eigentlich auch das Bild selbst ist jetzt auch nicht so gelungen, weil ich fände es cooler, wenn dieser Kerl in den Wald fahren würde und nicht aus ihm kommen. So. Weil, ja, aber das geht das in den Wald. Fahrt. Lasst euch von barrierefreien Schranken nicht zurückhalten. Guck mal, viele Leute haben ja auch Probleme, mit dem Rollstuhl in den Keller zu kommen. Da könnte man ja, den Keller geht auch, dann könnte man den Keller einfach ebenerdig bauen. Ja, also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, man kann als Rollstuhlfahrer oder als Begleitperson vom Rollstuhlfahrer die Schranke einfach hoch machen. Gut, außenrum durch das Gras zu fahren, ist dann natürlich wirklich nicht so. Naja gut, so Schranken sind ja oft aber verschlossen, damit halt nicht Autofahrer aussteigen, sie einfach ja, aber dann hast, durchfahren. Ja, aber ich wundere mich auf, schon, dass die da nicht selbst dran gedacht haben von vornherein. Aber also, pass auf, okay, so du hast doch auch die Möglichkeit, so, okay, klar, geografisch gesehen nicht überall in Deutschland gibt es das, okay, verstehe, aber die Möglichkeit halt aus dem Haus zu kommen und dann irgendwie in einen Park, der eh offen für alle ist, wo keine Schranken existieren. Ja, aber der Mensch möchte doch in den Wald. Ich meine, das solltest du als Weltraumaffe nachvollziehen können, dass der nicht in den Park will. Ja, trotzdem ist hier die Frage, warum man nicht zwei Poller hingestellt hat. Ne? Ja, aber so. Das wirkt auch weil so, als wäre... Der Förster keinen Bock hat, da auszusteigen. Was, oder so. Pollard? Nee, aber ja, aber nee. Zwei Poller hinzustellen. Poller, ja, aber ist einfach so cool. Es wirkt so halt so, dass als seien, weißt du, so alle Wege in den Wald versperrt und die einzige Möglichkeit, in den Wald zu kommen, ist durch Schranken. Und das stimmt halt auch nicht. So. Das heißt, auch da wiederum 1,8% der deutschen Bevölkerung sitzt im Rollstuhl, aber die sind ja quer verteilt. Und wenn die in den Wald wollen, dann gibt es da auch teilweise gar keine Schranken. Also ja, und hoffentlich gibt es dann auch einen guten Waldweg. Ja. Sonst macht das mit der Rollstuhlfahrerschranke. Ja, genau. Ja? Die Schranke haben wir jetzt gefixt. Jetzt muss der Weg nur noch gefixt werden. Rollstuhlfahrer sind nicht wie R2-D2. Die können nicht quer durch den Wald rollen. Jetzt müssen wir die Schlammlöcher weg oder so. Und sie machen auch nicht dieselben Geräusche. Ja. Das Gute ist, im Wald kann man frei sprechen. Ja. Ohne, dass einen jemand irgendwie dafür in die rechte Ecke stellt. Und hier haben wir jemanden, der arbeitet bei der Canadian oder hat bei der Canadian Broadcasting Agency Corporation gearbeitet, CBC. Die CBC ist Gamergate-Freunden ganz gut bekannt, weil die hat sich auch an dem Bashing der Gamergate-Geschichte damals beteiligt, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk sozusagen in Kanada. Hat man dort die gängige Meinung übernommen, Gamergate sei eine Hassgruppe, deren Anliegen jeglicher Grundlage entbehren, etc. pp. Da gibt es auch einen User namens Luna Archivist, der hat sogar einen Rechtsstreit mit der CBC deswegen begonnen und auch in Teilen Recht erhalten. Und hier haben wir jetzt Tara Henley, die sagt, warum habe ich meinen Job bei der CBC aufgegeben? Und da möchte ich ein Stück aus dem Artikel vorlesen. Im gegenwärtigen Klima beim CBC zu arbeiten, bedeutet kognitive Dissonanzen zu akzeptieren und journalistische Integrität aufzugeben. Es bedeutet, sich enthusiastisch einer radikalen politischen Agenda anzuschließen, die auf dem Campus der Ivy Leagues in den Vereinigten Staaten entstand und sich über amerikanische Social-Media-Plattformen verbreitete, die Empörung monetarisieren und gesellschaftliche Spaltung schüren. Es geht darum, so zu tun, als ob die erwachte, die woke Weltanschauung nahezu universell ist, auch wenn sie bei denen, die sie kennen, mit denen sie sprechen, interviewen und lesen, alles andere als beliebt ist. Jetzt beim CBC zu arbeiten, bedeutet die Idee zu akzeptieren, dass Rasse das Wichtigste an einer Person ist und dass einige Rassen für die öffentliche Diskussion relevanter sind als andere. In meinem Newsraum fülle ich für jeden Gast, den sie buchen, Formulare für Rassenprofile aus. Bei manchen Leuten, und es wird darauf geachtet, von manchen Hautfarben mehr Leute aktiv zu buchen und bei anderen weniger. Beim CBC arbeiten bedeutet, sich Bewerbungsgesprächen zu unterziehen, bei denen es nicht um Qualifikationen oder Erfahrungen geht, sondern stattdessen das Nachplappern von Orthodoxien, die Demonstration von Treue zu Dogmen zu fordern. Der CBC soll gegen Regierungen und Unternehmen gegenüber weniger feindselig werden und gewöhnliche Menschen mit Ideen, die Twitter nicht mag, feindseliger gegenüberstehen. Es geht darum, Mikroaggressionen endlos zu dokumentieren, aber Wohnungsräumungen wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Um die politischen Plattitüden des Unternehmens hervorzuheben, haben aber wenig Interesse an Löhnen oder den Arbeitsbedingungen. Es soll weitreichende gesellschaftliche Veränderungen wie Sperren, Impfvorschriften und Schulschließungen ermöglichen, ohne Diskussion. Zu sehen, wie Milliardäre außergewöhnlichen Reichtum anhäufen und Bürokraten enorme Macht ausüben, mit wenig Kontrolle. Und zu sehen, wie die Schwächsten unter uns an einer Überdosis Drogen sterben, ohne Kommentar. Es bedeutet, der Idee zuzustimmen, dass eine wachsende Liste von Themen vom Tisch ist, dass der Dialog selbst schädlich sein kann, dass die großen Fragen unserer Zeit alle schon geklärt sind. Es bedeutet, vor der Gewissheit zu kapitulieren, kritisches Denken abzuschalten, Neugier auszumerzen, den Mund halten, keine Fragen stellen, das Boot nicht ins Ungleichgewicht bringen. Dies, während die Welt brennt. Wie kann unter solchen Bedingungen guter Journalismus betrieben werden? Wie kann all das für die Gesellschaft gesund sein? All dies wirft größere Fragen auf über die Richtung, in die sich Nordamerika bewegt. Fragen zu diesem neuen Moment, den wir durchleben und seine Auswirkungen auf die Politik, über Klassenspaltung und wirtschaftliche Ungleichheit, über Bildung, über die psychische Gesundheit, über Literatur und Komödie, über Wissenschaft, über Liberalismus und Demokratie. Diese Fragen halten mich nachts wach. Ich kann sie nicht mehr unterdrücken. Ich werde sie nicht mehr zurückhalten. Schönes Manifest. Hat das, was wir ja auch schon seit jetzt fast 7 Jahren hier sagen, schön zusammengefasst. Es geht unserer freien Demokratie an den Kragen im Endeffekt. Also solche Aussagen, solche Punkte sollten in einen sicheren Ort archiviert werden und bewertet werden können. Wie lange hat die denn gearbeitet? Kennst du denn schon die Webseite? Das kann ich dir nicht sagen. Warte mal. Ja, steht da was im Rest des Artikels? Seit 2013. Ja, okay. Das hier ist aber auch ein schönes Manifest. ZDF-Kolumne. Ja. Ich habe euch mal eine kleine Zeitreise mitgebracht. Zurück ins Jahr 1992 haben wir eine Seite aus der damaligen Computerspielezeitschrift Powerplay, die der kleine Maas damals mit 22 sehr gerne gelesen hat. Ja, und dieses Ding hier hat mich halt daran erinnert, dass das nicht neu ist, Powerplay, diese ganze... Ja, Machtspiele, ja. Ja, ja, ja, Machtspiele. Toxisch und so. Monkey Island, wenn das mal kein Chiffre ist. Ja, ja. Die bösen Z1 oder ist es. Ja, was hier alles steht. Sega Mega Drive, das ist sicher ein Nazi-Code. Nee, wir haben hier einen Artikel, lustigerweise hat ZDF, Dreisat, warum auch immer, damals eine Kolumne in der Powerplay gehabt. Vielleicht sollten wir das irgendwie so ein bisschen öffentlich-rechtliche Jugend zeigen oder so, ich kann es nicht genau sagen. Und hier haben wir Klaus Möller. Ja. Ja, es geht halt darum, dass Leute in Computerspielen auf Menschen schießen. Wir erinnern uns drum, dran, 1992 hatten wir keine fotorealistische Grafik, wir hatten kein irgendwie geartetes Hightech-Geballer, wir hatten Doom vielleicht und Wolfenstein. Ja, nur mal so, um das zu umreißen. So, der Pazifist in uns verbietet es, ein solches Spiel weiterzuspielen. Doch der ebenfalls in uns munde Schweinehund grinst nur gemein und fordert uns auf, endlos mit dem Joystick auf Computermännchen weiterzuballern, bis man die große Luftschlacht entschieden hat. Ich muss zugeben, dass ich die Gefahr, die von dieser Art von unterhaltenden Computerspielen ausgeht, in früheren Jahren nicht so ernst genommen habe, in ihrer negativen Auswirkung, wie das heute der Fall ist. Eins dürfen wir nämlich nicht vergessen. Wir alle sind auch als Einzelwesen ein Spiegelbild der Lebensumstände und unserer sozialen Stellung in einer Gesellschaft, die sich zurzeit unglaublich schnell verwandelt. Kaum ist die Mauer zwischen den beiden Deutschlands gefallen, existiert auch die Sowjetunion nicht mehr. Im ehemaligen Vielvölkerstaat Jugoslawien herrscht ein böser und nicht nachvollziehbarer blutiger Bürgerkrieg, der hauptsächlich seine Opfer unter der Zivilbevölkerung findet. Könnt ihr euch vorstellen, in Sarajevo zu wohnen und einen Amiga einzuschalten, um ein Kriegsspiel zu spielen? Sicher nicht. Wenn tags und nachts Granaten einschlagen und Splitterbomben fallen, wird das Computerspiel gleichen Inhalts zu einem verbrecherischen Stück Kriegspropaganda. Und man könnte sich wünschen, dass alljenigen Zeitgenossen, die als Programmierer und Spieleerfinder heute noch solche menschenverachtenden Computerware auf den Markt bringen, beim Programmieren die Hände abfallen, um der 8000 Toten willen, die bereits in Bosnien-Herzegowina ihr Leben gelassen haben. Ein Problem haben diese Kriegsspiele allemal. Sie sind in Krisenzeiten eine Art vormilitärische Ausbildung und sie gewöhnen den ambitionierten Computerspieler an die Gewalt in jeder Form. Der pensionierte Ex-Cowboy und Ex-Präsident der USA, Ronald Reagan, hat sogar mal die Videospiele als Ausbildungsunterstützung für die späteren Kampfflieger der Nation hochgelobt. Ob es die Ninjas sind, die sich Jump-and-Run-mäßig Kehle durchschneidend durch die Pixelwelt des Computers bewegen und dabei mit Stereo-Computer-Sound die Schreie ihrer Opfer ertönen lassen, oder die naturgetreu animierten Soldaten in Ruinenkulisse, die mittels Joystick-Dauerfeuer zu Hunderten vom Bildschirm weggefetzt werden, oder die Luftkämpfe gegen japanische Soldaten. Es ist die böse Gewöhnung an die Gewalt als etwas Selbstverständliches, mit der man immer öfter glaubt, nicht nur am Computer gewinnen zu können. Da sind die Sachen alle drin. Wortmagie, Spielemagie, nur halt mit anderen Vorzeichen als bei den Feministen 22 Jahre später. Also jetzt hast du uns eine Zeitkapsel mitgebracht. Ich würde ihm jetzt in die Zeitkapsel aus der Zukunft sagen, okay, Boomer. So, was soll ich damit? Was ist denn das, Mann? Nein, die Computergewalt setzt sich auch nahtlos in der Realität fort, wenn in Hoyerswerda Asylbewerber aus der Stadt geprügelt werden, wenn Ausländer ermordet werden, dann ist nicht nur die Schuld der bösen Gesellschaft, dann ist es auch die Schuld des Einzelnen, der denkt, mit brutaler Gewalt am nächsten ließen sich irgendwelche sozialen Probleme lösen. Dann ist das aber auch die Schuld von Spieleentwicklern, die ihren eigenen Fantasien freien Lauf lassen, damit Tod, Folter, Blut und Mord animiert auf dem Computerbildschirm in unseren Köpfen als etwas Allgegenwärtiges eingebrannt wird. Alles klar. Und das sieht in der Powerplay von Dreisat aus, ey. Wenn sich eine Kolumne da gekauft hat oder was? Damals war das wahrscheinlich noch erlaubt, ne? Ich will nur eine Sache noch erwähnen. Ich weiß nicht, ob es gesagt wurde oder nicht. Das ist von 1992, vom September, ja, wie das ja da im Link steht, so, ne? Habe ich gesagt, ja. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, Columbine Massacre, dieses Shooting-Ding, ne, wo die Leute da in Doom die Schule nachgebaut haben und dann die Leute da abgeschossen, so war 99, also 1999. Das war vor Columbine, ja, und es liest sich wie danach. So, es ist halt wirklich, ich meine, davor war ja auch schon so politisch in Amerika. Also ich habe jetzt daraus gelernt, GEMA geht Schritt am Kosovo, oder? Oder was lerne ich jetzt da draus? Ja, ich meine, man könnte jetzt an deren Stelle vielleicht sagen, sie hätten es kommen sehen, ne? Ja, aber ich meine, wenn die in Kosovo, okay, sich darüber aufregen würden, dass sie in einem Videospiel massakriert wurden, die Leute, weißt du, so, dann wäre das eine Sache. Aber die wurden nicht im Videospiel massakriert, nicht in Minecraft, sondern in echt, so. Und wenn du in echt massakriert wirst, dann stirbst du in echt, so. Das ist mir hat noch das Argument gefehlt, die Kinder gehen nicht mehr raus zum Spielen an der frischen Luft und irgendwas Religiöses. Sonst hat er ja, ja genau, was vor allen Talking Points genannt. Was vor allen Dingen gefehlt hat, war, dass irgendwie Krieg auch andere Gründe hat, ne? Krass, ich habe gerade nachgeschaut. Doom kam erst 93 raus. Also wir befinden uns hier in der Castle-Wolfenstein-Zeit. Also ja, wirklich aber die Urzeit. Da ja, er kann sich auch als Hellseher fühlen, oder nicht? Aber da war es ja schon so weit, dass halt, mir war bewusst, dass in Amerika da das Narrativ schon war, aus diesem Narrativ von, ja, hier erstmal antisemitisch, nee, nicht antisemitisch, satanistisch, so antireligiös, Spiele machen einen so korrupt und sind Sünde, ja. So, aber mir war nicht bekannt, dass es in Deutschland auch so in den 90er Jahren so war. Das ist krass. Tja, aber was ich auf jeden Fall sagen muss, es wäre gut, wenn so Horrorcharaktere mal ein bisschen politisch korrekt werden. So wie nämlich der Leatherface vom Texas Chainsaw Massacre. Ist hier wohl ein spielbarer Charakter in diesem Spiel, wie heißt es, Dead by Daylight. Ich kenn's nicht. Kennt das einer von euch? Hat das einer von euch schon mal gespielt? Okay. Ja, kenn ich, ja. Und da konnte man wohl sich von den Opfern, wenn man die oft genug umgebracht hat oder so, hat man das quasi freigeschaltet, dass man dann die Gesichter von denen als Maske tragen konnte. Das ist wohl dann der Gimmick da bei dem Leatherface. Und eine von denen hat halt dunkle Haut. Und das bedeutet natürlich, es ist rassistisch. Und ja, also die, also erstmal danke an den Abi, der das gefunden hat. Und hier haben wir den, das Statement von den Spieleentwicklern. Und die behaupten hier, dass Mitglieder der Community ihre Erfahrungen mit Targeting und Harassing wegen diesen Gesichtern mit denen geteilt hätten. So ganz niveaulos wird das hier gesagt. Und aufgrund von diesen Schilderungen, die natürlich ganz furchtbar sind, laut deren Pressestatement hier, haben sie sich jetzt entschieden, dieses Feature halt zu deaktivieren, stattdessen den Leuten, die das irgendwie bisher freigeschaltet haben, irgendwas anderes zu geben. Wahrscheinlich so eine Ingame-Währung oder so. Ein Badge oder so. Und ja, also Horrorfilm-Charaktere müssen erwachsen werden. Das ist jetzt das Problem. Nicht, dass der Typ mit der Kettensäge irgendwelche Leute umbringt und generell sich von denen irgendwie die Gesichter anzieht. Es darf nur nicht Blackfacing sein. Das ist nur falsch. Dann ist es Rassismus. Dann ist es. Ja, dann, ja aber Chris, der Leatherface, ne, der ist halt mental, psychologisch ist er einfach überhaupt nicht immer so aufnahmefähig. Weißt du, der ist halt total debil. Okay, so wirklich als Charakter halt, ne, vom IQ her, vom Gehirn. Ja, so aus einer Familie von Inzuchtleuten halt, ne. So, und das Ding ist, das ist der Artikel, der tritt ja nach unten. Der schlägt ja nicht nach oben, der tritt nach unten. Ja, ich freue mich vor allen Dingen auch schon auf das Umgekehrte. Ich freue mich schon auf die unglaublich schlauen soziologischen Abhandlungen, die dann sagen werden, ja, das ist die weiße Vorherrschaft, dass der Leatherface sich da nur die weißen Gesichter anzieht, weil das andere würde ja bedeuten, dass er von der Norm abweicht und dann oder irgend so ein Schwachsinn könnte man da drauf bestimmt auch, wenn man das will, irgendwie da konstruieren oder so. Weil das ist das Übliche bei diesen Leuten, egal wie man es macht, man macht es falsch. Und diese Behauptung, dass da irgendwelche Leute harassed worden wären, was weiß ich, also das Allerhöchste, was da sein könnte, wäre, dass irgendwelche Witze halt irgendwie gemacht worden sind oder so. Ich würde aber eher darauf tippen, dass da wahrscheinlich überhaupt nichts war, sondern nur irgendwelche Leute das behauptet haben, die sich da irgendwie wichtig machen wollen und wie das dann wieder so ist oder es sticht irgendwer an die Presse dann durch oder so und um dem dann zuvorzukommen, dass man so eine furchtbare Firma ist, die sich am Leid der dunkelhäutigen Menschen irgendwie bereichern will oder so, macht man dann lieber direkt hier irgendwie diesen, oh mein Gott, das wollen wir natürlich nicht dulden, blablabla Kram. Es sind irgendwelche animierten Menschen und Horror-Szenario fiktional komplett. Und ja, also man kann das halt eben auch als Gleichheit irgendwie sehen. So, das sind der Trick halt die, von allen Leuten, die Gesichter dann da irgendwie und macht da keinen Unterschied. Aber nein, das ist natürlich rassistisch. Es ist natürlich rassistisch und oh mein Gott, unsere Moral geht flöten, wenn unsere Horrorfilmcharaktere sich nicht moralisch richtig verhalten, keine Ahnung, weil wir auch alle unsere Standards uns beim Leatherface abgucken, ne? Aber Also. Chris, du weißt doch, everything is racist, everything is sexist, everything is homophobic and you have to point it all out. All out. Chris, noch ein weiteres Ding, wie man das auch noch spinnen kann, weil dieser postmoderne, kulturkritische Blick auf die Sachen, der ist so einfach nicht konsistent, der ist so widersprüchlich. Deswegen kannst du da alles Mögliche draus schlussfolgern. Ich könnte jetzt zum Beispiel noch sagen, der Charakter, bei dem das Gesicht dann der Leatherface trägt, ne, das ist ein einziger schwarzer Survivor, so Überlebender, den man spielen kann, ne, und das ist eine Frau. Und ich könnte das jetzt so spinnen in die andere Richtung und sagen, hey, Leatherface, der zeigt halt, wie weiße Männer, ja, wie weiße Menschen, so besonders in dem Fall von Leatherface, dass er halt einfach alle Leute tötet, ja, und dann halt überhaupt keine Grenze zieht dazwischen, ob es weiß oder schwarz, Mann oder Frau ist. Das ist ja ein schwarzes Ja. Gesicht von einer schwarzen Frau halt. Weißt du, Ja, da mich könnte wundert auch so ein man bisschen, dass sie auch keine Transphobie-Nummer daraus machen wollen. Du könntest halt sagen, ja, hier der Leatherface, der ist trans-inclusive, ja, dem ist egal, wen er umbringt und wer sich wie identifiziert, der trägt das Gesicht trotzdem. Er ist aber richtig dämlich, Mann. Das ist wirklich dumm, weil Leatherface ist ja vom Charakter her, der passt perfekt dafür, dass man das Gesicht von den Leuten dann nimmt und als Trophäe tragen kann, weil sein eigenes Gesicht auch so eins ist, was halt dran genäht ist. Das macht mechanisch von dem Lore, von dem Charakter Sinn. Wenn das Freddy Krueger machen würde, würde es nicht reinpassen. Der macht sowas nicht. Das ist so dämlich, Mann. Was ist das hier, die Diversity-Dimensionen? Gibt es unendlich viele Diversity diverse Dimensionen heute? Dimensionen. Ja. Es gibt unendliche Dimensionen der Diversity zu entdecken. Und ich habe diese Seite eingereicht, damit wir mal ein bisschen rumscrollen und uns die Seite hier Diversity Workshops Online mal ein bisschen angucken und schauen, was bieten die uns denn an? Chris, willst du einfach mal ein bisschen runterscrollen und dann schauen wir einfach mal. Ja, wo habe ich denn meine? Da sind sie. Es gibt nämlich die sieben Dimensionen der Diversity. Manche davon sind für uns sichtbar, viele jedoch unsichtbar. Daher ist es wichtig, nicht in Schubladen zu denken. Da habe ich mich schon das erste Mal eingenässt. Eine Diversity-It-Poll-Seite, die mir erklären will, es sei wichtig, nicht in Schubladen zu denken. Alter weißer Mann, heterosexueller Cis, alter Das ist eine weißer Mann. Vermutung. Also, da haben wir Alter. Interessant. Alter ist ein Teil, deswegen kann man manche gewisse Alter einfach so abschätzig behandeln, nehme ich an. Geschlecht und Geschlecht, also Cis und Male und White und, nee, Moment, das kommt erst danach. Ethnische Herkunft oder Nationalität. Körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung. Das ist ein Teil der Diversity, oder was? Religion und Weltanschauung. Wirklich. Sexuelle Orientierung und soziale Herkunft. Das Ding ist, große Teile davon sind meiner Meinung nach privat. Also sexuelle Orientierung ist privat, Religion und Weltanschauung ist privat, aber laut euch ist das Private ja leider auch politisch. Da wird dann so eine Wurst draus. Wenn wir weiter Ja. runter gucken, wird das auch noch mal ein Ohne Outing geht da nichts, ne? Das ist klar. konkretisiert. Also Alter, je nach Kontext sind alle Altersgruppen von Diskriminierung betroffen. Öfter trifft es jüngere Menschen, am häufigsten ältere Menschen. Okay. Okay. Alte weiße Männer. Ja. Festgesetzte Rollenbilder sorgen für Diskriminierung der Geschlechter. In besonderem Maße sind davon natürlich Frauen betroffen und Menschen, die sich nicht im binären Geschlechterspektrum verorten. Was hat sich eben über Privatsachen gesagt? Dann ist ja doch wieder alles in Ordnung. Dann ist wieder normal. Menschen mit Migrationsgeschichte oder ausländische Staatsangehörige werden in allen Bereichen der Gesellschaft diskriminiert und oft auch ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Inwieweit stehen, sind da Schilder an den, an, du kommst hier nicht rein, oder was genau? Vielleicht müssen die im Bus hinten sitzen oder so, aber ist mir auch neu. Ich glaube, die Trinkbrunnen, bei das letzte Mal, als ich geguckt habe, haben die Trinkbrunnen auch noch für alle da. Die einzige Herkunftsfrage, die gestellt wird, ist, kommst du von der Impfung? Ansonsten gibt es auch keine Diskriminierung im Moment, oder? Aber wo kommt die Impfung wirklich her? Au, oh, das darfst du nicht fragen. Das ist gefährlich. Viele Menschen werden aufgrund Barrieren in ihrer Entfaltung behindert. Müsst ihr da nicht in von rein, liebe Diversity Workshop Online Crew. Diese Barrieren betreffen nicht nur bauliche Aspekte, siehe Anfang unserer Show heute, sondern vor allem auch unser Denken. Ah ja. Unser Denken. Mein Denken schafft Barrieren für behinderte Menschen. Ja, wahrscheinlich. Erst die Wissenschaftspolizei, Gott, jetzt die Gedankenpolizei. Ich höre, glaube ich, auf zu denken am besten. Egal, wie tief man sich Religion zugehörig fühlt, letztlich betreffen sie alle. Nein. Nein. Ich will das hier nicht. Keine weiteren Samariter in dieser Ecke. Über interessierten Austausch und Rücksichtnahme lassen sich viele Gemeinsamkeiten finden. Ja, aber nicht, wenn in dem Buch von den einen drin steht, dass Rücksichtnahme und interessierter Austausch haram sind. Das geht nicht. Viele betrachten die sexuelle Orientierung als Privatsache. Ja. Da die Gesellschaft von einer heterosexuellen Norm ausgeht, ist eine gleichberechtigte Teilhabe von queeren Menschen nicht möglich und zudem sehr belastend. Verstehe ich nicht. Die Logik ist keine Logik drin. Es gibt keine Begründung für das, was da gesagt wird. Zudem sehr belastend. Oh, mein Leben ist schwer. Oh je. Ich habe es nicht so gut wie andere Leute. Oh je. Es ist so sinnlos. Eine gleichberechtigte Teilhabe ist sehr belastend, ja. Also was fordert die denn dann bitte? Keine gleichberechtigte Teilhabe? Wo? Also bitte. Wer in armen Verhältnissen lebt, ist von vielen Ressourcen wie Teilhabe und Bildung ausgeschlossen. Bei Bildung würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Die ist nämlich bei uns immer noch relativ kostengünstig zu haben. Oft werden Menschen dieser Dimension, das so, als würden irgendwelche ätherischen Wesen irgendwie. Ja, das heißt aber doch vor allen Dingen, dass es auch Dimensionen gibt, die außerhalb stehen und nicht diskriminiert werden und dann entsprechend zu Unterstützung aufgefordert werden und so weiter, natürlich. Oft werden Menschen dieser Dimension an den Rand der Gesellschaft gedrängt, räumlich und sozial. Ja, räumlich. Wie geht das räumlich? Wo ist man dann, wenn man räumlich an den Rand der Gesellschaft gedrückt wurde? Steht man dann an der Nordsee oder in den Bergen oder in Polen an der Grenze oder wo ist man dann? Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Logic in this. Ja, du kannst ja mal hier auf die offenen und geschlossenen Workshops klicken, dann sehen wir mal, was das so kostet. Oh ja, hier ist es ja gleich. Okay. Eine Stunde. Eine Stunde. Diversity Snack. Eine Stunde. Das ist ja geil. 19 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Impulsvortrag heißt, da quatscht der einer immer eben eine Reifenstunde, ja. Meine Güte, ich habe mal keine Lust, an deren Diversity zu schnuppern. Heide, ja, eben. Na, Kleiner, willst du mal an meine Diversity schnuppern? Und dann haben wir hier die geschlossenen Workshop-Preise auf Anfrage. Heißt das dann nicht Curiosity? Ja, ich meine, die privilegierte Teilhabe ist gar nicht mal so teuer. Hätte ich jetzt gedacht, dass sie da mehr Kohle abgreifen. 20 Euro pro Person? Ich glaube, da ist noch eine Stunde. Zack. Oder vielleicht sind sie noch nicht förderfähig. Vielleicht sind die jetzt bis jetzt noch auf ihr eigenes HR-Mitgliedernetzwerk angewiesen, bis sie das Fördersiegel bekommen. Dann Stunden können sie die Preise erheben. An 5 Tagen. Anheben. Scheiße. Jetzt Fluki und Silke, schreib uns eine E-Mail. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Ich glaube auch. Ja, das ist eigentlich auch ein guter Streamtitel. Lichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. E-Mail-Adressinnen. 11 plus 13 gleich. Ja, ich Moment weiß, mal. Es ist Vielfalt. Vielfalt ja, ist die Antwort. Eben, Diversität oder Gott oder irgendwas, aber doch nicht 24. Guck mal, Anrede ist wenigstens ein Freitagszelt. Da schreib rein, irgendwie Anrede, Gott, ja. Imperator. No. Wenn du noch, sie schreiben nicht, was die Inhalte sind. Ne? Also sie sagen nicht irgendwie, dass sie diesen Krempel da mit dem Blue-Eyed-Workshop machen oder so. Kannst nur mal schnuppern. Sie sagen nur geschlossen oder offen und wer sind unsere Zielgruppen. Bei der geschlossenen darfst du auch nicht mehr raus dann. Wahrscheinlich nicht. Nicht mit für zwei Freigang, Tage. Ja. Du kannst dir noch die Trainerinnen anschauen, aber... Ja. Und meistens der Teilnehmer sind das aber gewohnt. Die sind ja eh als diverse Menschen so schwer benachteiligt, dass sie eh nur so drin hocken. Seit 15 Jahren bin ich Referent in für politische Bildung und inzwischen auch zertifiziert als Diversity-Trainer in Sozialwissenschaft, Pädagogik und Psychologie, ja, und Praxiserfahrung. Workshops mit Kindern. Und gibt DJ-Workshops. Okay, cool. Und das ist Silke. Marketingagentur. Den Fokus in den letzten Jahren immer weiter in Richtung Zukunftsthemen verschoben. Oh, ja. Diversity Marketing, Diversity Management. Oh. Ja. Nee, boah, Lichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Da gibt es sogar eine Nachfrage, hieß denn immer Domstadt Berg, hatte doch so eine Agentur angeblich, wo sie dann weibliche Führungskräfte vermittelt oder so. Das ist bestimmt gefragt. War das nicht dieses... Wenngleich man da vielleicht nicht viel im Angebot haben war kann. War das nicht dieses so. Speaker-In? Nee, das hieß irgendwie anders. Das war, glaube ich, ihre Open Society, auch was man gemacht hat. Weiß ich nicht mehr genau. Ich kann mich nur an irgendwas mit Speaker-In erinnern, wo sie dann halt den Leuten für irgendwelche Panels irgendwelche Experten vermitteln wollten. Ja, das kann sein, dass da sowas auch dabei war, ja klar. Ja, ich meine, in der Mangelung von Vermittlungstätigkeit machst du dann wahrscheinlich auch sowas, ne? Ja, in Berlin gibt es hier laut Berliner Zeitung jetzt so einen neuen Polizeikalender der Vielfalt. Oh ja. Und da haben sie auch aufgeführt, hier den Al-Quds-Tag, der jetzt in 2020 auch noch passenderweise auf den Folgetag, wie man hier an diesem Bild sieht, von dem Holocaust-Gedenktag fällt. Also, ja, und ich meine, schlau gemacht. Wenn sich die Polizei sowas in den Kalender schreibt, könnte man es ja noch irgendwie insofern rechtfertigen, dass die das ja wahrscheinlich wissen müssen, wann dieser Tag ist, damit sie schon mal gucken können, wann sie dann wieder einen Aufmarsch irgendwie auflösen müssen oder so. Und das wird auch wieder spannend, weil soweit ich weiß, haben sie den ja auch schon mal verboten. Und wenn jetzt die ganzen, es ist ja gerade wieder groß in der Diskussion, irgendwelche Versammlungen und was man da darf und nicht darf und sollte und nicht sollte. Ich bin gespannt, was da dieses Jahr wieder so alles passiert mit Versammlungen. Und welcher Monat ist es? April, glaube ich. Okay. Ja, April müsste es sein. Ja, kann man nicht voraussagen, was bis April ist, ne? Aber ein Verbot sehe ich da nicht so richtig am Horizont. Ich glaube, das wurde schon verboten in der Vergangenheit. Ja. Ja. Okay. Ja, über dieses hier bin ich noch gestolpert. Das ist hier ein Artikel von Arab News. Und hier geht es um eine Sache, wo ich noch gar nichts von gehört hatte. Da haben jetzt wohl die Ilhan Omar und noch irgendwelche Leute aus dem Kongress in Amerika so eine Initiative gestartet, dass es jetzt so einen amerikanischen Beauftragten für die internationale Bekämpfung der Islamophobie gibt. Und das ist ja halt ein Meinungsartikel, also es ist hier unter Opinion einsortiert, von dieser Dame hier, die selbst auch Muslima ist und die schreibt halt eben, dass sie das für eine sehr schlechte Idee hält, dieses Ding mit der Islamophobie und dass das halt eine Verschleierung von islamistischen Zielen ist und was sie hier halt auch noch schreibt und was ich bisher noch gar nicht gehört habe, ist, dass wohl auch der Erdogan sich mit der Ilhan Omar getroffen haben soll im Zusammenhang mit so einer Generalversammlung von der UN. Da war er in New York und soll sich halt hinter verschlossenen Türen mit der getroffen haben. Was ich ziemlich krass finde, also wenn das wirklich wahr ist. Aber habe ich jetzt bisher nur hier in diesem Meinungsartikel gelesen. Wer war das denn nochmal? Sag doch mal gerade, Ilan Omar, wie hieß er? Ja, das ist doch diese Kongressabgeordnete. Ja, die Ilan Omar, das ist im Endeffekt die Anführerin der muslimischen Exklave in Minnesota. In Minnesota gibt es sehr viele Städte und sehr viele Landkreise, wo halt sehr viele Muslime hingezogen sind. Und teilweise in gewissen Regionen sind die auch schon dominant. Da gibt es auch leider immer wieder so Themen wie Schiedsgerichte neben den normalen Gerichtsbarkeiten, was man hier ja auch kennt. Aber die Ilhan Omar ist halt quasi die Galionsfigur für diese Gesamtbewegung. Und da spielen halt auch verschiedene muslimische Strömungen eine Rolle. Muslimbruderschaft beispielsweise. Ja, und die hat das ja zum Beispiel hingekriegt auch, was ich ja nach wie vor auch ziemlich heftig finde, was hierzulande auch gar nicht zur Kenntnis genommen wurde, dieses jahrhundertealte Statut über religiöse Kopfbedeckung im US-Kongress hat die gekippt, wegen ihrem Kopftuch. Und das muss man sich mal vor Augen führen, dass da auch nicht irgendwelche Leute jüdischen Glaubens mit einer Kippa rumrennen durften und so, das war immer verboten. Und jetzt kommt die mal eben an und dann wird das mal eben über den Haufen geworfen. Genau, man hatte eben immer gesagt, man hat die absolute religiöse Freiheit im Privaten, aber nicht bei offiziellen Anlässen. Das ist eines privat, das andere ist politisch. Ja, ist auch kein schlechtes Prinzip. Irgendwie sowas hat man gedacht, aber ne? Ja, und das wird immer mehr gekippt und ich sehe das halt auch. Dieses Islamophobie-Gesetz ist halt ein weiteres, was in Richtung Hate Speech geht, Verfolgung von Hate Speech international. Und das wird halt nur von den Interessengruppen, ausgenutzt. Interessant fand ich, dass halt auch die Antisemitismusbeauftragten oder die jüdische Gemeinde, die halt auch immer gegen Antisemitismus vorgeht, sehr mit Werbe dafür geworben hat, dass dieses Islamophobie-Sache durchkommt. In Amerika? Also, es geht nicht nur um die muslimische Religion, es geht um sehr viele andere Religionen auch, die sich da jetzt halt eine weitere Lobbybasis von erhoffen. International. Eine weitere Machtbasis. Ja, die Geschichte mit Erdogan, da schickt sich ja so ein bisschen an, jetzt so der Großführer der islamischen Zivilisation irgendwie zu werden. Ne? Also, wenn man solche Sachen hier schon sieht. Weil die Oma ist auf jeden Fall keine Türkin. Die kommt, glaube ich, aus dem afrikanischen Raum, oder? Ich glaube aus Somalia. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja. Ja, man sollte sich auch entmuten, wenn man was sagen will. Umstrittene Dschungelfahrt im Europapark wird beendet. Endlich. Endlich ist es vorbei. Ich habe Jahre drauf gewartet, dass es endlich passiert. Ich bin ungern in den Europapark gefahren, weil ich wusste, da werden Stereotype, Darstellungen kolonialrassistischer Praktiken einfach so gezeigt und man kann mit dem Boot an ihnen vorbeifahren und die bewegen sich auch noch, manche. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Ich fand das wirklich ganz schön krass. Aber gut, gucken. Vielleicht haben wir ein paar Bilder dabei. Nee, jetzt nicht. Es sind nicht wirklich leider wirklich Bilder dabei. Okay. Aber ja, was fandst du daran krass? Also ich weiß nicht, ob das der Park war, aber das waren wirklich sehr blöde Darstellungen von den Afrikanern, die irgendwie alle nackig waren, beziehungsweise eben nur so als Stammesmitglieder gezeigt wurden und keine Vielfalt eben, ne? Sozusagen, sondern nur, da waren alles eingeborene, dumme Eingeborene, denen man irgendwas verkaufen konnte oder so. Die sahen alle irgendwie echt belämmert aus. Ganz einfach. Und da hatten auch teilweise Gesichter, die eben dumm gemacht wurden, wo die Augen zu Schielen verstellt wurden und so weiter, also richtig blöde gemacht. Ne? Das war, fand ich doch relativ offensichtlich auch, dass das Absicht war. Ne? Naja, also ich habe jetzt mir gerade mal hier, was ich an Fotos so im Netz finden kann, gezogen. Und ich sehe das jetzt, ja, klar, da wird halt so eine Kolonialzeitkultur gezeigt. Da sitzen Menschen mit dunkler Haut, mit Fes, sitzen am Wasser und fischen und trommeln und was weiß ich. Ja, aber ist das wirklich Rassismus? Ist das, Ja, dann gibt es einen Händler, der freundlich guckt, alle mit bunter afrikanischer Kleidung. Das ist ja. Vielleicht ist es auch ein anderer Park. Vielleicht ist es auch ein anderer Park gewesen. Ich weiß nicht. Es war, glaube ich, ein Park im Osten, den ich da in diesem Video gesehen habe. Also, ja, ich google selbst vielleicht mal nach Bildern. Aber ja, es ist schon auch möglich, das zu machen, sagen wir mal so, ne? Naja, auf jeden Fall wird dieser Teil jetzt umgebaut. Da kommt dann irgendwie ein Teil des Österreich-Themenbereichs hin. Vielleicht bleibt die Wasserfahrt, ich weiß es nicht. Man fährt dann an Bergen vorbei und an wahrscheinlich klischeehaften Darstellungen von Alpenbewohnern. Mal gucken, wann der Nächste dann kommt und sagt, so nicht. Meine Kultur ist nicht euer Freizeitpark-Scheiß. Baut das gefälligst ab. Ja, ich meine, guck mal, das Phantasialand hat auch einen Afrika-Themenbereich, wo dann so afrikanische Bauten nachempfunden sind und sowas. Muss auch weg eigentlich dann, oder? Und der mexikanische Themenbereich muss auch weg? Nee. Es ging ja darum, dass die alle gleich aussahen und irgendwie alle irgendwie wie so ein Naturvolk waren und alle irgendwie auch belämmert gemacht wurden, dass sie wirklich abstehende Ohren hatten und also ich sehe es hier, wie gesagt, das sehe ich auf den Bildern, die hier so sehe ich nicht wirklich. Also, aber gut. Und vor allen Dingen eben alle gleich, so richtig gleich blöd aussehen. Ne? Es ist halt ein Vergnügungspark auch, ne? Es ist nicht ein Museum oder sowas. Das ist ja auch. Ja, schon klar. Sex and the City. Wow, meine Lieblingsfernsehserie. Latest Victim. Von hinten. Das ist noch eine Zeitkapsel. Wir bewegen uns hier wirklich durch die im Boulevard angekommen. Ja. Weltraumaffen Boulevard. Ja, sind ja quasi der Vorläufer von People hier, die Affen. dieser Artikel hier vom Spike Magazin von dem Brandon O'Neill hat mich sehr gut unterhalten. Schon alleine deswegen, weil es endlich mal was getroffen hat, was nicht für die Typen quasi ist. Mit der Wokeness. Normalerweise heißt es ja immer von wegen so, ja, hier eure Science-Fiction-Fantasy-Kram ist zu männlich. Das muss jetzt alles auch den Frauen gefallen und da habt ihr ja so viel Potenzial, um zu wachsen und ihr müsst jetzt nur alles auf links drehen und dann ist alles prima und so. Und das hat man jetzt bei diesem hier sich komplett gespart. Also da gibt es diese ganzen Argumente überhaupt nicht, sondern es ist einfach nur übelst woke. Und es ist quasi, wie der Brandon O'Neill hier schreibt, so eine Art, ja, für unsere Sünden von früher müssen wir jetzt Buße tun. Und das tun wir im Fall von And Just Like That. Das ist hier diese Fortsetzung von Sex and the City. Und ich hatte da schon mal so einen Ausschnitt gesehen, der hier auch besprochen wird, wo also diese eine in so einen Raum reingeht, sich auf einen Stuhl setzt, dann wird sie darauf hingewiesen, dass das der Stuhl ist, auf dem die Professorin sitzt, also das ist irgendwie an der Universität oder so, da setzt sie sich woanders hin, dann kommt jemand rein, eine Person mit dunkler Hautfarbe, setzt sich auf den Platz und wird dann halt von der Schauspielerin da, der Figur von, also einer von diesen Hauptdarstellerinnen, dann halt ermahnt, dass das der Platz wäre, wo die Professorin sitzt. Und ihr kommt nie darauf. Diese Dame mit der dunklen Hautfarbe ist natürlich die Professorin. Und dann gibt es einen unglaublich, unglaublich konstruierten Dialog, wo sie dann in irgendwelche Fettnäpfchen tritt und sich dann dafür entschuldigen muss 30.000 Mal und so. Es ist wirklich, es tut echt beim Ansehen weh. Und ja, dann ist es halt so, dass diese Figur, die ja quasi so die Erzählerin irgendwie war von dieser Serie, die hat jetzt einen Podcast irgendwie jetzt in der Serie. Und zwar zusammen mit einer nicht-binären, die irgendwie das They-Pronomen verwendet und die brauchen dann irgendwie auch jede Menge Zeit, nachdem was Brandon O'Neill schreibt da drauf, um das irgendwie zu erklären mit diesem They-Pronomen. Und die hat dann irgendwie auch eine lesbische Beziehung mit dieser anderen Und ja, diesen männlichen Charakter, wo das dann immer so ein Will-They-Won't-They-Ding war, irgendwie in der alten Serie, der wird jetzt direkt mal in der ersten Folge gekillt. Oder wie der Brandon O'Neill hier schreibt, wahrscheinlich hat er irgendwie die Skripte gelesen und gesagt, tötet mich. Ich fand das sehr unterhaltsam, wie er das hier schildert, diese ganzen Sachen. Und er hat dann auch noch so ein paar Sachen ausgegraben. Also es gab wohl auch in der alten Serie mal so eine Folge über Transsexualität, wo sie alle möglichen Witze machen, halt auf Kosten von Transfrauen und irgendwas mit Würstchen und Würstchen kochen und Würstchen, brauchst du noch eine Wurst und so weiter und so fort. Nee, ich will meine Wurst loswerden und solche Sprüche. Und ja, das ist natürlich heutzutage Haram-Stufe rot. Und ja, und dafür muss man jetzt das nochmal neu auflegen, damit man dann diese ganzen Dinge von früher halt jetzt irgendwie politisch korrekt nochmal machen kann. Und quasi mit jeder Einstellung und allem, was in dieser Serie ist, quasi nur noch irgendwie sagen, ja, hier, wir sind auf Linie, jetzt ist hier unser ganzer Krempel, der früher irgendwie zur Unterhaltung von irgendwelchen Hausfrauen hier gedacht war, muss jetzt erwachsen werden und müssen wir jetzt sagen, dass jetzt das Persönliche politisch ist und alles, was hier irgendwie unter Geschlechtsleben ist, sich den heutzutagigen Dingen irgendwie unterwirft. Und eine Observation, die hier der Brandon O'Neill macht, ist eigentlich auch offensichtlich. Also es ist so hanebüchen, dass diese Leute, die ja da irgendwie in New York leben, dass die jetzt irgendwie zum allerersten Mal in Berührung kommen sollen mit irgendwelchen weiblichen, farbigen Intellektuellen oder so. Das ist so hanebüchen, weil ich meine, das ist New York. Ne? Aber die tun jetzt so, als wären die da irgendwie so Fish out of water, wie man halt sagt, so, also sozusagen gar nicht in ihrem Element und irgendwie so, also total bescheuert, vollkommen unglaubwürdig, so konstruierter Schwachsinn. Aber ja, das ist halt dieses Ding und ich finde es einfach nur unterhaltsam, weil es halt ausnahmsweise mal irgendwas getroffen hat, was die Frauen gut, was für die gemacht war. Und ja, alles, everything woke turns to shit, sag ich da nur. Ja, in Südkorea scheint wieder mal so ein bisschen, die waren ja schon, zu Gamergate-Zeiten gab es ja in Südkorea schon ein ähnliches Movement und hier gibt es jetzt wohl ein sichtbares Movement von Antifeministen, die auch demonstrieren und angeblich... Kann ich noch an die Geschichte von dem Bürgermeister von Seoul erinnern, der irgendwie Selbstmord gemacht hat, weil er irgendwie so ein junges Mädchen was nachgesagt hat oder so? Also die Verhältnisse sind auch da ganz schön streng, sagen wir mal so. Mm. Angeblich haben wir da Aufmärsche von Dutzenden junger Männer, meist in Schwarz gekleidet, die feministischen Demonstranten provozieren durch Schweinequieken und sie rufen irgendwie Thud Thud, um die Geräusche zu imitieren, die hässlichen feministischen Schweine machen, wenn sie sich bewegen. Also das ist nicht meine Ding, das ist das, was die hier sagen. Und nieder mit den Männerhassern, rufen sie, und Feminismus ist eine Geisteskrankheit, rufen sie auch. Ja, angeblich geht es darum, dass in der südkoreanischen Gesellschaft Männer hinten anstehen müssen, dass es halt diese neue Political Correctness seit einigen Jahren gibt, wo sich Menschen auch wie zum Beispiel im Wahlkampf der Kandidat für den Regierungschef halt als Ich bin Feminist geoutet haben, um halt noch mehr Leute auf ihre Seite zu holen. Und das ist halt anscheinend wirklich eine Gegenbewegung, aber halt hier auch mit Leuten, die wirklich auf die Straße gehen und das wir hassen keine Frauen und wir sind nicht gegen gleiche Rechte für Frauen, aber Feministinnen sind ein soziales Übel, sagt hier zum Beispiel einer der jungen Männer, 31. Ach was. Und das, obwohl in Korea immer noch einer der höchsten Gender Wage Gaps aller Zeiten irgendwie existiert und nur eine ganz niedrige Zahl von Frauen in höheren Positionen sind und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, die New York Times sind ja auch relativ korrekt in der Beziehung, oder? Also, Wage Gap ist ja immer so eine Sache, ne? Zum Beispiel. Ja, also ist schon, also man sagt hier, Männer in ihren 20ern sind zutiefst unglücklich, sehen sich als Opfer einer umgekehrten Diskriminierung und sie sind sauer, dass sie praktisch jetzt die Sündenböcke sind für die Sünden der vorhergegangenen patriarchalen Gesellschaft, weil Korea war sehr, sehr patriarchal. Und die, was halt auch noch ein Ding ist, in Korea war es auch Usus, halt Söhne haben zu wollen und deswegen im Zweifelsfall auch weibliche Kinder abzutreiben. Das heißt, es dürfte einen Männerüberschuss geben. Hier gibt es dann auch viele Männer, die halt dann keine abkriegen, wie es so schön heißt. Und das verbessert die Lage dann natürlich auch nicht. Ja. Kann man sich überlegen, was hier in einigen Jahren los sein wird, wenn wir weiterhin haufenweise Männer in unsere Gesellschaft importieren. Dann kriegen wir ähnliche Probleme, dann kriegen wir vielleicht auch angry Incels auf der Straße, ich weiß es nicht. Früher haben sie sich ja immer durch den Krieg dezimiert wieder oder was, ne? Genau wie Frauen nie diskriminiert werden sollten wegen ihres Gender, also wegen ihres Geschlechts, sollten auch Männer keine Diskriminierung erleiden müssen, nur weil sie Männer sind. Ich denke, damit das ist ein Zitat von einem der momentanen Kandidaten für den Regierungschef von der Demokratischen Partei. Also es gibt dann offensichtlich auch Leute, die sagen, okay, da ist was dran und da ist auch eine Wählerschicht für mich zu erschließen. Keine Ahnung. Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber interessant, dass das so ins reale Leben überschwappt, halt, wo es bei uns doch halt eher eine Twitter-Geschichte ist. Ja, in Afghanistan geht der Punk ab mit den Taliban. Jetzt möchten sie gerne, dass die Schaufensterpuppen von ihren Köpfen befreit werden, weil das irgendwie angeblich Götzendienst wäre oder so. Und dann hat so ein Händler darauf gesagt, so ein Klamottenhändler, dass sie damit nicht irgendwas anbeten wollen, sondern sie wollen ihre Ware präsentieren. Ne? Die Anziehsachen, die da verkauft werden und so. Ziemlich ignorant natürlich von den Taliban. Aber so läuft das dann momentan. Die hatten in dem Artikel noch zwei, drei weitere Beispiele, glaube ich. Ja, was da abgeht, muss man kurz raussuchen. Taliban. Genau, unislamisch wäre das alles, haben sie gesagt. Und haben neue Regeln für das öffentliche Leben, also sehr strenge Regeln erlassen. Ja. Aber die Leute haben auch irgendwie ein bisschen den Kaffee auf davon. Also die Frauen dürfen da nicht in die Schule gehen oder nur studieren jetzt mittlerweile wieder und all diese ganze rückschrittige Scheiße. Haben sie da jetzt wieder eingeführt? Im Prinzip wirklich einen Weg zurück, habe ich den Eindruck. Die beklagen die Anweisungen, hätten viel Geld für die Schaufensterpuppen ausgegeben. Ja, die Wirtschaft in Afghanistan befindet sich im freien Fall. Millionen leiden Hunger. Die Modelle seien außerdem keine Götzenbilder, sondern würden zum Präsentieren von Kleidung aufgestellt. Das sind in allen islamischen Ländern. Ja, das gibt es eben in allen islamischen Ländern. Ja, und dann die Geschichte mit den Frauen. Dass sie da eben zuletzt wurden Autofahrer angewiesen, im Fahrzeug keine Musik abzuspielen, sowas spielt dann auch noch eine Rolle. So was Bescheuertes, oder? Also, dann darfst du jetzt noch nicht mal mehr im Auto Musik hören, oder was? Das mit den Schaufensterpuppen, das wird ja auch nur der erste Schritt sein. Die werden im Endeffekt ja diese ganzen Modegeschäfte dann auch wieder verbieten. Die Köpfe abschneiden, weil es nur der erste Schritt. Die Puppen sollen aber auf Dauer auch weg, komplett, ja. Genau. Ja, aber die Geschäfte werden auch wieder geschlossen werden. Ne? Und dann Musik wirklich, und Tanz und so wird verboten werden. Alles, was nicht religiös ist, das kennen wir doch. Ja. Ich meine, Die haben ja zwar gesagt, dass sie es diesmal anders machen wollen, aber schauen wir mal. Ne? Weiterführende Schulen für Mädchen geschlossen. Frauen können in vielen Fällen nicht mehr zurück an ihre Arbeitsplätze. Ja, und müssen irgendwie, dürfen nur 70 Kilometer von ihren Gatten weg sein oder irgendwie von ihrer Familie oder sowas. Also solche Regeln kannst du zwar nicht kontrollieren, aber die spiegeln ja so eine Geisteshaltung wieder, ne? Unmöglich auf jeden Fall. Ja, und in Marokko geht gerade das, ja, was soll man sagen, das Gegenteil ab, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber da beschweren sich auch einige Marokkanerinnen über sexuelle Gewalt an Universitäten und Schulen. Und ja, machen das so ähnlich wie bei MeToo, laufen da die Geschichten zusammen unter irgendeinem Hashtag. Und dann wird sich dann gegenseitig eben erklärt oder erzählt, wie es so war und wie belastend das so war und so weiter. Also MeToo kommt jetzt nach Marokko, ne? Das ist so die Meldung hier. Also ich glaube nicht, dass es da mehr draus wird als bei uns im Westen. Denn vielleicht gibt es ja irgendwelche Gerichtsverfahren oder so. Ja, einige Lehrer waren schon vor Gericht oder so, habe ich das auch schon da auch drin. Ja, aber das ist ja auch was ganz anderes, finde ich. Also Lehrer, die Schutzbefohlene irgendwie, das ist ja, das ist nicht wirklich MeToo, weil das ist schon immer geächtet eigentlich. Ja, werden wir sehen. Also wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass da nicht viel draus wird, weil das eben auch so ein Teil ist von diesem, was man so schlecht nachweisen kann. Ne? Und das irgendwie eine Weile her ist schon oder so. Ja. Ja, dieses hier ist eine traurige Sache, allerdings mit einer lustigen, mit einem lustigen Rechtschreibfehler hier in dem Tweet, weil die Taz schreibt hier nämlich, nach einer sexistischen Beleidigung musste der echte Publizist Roland Tichy 10.000 Euro an SPD-Politiker schicken. Was wir natürlich schreiben wollten, war rechte Publizist. Aber hier haben sie dann aus Versehen die Wahrheit gesagt und ihn als echten Polizisten bezeichnet. Hat er sich bedankt ordentlich, ja. Ja, also das Gericht betont die Verletzung der Menschenwürde. Und ja, also das war ja diese Geschichte auch ein bisschen geschmacklos meinetwegen, aber ne, wieder so eine Sache. Er hat, also das ging ja rum und er hat das dann ja auch, also erstmal hat er das ja nicht selber geschrieben, sondern aber natürlich als Chefredakteur verantwortet er natürlich diese Sachen dann, die da publiziert werden. Das ist ja auch alles korrekt und so. Und er hatte das ja dann auch wieder rausgenommen, diesen Beitrag, und gesagt, das wäre auch quasi ein Fehler gewesen, dass, und es wäre ihm peinlich, dass sie das da verbreitet haben. Und aus meiner Sicht ist das damit alles in Ordnung. Aber nein, das reicht natürlich nicht, sondern das ist natürlich ein, ja, eine ganz furchtbare Sache, wo wir unbedingt unsere Ressourcen vom Staat für aufwenden müssen, um da jetzt dafür zu sorgen, dass die arme, arme Frau, die ja so darunter gelitten haben muss, da jetzt nochmal 10.000 Euro überwiesen bekommt. Ja, das ist die viele Klagerei dann am Ende doch ein bisschen gelohnt, oder? Sie hätte mal gesagt, dass sie irgendwie jeden Tag drei Leute verklagt oder so. Weiß ich das nicht? Das weiß ich nicht mehr. Es gibt ja so viele von Leuten wie sie und könnte alle möglichen Leute gewesen sein, ja. Wie man auf 10.000 Euro gekommen ist, würde mich interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wie der Ned Aronnax hier gerade im Chat sagt, für eine gebrochene Nase bekommst du vielleicht 1.000 Euro. Ja, das ist ja von mir. Das ist ja eine bescheuerte Bemerkung über dich in diesem Internet. Also. Ja, aber das kann noch keine. Das wäre ja auch jeder, wenn du ihn fragst, soll ich dir jetzt die Nase brechen oder soll ich jetzt eine bescheuerte Bemerkung über dich ins Internet schreiben? Dann sagen doch die Leute alle, brich mir bitte lieber die Nase. Ja, weil das so eine bescheuerte Bemerkung im Internet, die wäre jetzt aber. Die tut viel mehr weh. Ja, ja. Aber es ist halt Majestätsbeleidigung natürlich, ne? Also. Ja, aber das würde ich gerne wissen. Ist da so ein Majestätsbeleidigungsding drin, dass man sagt, das ist eine Politikerin und das ist besonders schlimm? Oder so, weil 10.000 Euro dafür, dass man. Es sind doch irgendwelche Tagessätze und dem Tichy wird dann ein hoher Verdienst bescheinigt oder was? Ja, kann ja sein, ne? Hm. Ja, das ist eine wichtige Anmerkung natürlich. Ne? Wenn also das 10 Tagessätze 1.000 Euro sind, ist das auch nicht viel. Unbedingt 10 Tagessätze ist ja keine hohe Strafe, aber glaube ich auch nicht unbedingt, dass das nur 10 Tagessätze sind. Das sind eher 100 Tagessätze oder, weiß ich nicht, 50 oder so. Ne? Ja, das ist dann Ahnung, wiederum ganz schön viel. Das ist viel verdient, aber prinzipiell ist das natürlich eine wichtige Anmerkung, das muss man bei diesen Sachen immer mit bedenken. Ja. Ja, dieses hier, ich könnte schwören, dass wir das vor einem Jahr oder so auch schon mal hatten. Aber ich habe nochmal nachgeguckt, dieses Jahr ist auf jeden Fall von diesem Jahr. Wie, du meinst, sie Und recyceln ihre Artikel oder was? Ja, aber ja. keine Ahnung, das ist auf jeden Fall hier sexuelle Belästigung im Netz, Doppelpunkt. Warum gibt es Penisbilder? Na, habt ihr eine Ahnung, warum es die gibt? Weil es Fotoapparate gibt? Und Weil es Männer gibt? Weil es Männer gibt hier. Was Männer und Fotoapparate gibt. Ja, also im Endeffekt ist dieser Artikel unglaublich widersprüchlich, weil sie rattern natürlich ihr Programm runter von wegen Machtausübung und so Bullshit. Das ist so Und albern, dann auch. Das kommen wird auch sie nicht mit den erklärt, ne? Findings aber von den Umfragen, die sie hier gemacht haben und merken hier, dass es eben nicht, guck mal, ich kann das gerade hier machen. Ich kann dich in eine Situation bringen, die für dich unangenehm ist. Und es hat für mich im Zweifelsfall keine Konsequenzen. Patriarchat. Dass hier die Experten hier, die man angefragt hat, hier zu Protokoll geben, weil was sie denn hier schreiben, was dabei rausgekommen ist, ist nämlich, was war es? 82% der befragten Männer, die Genitalbilder unverlangt versendet haben, hofften bei der Untersuchung des Teams, um Dingsbums die Empfängerin oder der Empfänger damit sexuell zu erregen. Jeder zweite, 50%, gab an, Empfänger oder die Empfängerin sollte sich durch das Bild selbst attraktiv fühlen und etwa gleich viele erhofften sich als Antwort sexy Bilder. 51%. Also da habt ihr eure scheiß Antwort und nichts von wegen bla bla bla Gewalt und Also sie Erniedrigung einschüchtern. und Macht und Einschüchterung und so ein Schwachsinn. Aber das hält Leute trotzdem nicht davon ab, das in einen Kackartikel reinzuschreiben und damit auch noch anzufangen. Ey, ich kann es echt nicht glauben. Ich meine, ist das schon in eurem Kopf so alles so verdrahtet, dass ihr das schon nicht mehr zusammenkriegt irgendwie bei euch? Ist schon so, ne? Also. Übrigens verschicken auch Frauen und vor allem Mädchen Bilder ihrer Genitalien. Das ist Ja, weiß fast ich genauso nicht. verbreitet wie bei den Jungs, Das doch. weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wenn ich mir alleine meinen Twitter-Feed angucke, die ganzen Penisse, die sich da einfinden, die sind alle von irgendwelchen homosexuellen Leuten da, denen ich da folge. Und das sind halt auch irgendwelche, ja, also auch künstlerisch wertvollen Bilder, sage ich jetzt mal, schöne Menschen. Jetzt nicht so wirklich pornografisch, billig irgendwie. Könnte man ja auch sagen, so, ja, habe ich aber nicht bestellt, so, habe ich aber nicht, ist ungefragt oder bla bla bla bla, ne? Also, ja, das ist auch wieder so ein Ding, es wird aufgebauscht ohne Ende halt eben zum, hier sollen wir erniedrigt und mundtot und weiß ich nicht, was du da alles wie sich zurecht fantasieren. Und dann machen sie ihre scheiß Umfrage hier und finden heraus, dass die Leute das im Endeffekt alles durchweg positiv meinen. Dass man vielleicht sagen könnte, so, ja, die gehen hier von falschen Dingen aus, die so nicht wahrgenommen werden, wie sie sich das erhoffen. Aber, und meinetwegen kann man denen auch den Ratschlag dann geben, das lieber zu unterlassen. Aber diese Scheiße, die sie sich dann hier wieder zurecht fantasieren, dass die Leute da zu Hause sitzen und denken, ah, jetzt schüchter ich sie alle ein, bei der Patriarchenkraft. Ja, Bullshit. und im Kein Mensch Endeffekt wird denkt. andersrum eingeschüchtert hier, wenn der Psychotherapeut, auch wenn man meint, deshalb wäre es gut, sowas strafrechtlich zu verfolgen, dann ist es ja wohl eher anders, dass man da andersrum Angst kriegt, irgendwie sowas zu machen, oder? Die Verantwortung liegt immer beim Täter, Ja. niemals beim Opfer. Ja. Die böse Tat auf Senden geklickt zu haben oder so. Ja, ich kann es auch keinem raten, aber es Nö, ist natürlich nur einfach, nicht. warum ich das hier halt drin habe, ist diese Dissonanz zwischen der Scheiße, die sie daraus machen, und dem, was sie selber hier reinschreiben, wie was die Leute halt denken, wenn sie das machen. Es ist so Ja, unglaublich, wie die das ist komplett hinkriegen, abwegig, auf jeden Fall. diese zwei komplett gegensätzlichen Dinge in einen Teil zu verwursten und dann irgendwie meinen, das wäre ja, und ich habe das halt auch gefunden, bei irgendwelchen Twitter-Usern, die das Userinnen, die das rumgeschickt haben und die auch das scheinbar nicht lesen können, was hier drin steht. Oder es nicht in ihren Schädel reinkriegen oder ich weiß es nicht. Aber es ist unglaublich. Warum uns Spanien ein Vorbild sein sollte? Kurzfassung, weil sie die Istanbul-Konvention Hook, Line and Sinker geschluckt haben. Aber Jan Petter, dröselt das etwas weiter auf. Es ist kein Naturgesetz oder Schicksal, wenn Männer ihre Partnerinnen töten. Viele dieser Frauen könnten noch leben, wenn früher, wenn schneller reagiert worden wäre, wenn Warnzeichen besser erkannt worden wären, wenn die Polizei und Gerichte angemessen auf vorangegangene Anzeigen reagiert hätten. Damit das endlich passieren kann, damit endlich Frauen geschützt werden, braucht es einen Wandel in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Straftaten, aber auch auf der institutionellen Ebene, in Gesetzen, im Strafrecht und nicht zuletzt auch in den Medien. Okay. Von Ehrenmord oder Familientragödie ist die Rede, wenn ein Mann seine Partnerin und womöglich auch noch die gemeinsamen Kinder getötet hat. Dabei gibt es einen viel besseren, weil sachlicheren und präziseren Begriff, nämlich... Na? Na? Ja, ich sag mal Narzissmus wahrscheinlich. Nee. Nee. Noch jemand? Femizid! Danke, Chris. Ach so. Danke. Femizid. Ja, was ich lustig finde, ein präziserer Begriff, ein Mann, seine Partnerin und die gemeinsamen Kinder getötet hat. Ist das ein präziser Begriff, wenn ich dann nur von Femizid spreche? Egal, wie viele Absolut. Söhne die Frau hatte. Absolut. Nehme ich an. Ja. Ja. Frauen und ihre Kinder sind immer eine Einheit. Hm. Und in Spanien gibt es halt den Pakt gegen geschlechterspezifische Gewalt und deswegen ist da alles viel besser. Ja. Spanien hat genauso ein Feminismusproblem wie wir hier. Die haben genauso ein Scheidungsanreizsystem wie bei uns, so dass das irgendwie sich schön lohnt, wenn man da in den Sack haut und so. Das ist alles Quatsch. Aber gut, in der Beziehung sind sie dann Vorbild. Gut, meinetwegen. Doch es braucht mehr als nur neue Gesetze. Die gesellschaftliche Diskussion muss sich ebenfalls verändern, von Stereotypen lösen. Seit 2022 erfasst Spanien deshalb nach eigenen Angaben als erstes und bislang einziges EU-Land alle Formen von Femiziden. Eine unabhängige staatliche Stelle registriert von nun an auch frauenfeindliche Morde in der Familie, im sozialen Umfeld oder im Zusammenhang mit Prostitution und Ausbeutung. Auch stellvertretende Racheakte an Kindern, das klassische deutsche Familiendrama, also fallen künftig unter Femizid. Klar. Ja, und die haben einfach einen Typen, der es nicht schafft, die Talking Points mal irgendwie zu hinterfragen und die einfach nur runterbetet. Mhm. Weil ansonsten... Könntest du nämlich dir mal angucken, das wäre ja für mich so, wenn ich Journalist wäre, mal so ein Ding, hier behaupten irgendwelche Leute, dass wir was brauchen und wir haben das aber nicht. Warum haben wir das denn nicht? Was sind denn die Gegenargumente eigentlich dafür? Kann ich die vielleicht entkräften sogar? Sollte ich mich vielleicht damit mal beschäftigen? Aber nein, wir rufen einfach nur, die sind besser, weil die haben unsere Sophismen hier richtig... etabliert. Hier, die sind auf Linie, vom Journalistenverband, die verwenden die richtigen Begriffe und rufen Heil und damit ist alles prima so. Ne? Und also, ja, unglaublich. Also auch so zu tun, als würde in Spanien oder Frankreich, was er hier auch noch erwähnt, als würde da was getan und hier nicht, finde ich auch zutiefst unehrlich. Natürlich wird das ja sowieso auch seine Masche von denen, das immer so darzustellen, ne? Und die und das erreicht und so, wir noch gar nichts. Und ja, im Endeffekt kriegen sie andauernd irgendwas, ne? Und was da halt auch gar nicht nachgefragt wird, ist halt auch das Spannungsfeld Beziehung. Inwieweit halt vielleicht das eine gegenseitige Gewalttätigkeit oder ähnliches waren, die das hochgeschaukelt haben. Das Spannungsfeld Kinder aber auch, ne? Kinder. Diese ganzen Sachen werden da rausgenommen und es wird auf dieses Femizid reduziert. Ja. Also meine Klischees haben sich da schon geändert, sag ich mal. Wenn er sagt, wir müssen die Narrative, die Klischees ändern, meine Narrative haben sich da schon stark geändert. Ne? Also ich habe da mittlerweile ein ganz anderes Bild von. Dass man so vorsichtig sein muss und so weiter. Ne? Ja. Ich habe glücklicherweise nur selten in meinem Leben so eine Partnerschaftsgewalt mitbekommen, aber ich erinnere mich noch recht, da war ich auch um die 20 in einem Club und da hat ein Typ angefangen, seine Freundin zu ohrfeigen. Aber da sind dann auch sofort 7 oder 8 Mann gewesen, ja, und der Typ lag auf dem Boden. Nicht. Also das ist halt auch dieses, es ist nicht akzeptiert und es ist nicht Teil unserer Kultur oder sowas, sondern... Es ist eine abartige Entwicklung unserer Deswegen Kultur. Ist es ja auch nicht häufig. Ne? Bei uns sind es irgendwie jeden dritten Tag irgendwie oder sowas, 2 die Woche oder so. Das sind ja nicht gerade 84 Millionen Leute. Also, ne, relativ gesehen. Ja, das ist ja auch der Grund, warum sie jeden dritten Tag viel, ne? sagen. Ne? Das ist genau, ja der Hauptgrund, weil das klingt so richtig schön viel im Vergleich. Wie wir wissen, ne? sind ja auch die Hälfte irgendwie Partnerschaftstode oder Selbstmorde dabei und so weiter. Wenn sie jetzt sagen, das ist 0, irgendwas Prozent oder so oder irgendwas, ja, ich erinnere da nochmal an die Zeit, die hat das ja vor ein paar Jahren mal für ein Jahr komplett aufgelistet, sämtliche Fälle. Und ja, da waren halt auch diese ganzen Sachen dabei, wo sie dann immer nur so ganz kryptisch geschrieben haben, ja, dieser Fall war irgendwie in der Diskussion der öffentlichen. Und das waren dann nämlich diese Sachen, wo das irgendwelche Migranten waren, die da irgendwie also die Ehrenmordgeschichte, ja. irgendwem ein Messer in den Hals gesteckt haben oder was weiß ich nicht was. Und das waren ein paar von diesen Sachen, auffällig viele. Und dann gab es halt noch dieses, was du gerade schon angesprochen hast, mit diesen also Tötung auf Verlangen. Also ganz viele von denen waren halt auch über 60 Jahre schon alt. Und da kommt dann halt dann irgendwie dieser Punkt Tötung auf Verlangen dann damit rein. Und das ist halt auch in Deutschland sozusagen ja nicht erlaubt. Und es spielt dann in den gleichen Tatbereich mit rein. Ne? Das können sie dann da schön mit vermengen und sagen, hier, ne, Patriarchat. Aber ja, auch da wieder dieses ganze Zeug, was sie da, diese gesellschaftliche, was sie da jetzt halt für eine gesellschaftliche Krankheit da diagnostizieren wollen, geht überhaupt nicht d'accord mit dem, was tatsächlich da der Fall ist. Aber, ja, das ist völlig richtig, was du sagst. Er hat sich nicht einen Fall angeguckt, der Typ. Der hat einfach irgendwas runtergeschrieben, was er irgendwie so wusste oder sich zusammengelesen hat. Von irgendwelchen Febi-Seiten wahrscheinlich. Nichts. Das ist das übliche Zeug, da musst du ja nicht mal in irgendwelche Femi-Seiten gucken, das ist ja sogar halt Mainstream-Medien und so, das wird ja immer runtergeboten. Ja, wie gesagt, er hat sich nicht ein bisschen das näher angeguckt, das stimmt ja auf jeden Fall, ne? Muss man sagen. Nicht zuletzt gehört zur Prävention, dass auch Männer gezielt angesprochen werden. Von ihnen geht in den meisten Fällen die Gewalt aus, dementsprechend stehen sie in der Verantwortung, dass sich etwas ändert. Ihnen sollte daher schon früh die Möglichkeit gegeben werden, andere Verhaltensmuster zu erlernen, neue Rollenbilder zu finden. Das ist genau die Narrative, von denen wir mal runter müssen, ne? Es ist so, lasst uns doch einfach ein paar Drähte in den Männerköpfen an andere Drähte anschließen. Wird schon irgendwie funktionieren. Mit so einer Gehirnmaschine. Von aber keine Muskel, Konversionstherapie, bitte, ja. Nee. Bloß nicht umdrehen. Ja, apropos Sachen genau angucken. Hier ist jemand, der hat sich Sachen genau angeguckt. Das ist ja eine YouTuberin namens Alicia Joe. Und die hat ein Video gemacht, warum Gendersprache scheitern wird. Und das geht fast 30 Minuten. Und hier sind dann so Beispiele dabei. Also die hat hier nämlich wirklich mal geguckt, was es da alles so an Argumenten gibt. Und hat die halt richtig gut auseinandergenommen. Und hier bei diesem jetzt, wo ich jetzt mal hingespult habe, da geht es halt um diese Behauptung, dass sowas wie Mannschaft, also irgendwelche Begriffe, die sich halt auf ein Geschlecht beziehen, die aber halt nicht eine Person von diesem Geschlecht meinen, dass die halt auch nach jedermanns Verständnis so halt auch angewendet werden können. Mit diesen Beispielen, die sie hat, dass eben die Frau ist in einer Mannschaft, der Mann ist noch eine Jungfrau, also hier... was vollkommen normaler Satz ist, was jedem einleuchtet, der Sinn und des Ganzen und der das versteht, was es bedeuten soll, der deutschen Sprache mächtig ist. Und also nur weil dieses jetzt Mannschaft heißt und da das Wort Mann drin ist und das andere den Jungfrau heißt und da das Wort Frau drin ist, heißt das natürlich noch überhaupt nicht, dass das jetzt Konzepte wären, die jetzt nur damit assoziiert werden und weil es ist ja immer diese Behauptung, dass man dann ja nur das eine im Kopf hätte oder so und das ist vollkommener Humbug und das zeigt sie ja ziemlich gut auf in diesem ganzen Video. Deswegen Lan Hornscheid. Ens ist in Ensschaft. Ja, das hat sie sogar auch dabei. Ens ist noch Ens Jung Ens. Die kommt ja auch drin vor, die Lan Hornscheid, ja. Da ist er. Also ist ziemlich komplett auf jeden Fall und es macht halt echt Hoffnung, weil dieses Video hat ja einfach mal 400.000 Aufrufe mittlerweile schon. Als ich, was war es, gestern oder vorgestern hatte ich das irgendwie gefunden, da waren es knapp 300.000, also das geht ganz schön durch die Decke hier. Und Ach, wären wir doch blond und hätten. Ja. ja, Ja, die also wieder auch noch zuhören, meinst du, ja. Herrschaften hier sind auch noch mit dabei, Frau Pusch und die andere Oh. Geschlechterdings, die kritisiert sie Alter. halt auch gut. Und ja, das ist die Dame hier, die das Video gemacht hat. Ja, also Niemand sonst so Schminktipps eigentlich, ne? Aber ja, in es tut sie auf wahrscheinlich jeden korrekter Fall. Sprache. Ja, Wie ich hätte cool, auch. dass sie ihre Schminke passend zu ihren kosmischen Blumenbildern. Das Ja, andere und zur Video von ihr, Wandfarbe. was ich mir einfach mal, ich hätte mal geschaut, was sie da sonst noch so hat, ist halt viel auch so Promi-Kram irgendwie dabei. Warum Influencer alle gleich aussehen, habe Ja, ich mir zum jetzt schon Beispiel. geistig gebookmarkt, weil das finde ich auch so einen krassen Trend, dass diese gerade Frauen alle gleich aussehen. Ja. Die machen sich alle diese asiatischen Ja, auf jeden Augen, Fall, ne? ich Wie hatte hieß mir es das nochmal? angeguckt, ich hatte mir angeguckt, dieses Video von ihr zum Thema OnlyFans, und da hat sie dann zum Beispiel auch gesagt, also war auch komplett in Ordnung, und da hatte sie zum Beispiel auch gesagt, dass ja Frauen mit zunehmendem Alter, wenn sie nicht mehr im gewehrfähigen Alter sind, dann immer unattraktiver werden. Und das sind so Feststellungen, die halt, ja, offensichtliche Feststellungen eigentlich sind, aber die ich jetzt von so einem random YouTuber in Deutschland im Jahr 2020 eigentlich nicht mehr so erwarte. Und ich habe halt bei ihr jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie besonders konservativ oder irgendwas ist. Also wenn ich mir jetzt so die Themen halt angucke, mit denen sie sich beschäftigt, sie war auch bei irgend so einem Influencer-Klimawandel-Treffen irgendwie. Also ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie so also merkt man halt auch daran, dass sie irgendwie 300.000 Abonnenten oder so hat. Also das ist jetzt nicht Nische irgendwie von irgendwelchen Einwanderungen ist Müll oder so, YouTubern oder so. Na, und also ja, ein paar Sachen, das Haar in der Suppe, was ich da noch gefunden habe, ist also zum einen, warum Gendersprache scheitern wird, ist ja der Titel von dem Ganzen. Aber ich muss leider sagen, dass diese ganzen Argumente ja leider nicht der Grund sind, dass das scheitern wird. Weil im Endeffekt, ja, die Argumente sind alle richtig und wahr und werden gebracht, viel zu selten, aber jetzt hier mal gut zusammengefasst und halt auch ni von niemandem, dem man jetzt vorwerfen kann, ja, es ist ja nur ein Mann, der seine Privilegien aufrechterhalten will oder so ein Scheiß. Aber das ändert nichts an der Tatsache. Ich meine, wir wissen ja, was die Antwort der Leute ist. Die Antwort der Leute ist immer, ja, wir haben noch viel vor uns. Ne? Also Puh. tralala, wir, ist uns ja Never scheißegal, enough, weil genau. wenn die ja immer meinen, so ja, es sind da 60% der Leute, lehnen das ja ab, und auch ganz viele Frauen, die Mehrheit der Frauen lehnt es auch ab, dann ist ja die Antwort von diesen Heinis, die das vertreten, ja immer nur, ja, das kriegen wir schon hin, so nach dem Motto, ne? Das zeigt ja nur wieder, dass wir noch so viel Arbeit vor uns haben und tralala, ne? Also Deshalb, nur. liebe Kinder, nächsten Freitag nicht zur Schule gehen, sondern zum Schulstreik gegen den Genderwandel. Genau, ja. Ich bin mir sicher, es wird auch super aufgenommen, weil wenn Kinder sich politisch engagieren, ist es ja prinzipiell gut, ne? Haben wir ja gelernt. Und wenn sie deswegen nicht mehr in die Schule gehen, dann heißt das ja nur, dass man ihnen zuhören muss. Und das wäre ja überhaupt nicht so, dass sie dann kommen würden und sagen würden, Schulpflicht, hallo hier. Wir brauchen dringend eine Gender-Greta, damit wir das Movement auch attraktiv machen können. Ich fand schön, dass sie auch die Anne Wilde überführt hat mit Gästin oder was sie gesagt hat, ne? Ja, genau, also das ist auf jeden Fall auch so. Und also das mit dem Titel war das eine Haar in der Suppe, und das andere Haar, was ich noch gefunden habe, war, wo sie dann da so sagt, was angeblich die Gegenargumente wären, die da immer kommen. Und da gibt sie dann als Beispiel, die Leute würden sagen, Sprache verändert sich ja nicht. Und das ist was ich noch nie jemanden habe sagen hören, dass sich Sprache nicht verändert. Was es immer ist, ist, dass die anderen sagen, Sprache verändert sich, und damit halt eben meinen, hätte sich jetzt gefälligst zu verändern in deren Richtung, wie sie jetzt meinen. Na, also das gibt's. Aber dass es jetzt wirklich Leute gibt, die sagen, es gibt ja keine Worte, die irgendwie in Mode kommen, aus der Mode fallen, aus anderen Ländern Ja, importiert oder werden. normalerweise wird auch eine Sprache Richtung Jugendsprache, Verkürzungen dann verändert und nicht irgendwelche Verlängerung. Slangs, irgendwelche Sachen. Also das sagt doch keiner, dass es sowas nicht gibt. Das wäre ja auch vollkommener Schwachsinn, weil das geht ja schon komplett, also das ist ja die gelebte Wirklichkeit, beweist ja, dass sich die Sprache andauernd verändert. Aber das sind ja dann Sachen, Trends, die sich dann aus der Akzeptanz des Ganzen ergeben und die nicht von oben irgendwie verordnet werden, obwohl es das in der Vergangenheit natürlich auch schon gegeben hat, jetzt mit irgendwelchen Kolonialgeschichten oder so, dass man dann gesagt hat, so hier wird jetzt, ihr sprecht jetzt alle Englisch hier oder so. Das natürlich schon, aber deswegen wurde das nicht gleich im Fernsehen gesprochen, nur noch. Ja, aber nicht auf so eine Art von, es wird nicht verordnet, aber wir bewegen uns da aber ganz schleichend dahin und behaupten, irgendwas wäre gerecht oder so ein Quatsch. Ne? Also das fand ich so ein bisschen schwach. Ja, wenn es schon nicht sinnvoll und verkürzend ist, dann ist es wenigstens gerecht. Ne? Dass es Leute gäbe, die sagen, die Sprache verändert sich nicht, ist aus meiner Sicht halt Humbug. Also habe ich noch nie jemanden sagen hören. Und das andere Beispiel, was ich noch hatte, ist, dass es Leute gibt, die sagen, diese Sprechpausen sind doch total unnormal. Und dann kommt sie halt mit dem Beispiel, dass man ja auch sagt, Spiegelei und nicht Spiegelei. Ja, das ist natürlich richtig, aber es sagt ja auch niemand, also die Leute sagen ja, diese Sprechpausen, wenn die Leute sagen, diese Sprechpausen sind unnormal oder unnatürlich, dann meinen sie ja diese Sprechpausen nicht in Spiegelei, sondern diese Sprechpausen in irgendwas innen oder so ein Shit. Ne? Die sind unnormal. Ne? Und ich wette, es gibt irgendwo in Deutschland so den Laden von einer gelangweilten Bankerfrau, der Spiegel verkauft und der sich Spiegelei nennt. Kann auch sein, ja. Also, weiß ich nicht. Das fand ich so ein bisschen schwach. Aber ansonsten, das waren jetzt die Haare in der Suppe. Der Rest von dem Video ist wirklich klasse und hat mich sehr gefreut, dass das so eine weite Verbreitung gefunden hat und hier mal so schön aufgearbeitet ist. Ja. Ja, fachlich, sachlich fand ich das auch okay. Und, aber sich der Sprache da so ein Detail zu widmen, weiß ich gar nicht, ob das so sinnvoll ist, ob man nicht vielleicht lieber einfach hergeht und sagt, die Sprache so massiv zu verändern auch noch, ja. Es sind ja dann an vielen Stellen ganz schön krasse Eingriffe teilweise. Das ist einfach nur ausländerfeindlich. Man versucht damit, den Ausländern zu verwehren, die deutsche Sprache zu lernen. Das ist einfach nur eine Sauerei den Leuten gegenüber. Und natürlich, sie hatte, glaube ich, die Behinderten noch erwähnt, die ja auch ihre Schwierigkeiten damit haben. Ja. Speziell wohl Sehbehinderte, weiß ich nicht genau, was sie da gesagt hat. Ja, naja, aber es ist eben auch irgendwie ausländerfeindlich, finde ich. Wirklich eine Sauerei auf den Leuten gegenüber. Ja, das Beispiel hatte sie auch, glaube ich, aber auch mit dem. Okay, war das nicht auch dabei, mit den Ausländern, die Sprache lernen müssen? Dann habe ich es vergessen. 30 Jahre auf dem Walfänger. Jetzt bin ich sehbehindert. Und wen interessiert es? Keiner. Keiner guckt danach. Ja, du wackelst ja immer so. Die See hat dich behindert, du Seefahrer. Ja. So ist das. Ja, und hier haben wir einen Autounfall. Talkum X, oh Gott. Ein Autounfall, wo ich gerne weggucken würde, aber nicht weggucken konnte. Und zwar ist es das konservative ehemalige Aushängeschild von Funk. Frau Schreiber. Ja, und es geht hier um das Thema Transsexualität und das ganze Ding ist, zwei Deutsche unterhalten sich auf Englisch. Das ist schon mal super. Vielleicht Franziska mischt sich ein. Und weil we are very worldly citizens. Und da geht es hier um Gewalt und Cis-Frauen und Trans-Frauen und dass die doch auch Frauen sind. Und dann gibt es hier The Order of Danger is simple. Erst kommen Männer, dann kommen Cis-Frauen, dann kommen Trans-Männer, dann kommen Trans-Frauen, sagt Frau Schreiber. Cool. Das ist die Weltformel. Oder hier so Geschichten mit aber ich muss ihr recht geben. Also Männer, größer Cis-Women, größer Trans-Men, größer also. Ja, weil die Cis-Frauen sind doch meistens auch kleiner als die als die Trans-Frauen. Ja, ich okay. Sehe schon, am Ende der ganzen Sache wird sie wahrscheinlich total angepisst sein. Also ja, es ist halt, also ich habe das jetzt vielleicht noch nicht so richtig gut angefangen, also die Contention hier ist halt eben, also das Streitthema ist, sind Transfrauen richtige Frauen? Und Frau Schreiber ist natürlich ganz auf Linie als konservatives ehemaliges Aushängeschild von Funk ist sie natürlich voll auf progressiver Linie und ist der Meinung, dass ja Transfrauen auch ganz normale Frauen sind. Und sagt, warum... Sind Transmänner denn auch noch weiterhin Frauen? Transmänner sind Männer, natürlich. Ja, aber sie haben doch ihr Leben lang unter der Unterdrückung durchs Patriarchat gelitten. Also nee, sind sie innerlich weiterhin Frauen. Teil des Patriarchats, natürlich. Warum bist du so gemein zu unseren Schwestern? Feministen sollten zusammenstehen gegen die Unterdrücker. Lol. Ja, also ich meine von ihr. Feministen sollten zusammenstehen. Hat sie nicht mal ganz anders gesprochen noch? Nee. Nee. Ich erinnere doch, als sie bei der AfD war. Das vielleicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie sie da gesprochen hat, aber ich fand schon... Ja, der Funk hat schon einen Einfluss, scheinbar, ne? Dieses ganze Ding, Feministen sollten zusammenstehen gegen die Unterdrückung. Liebe Franziska, diese Unterdrückungslinse von den Progressiven, du hast den Israel-Fahne in deinem Profil, dann überleg dir mal, was sie da für in ihrem Weltbild drin haben, wer da die Unterdrücker sind. Die haben da nämlich auch so gewisse Vorstellungen. Und vertreten die mit so einer Vehemenz, wie du hier diesen Krempel. Also ich fand's einfach nur irre. Vor allem, ich glaube, Franziska hat irgendwie in ihrem ganzen progressiven Feminismuswahn komplett die zweite Welle des Feminismus übersprungen. Da hieß es nämlich, dass Frauen Individuen sind und sie wollen eigentlich einfach nur Reproduktionsrecht. Das Recht zu wählen hatten sie schon und die wollen einfach nur Verantwortung haben. Das ist ja genau die Diskrepanz zwischen zweiter Welle Feminismus und dieser dritten Welle, die wir jetzt haben, die wieder zurückgeht zur ersten Welle, wo es hieß, ja, identitäre Frauen, vereinigt euch. So. Die meisten Transfrauen verhalten sich mehr wie klassische Frauen als du. Aber ja. Ich muss hier mal einen Shoutout an den Kingsburn im Chat geben. Der Zug ist nicht langsam, er ist transrapid. Ich glaube auch. Boah. Oh, warte. Biologie und Frauen. Beweis es. Probit. Oh Mann. Transfrauen sind Frauen. Man schließt sich bei den Frauen im Sport mit, ne? Wo hatte ich dann, genau, das war ja der, den ich zuerst gesehen hatte. Willst du es nicht verstehen? Es gibt keine Definition von Frauen, die alle einschließen, alle biologischen Optionen einschließen würde. Es ist nicht möglich. Dein Bild von binären Geschlechtern und Frauen und Männern ist biologischer Bullshit. Als Frau Schreiber, ehemaliges konservatives Aushängeschild von Funk. So, was tun, wenn ein Freund Verschwörungsmythen erzählt? Die Ingrid, erzählt? Ja, herzlich willkommen. Die Autorin Ingrid Brodnik hat 5 Tipps. Erstens, sanfter Widerspruch. Ingrid Brodnik hat mit einer ehemals Verschwörungsgläubigen geredet, der ihre Schwester beim Ausstieg geholfen hat. Die Schwester habe immer widersprochen und sanft Fragen gestellt. Gleichzeitig hätte sie gemeinsam eine schöne Zeit verbracht. Auch das sei wichtig. Wahnsinn, oder? Also, ich fühle mir gleich total geholfen, weil mir die Ingrid, so und jetzt sagen wir es alle zusammen, mit anekdotischer Evidenz um die Ecke kommt. Ja. Ich kenne da jemanden, der hat aber, und da war das ganz toll und die haben sich super gefühlt. Ja, nicht sagen, was Inhalt der Verschwörungserzählung ist. Nachher ist es vielleicht gar nicht so blöd, sondern ja, oder keine Ahnung. Oder ja, sie saß mit ihrer Schwester am Tisch und hat gesagt, die Illuminaten sind hinter allem. Und die Schwester hat gesagt, nein, setz dich erstmal hin, trink einen Tee. So, das Patriarchat ist in Wahrheit hinter allem. Oder wie? Ach so, ja, jetzt bin ich mal bei Verschwörungserzählung geheilt. Ich weiß, das Patriarchat war schuld. Zweitens, Gegenfragen stellen. Wenn sie merken, sie drehen sich im Kreis und die Fakten prallen ab, Drehen Sie es um. Stellen Sie stattdessen Fragen. Woher hast du diese Information? Warum vertraust du gerade der Person? Empfiehlt die Expertin. Ja, und dann sagt er, das habe ich von, keine Ahnung, Achse des Guten oder so. Und dann sagst du, Nazi oder so. Ja, sag ich, Moment. Das hat die in der Tagesschau gesagt, dass, ach ja, das hat sich aber schon wieder geändert. Woher hast du die Information? Sekunde, ich muss die mal kurz umdrehen. Einmal umdrehen. Oder so lange umdrehen, bis er schwindelig wird. Drittens. Nicht die Fakten im Kreis drehen, dreh ich doch einfach mit. Juhu. Drittens, nicht frustrieren lassen. In vielen Fällen wird Umdenken nicht passieren. Versuchen Sie langsam Zweifel zu nähern. Wenn jemand umdenkt, ist es wichtig, dass die Person das Gefühl hat, ich habe das selbst herausgefunden, sagt Ingrid Brodnik. Ja, täusche dein Gegenüber. Versuch Zweifel zu nähern und täusche ihn, sodass er am Ende denkt, wow, die Ingrid hat recht. Warum war ich so dumm? Wieso glaubst du denn wirklich, dass die Erde eine Kugel ist? Hast du es schon mal mit deinen eigenen Augen gesehen oder nur auf Fotos? So funktioniert das. Häme vermeiden. Das will ich auch nicht machen, okay. Wichtig sei es, Aggressionen zu vermeiden, du dummes. Die Person müsse nachdenken und umdenken können, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Wertschätzung helfe hier ganz besonders. Ja, das ist sogar wirklich, wie du sagst, weil man, das ist eigentlich das Vernünftigste von dem ganzen Haufen. Dieser Punkt wird deswegen oft übersehen. Aber was ich finde trotzdem auch wieder Christen Hahn, also die Person müsse nachdenken und umdenken können, ohne ihr Gesicht zu verlieren, ist ja auch schon wieder deterministisch. Also am Ende steht diese Figur, die halt Frau Brodnik glaubt oder ihrem Stellvertreter in der Szene. Weil das ist ja das einzig Mögliche. Ja. Und natürlich, fünftens, Grenzen setzen. Ein Mindestmaß an Respekt braucht jeder, du Impftrottel, Wichswichtel und wie sie alle heißen. Daher rät Ingrid Brodnik dazu, rote Linien zu ziehen. Warum ist die Brodnik auch nicht Bundeskanzlerin geworden? Ja, das ist dann immer so der Moment, wo es dann heißt, also auf dem Niveau möchte ich nicht mehr weiterreden. Extremismus wie beispielsweise Antisemitismus muss nicht geduldet werden. Auch Beleidigungen müsse man sich nicht aussetzen. Da hat sie vollkommen recht. Ja, wir sind aber häufig dann auch nur gefühlte Beleidigungen und dann hast du ein Argument gemacht und dann ist beleidigt und dann ist das Gespräch vorbei, weil dann ja, gut, Grenzen, aber Grenzen gesetzt werden. Also ich habe auf Twitter auch schon oft gesagt, es reicht mir jetzt, weil du hast ja die letzten 4 Tweets nichts weiter gemacht, hast versucht, mich persönlich anzugreifen. Tschüss. Oder wenn mir halt unbedingt jemand in einem Chat erzählen will, dass die Juden an allem schuld sind und hinter allem stecken und Lizenzen für die Medien verkaufen oder so. Hier traue ich auch zu, dass du das unterscheiden kannst. Wenn Mädchen ein bisschen emotional bedrückt sind oder so, wenn die dann sauer sind, können das vielleicht nicht mehr so gut unterscheiden. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass deren Definition von Antisemitismus halt auch ganz schön verschoben ist. Ne? Also, sie haben ja auch schon dieses 30-mal über Bande spielen Antisemitismus-Ding, dass wenn irgendwer dann beigeht und sagt, es gibt Leute, die halt eben ja im globalen Maßstab denken, das ist ja auch Antisemitismus. Ne? Also vollkommen unabhängig davon, dass es diese Leute offensichtlich gibt und welcher Religion die angehören, überhaupt nichts damit zu tun hat, mit diesem Mindset. Und was ja auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, aber es ist nun mal so. Und die Auswüchse davon kann man sich ja anschauen, und sich dazu eine Meinung bilden. Aber das ist ja bei diesen Leuten halt auch schon so. Du hast gesagt, dass der und der irgendwie dumme Ideen hat. Das geht ja nicht, weil du sagst ja dann, der hat irgendwelchen Einfluss. Und wenn du sagst, der hat irgendwelchen Einfluss, dann ist es natürlich Antisemitismus. Und so ein Blabla, ne? Also, ja, also, das ist auch wieder so eine Sache, wo man normalerweise sagen müsste, ja, das sollte nicht geduldet werden, aber leider muss man da heutzutage, so wie sie mit diesen ganzen Sachen da immer umgehen und das für sonst was nehmen, erstmal fragen, ja, was ist überhaupt deine Definition davon? Weil das ja bei diesen Leuten so frei und willkürlich ist, dass es mit den eigentlichen Problemen überhaupt nichts zu tun hat. Aber dann, da wo es diese Probleme dann gibt, da ist es dann aber wieder nur Hier, Nemi El-Hassan, ja, die ist halt unterdrückt und deswegen darf sie sich halt aufregen, so, ne? Die hat die Lizenz dazu, weil sie auf die Hierarchie auf einer anderen Ebene steht oder so ein Scheiß. Das ist dann alles wieder okay. Ja, aber was mich eigentlich daran erschreckt, ist, dass da unten Deutschlandfunk Kultur steht und oben noch ein Link zu irgendeinem Special von denen ist. Das heißt, da ist wieder Geld bezahlt worden dafür, dass wir uns zum 800. Mal von Tante Ingrid das Gleiche haben erzählen lassen. Auf Kärtchen aber heute. Ja, und zur Erinnerung, Illustrierte Kärtchen. das erste Mal, als mir die Dame auf der Bildfläche erschienen ist, das war bei ihrem Republika-Vortrag, wo sie sich über GEMA-Geld aufgeregt hat und den Leuten geraten hat, sie sollen mal auf die Website Gorka. Die wäre ganz toll, weil da die Kommentare vernünftig moderiert werden. Und also das ist so unglaublich lost. Lost, da geht's gar nicht. Surprised Pinocchio. Ach, gute Überleitung, Pinocchio. Unzuverlässiges Tool, Bottometer als Basis von Studien. Wir haben ja schon des Öfteren darüber gesprochen, dass die von damals, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, die Social Boots, ich glaube, irgendeine Politikerin war Almuth es. von Below von der niedersächsischen FDP-Fraktion war das. Nur was kannst du dir merken, Ja, das kann ich mir merken, ja. Die Almuth von Social Below. Das ist ja Boots, mein die uns Laden. alle infizieren, also kurz gesagt, künstliche Twitter-Profile zum Beispiel, die politisch agitieren praktisch und die automatisch sich in Diskussionen einklinken und dort dann eine gewisse Sicht auf die Dinge verbreiten und dadurch Einfluss nehmen auf die öffentliche Meinung und so weiter und so fort. Ja, die gibt's im Endeffekt Zapp hat nicht. damals, kann ich mich erinnern, die Sendung der Zapp, die haben damals berichtet von 40.000 Tweets am Tag durch Bots. Ich glaube, das war ein bisschen übertrieben, die Schätzung zum Beispiel. Also es gibt also ein Tool, das heißt Bottometer. Und das wird wohl auch in der Forschung dann benutzt zu diesem Thema. Dann haben wir hier jemanden, der manuell eine Stichprobe der Accounts, die den Parteien in Deutschland folgten und vom Bottometer als Bots identifiziert wurden, untersucht. Bei den meisten der Accounts handelt es sich um wenig aktive Twitter-User, oft alte Accounts, die lediglich ein oder zwei Tweets geschrieben haben. Bei anderen Stichproben handelt es sich um die Accounts realer Personen, die unter ihrem realen Namen posteten. Keiner der Accounts machte den Eindruck, als handele es sich um einen Social Bot. Ja, andere Wissenschaftler kommen zu ähnlichen Schlüssen. Von den 68 geprüften Accounts war lediglich einer automatisiert und das war ein Bot, wie wir ihn alle kennen, nämlich der hat nichts weiter gemacht, als neue Inhalte auf dem Blog seines Besitzers auf Twitter rauszuposten. Also das, was ich hier sonntags auch mache, bevor der Stream losgeht, weil ich das jeden Sonntag mache, könnte ich laut Bottometer ein Bot sein. Die Studienautoren entschieden daraufhin, diese Daten, also das von Bottometer gemeldete Zeug, nicht mehr zu berücksichtigen. Ja, zeigt zum wiederholten Male, dass wir hier in einem Hoax aufgesessen sind, im Ja, es ist Endeffekt. auch vielleicht nicht so einfach, die Kriterien da festzulegen für sowas, ne? Wer jetzt ein Bot ist und wer nicht. Also, Ja, wir ein hätten das auch. Bot, aber guck mal, ein Bot, Das ist, der glaube ich, wirklich vernünftig. hingeht, da wird auch der Experte OPEX mir zustimmen, ein Bot, der wirklich hingeht und sich in eine politische Unterhaltung einklingt und Nee, das dort gibt's dann nicht. Dinge macht, die andere dazu bringen, ihre Meinung zu ändern. Das Nein. ist Science Fiction. Ja, das gibt Das ist es halt natürlich schon, einfach, das weißt du, ist so der richtig. Turing-Test ist ja genau der Punkt dazu, Kenne ich auch, ja. bei einigen Leuten, bei denen ich irgendwie Gefühl hätte, dass sie Menschen sind, die agieren wie Bots. Und bei Bots ist es halt schwieriger, so zu agieren wie ein Mensch. Ja. Also wenn man so eine Freundesanfrage von Facebook mal annimmt, von was weiß ich, aus dem Ausland, Amerika oder so, die versuchen das manchmal mit so Bots, die Leute dann zu beschäftigen oder so. Man merkt das Ja, aber das Ding ist halt, schnell. das Ding ist Fragen so halt, unkonkret nach immer, ne? so einen richtig guten Bot zu entwickeln, ist halt richtig schwer, weil du halt ziemlich schnell halt merkst, dass es halt ein Bot ist, okay? Ja. Und du kannst nicht aus Stille heraus oder daraus, dass der einfach nur irgendwie zu häufig oder nicht häufig genug irgendwas schreibt, sagen, dass es ein Bot ist. Weil das ist eine Abwesenheit von Beweis und das ist kein Beweis davon, dass es ein Bot ist, weißt Ja, du? genau. Sie haben das wahrscheinlich nur anhand der irgendwelche Zahlen oder Häufigkeiten dann, Okay, die haben sich ein paar Eigenschaften überlegt, die man intuitiv so als Bot eben mäßiges Verhalten so beschreiben würde, weißt du? Und das stimmt ja auch, weißt du? So, aber das Ding ist nur, es ist nicht ausschließend, dass die Leute, die Menschen sind und sich so verhalten, halt Menschen sind. Weißt du? Ja, nur, also, allein mit so Kriterien kommst du da nicht weiter. Der ahmt ja so ein bisschen den Menschen nach, insofern gibt es halt auch irgendwelche Überschneidungspunkte, ne? Ja, genau, genau, genau. Aber ich meine, das war jetzt genau darauf bezogen, diese Kriterien von der postet zu viel in so zu häufiger Zeit oder postet lange Zeit gar nichts. Das ist alles absolut im Rahmen des Möglichen, dass da Nutzer lange den Account nicht verwendet haben, weißt du? So, ich meine, ich verhalte mich auf Twitter ja auch so, dass ich hingehe und einmal irgendwie im Monat oder alle zwei irgendwie einen ganzen Thread ablasse von den Bildern mit den Links, mit allem Möglichen. Da kann man auch sagen, aha, das ist ein Link mit Text, es ist alles so sehr häufig hintereinander generiert, das muss ein Bot sein. Nein, ist es nicht. Ja, hier haben wir die Antifa Lübeck. Ich glaube, das war noch die mal mit der Frau Strobel in der Veranstaltung gemacht haben, wenn ich mich da richtig erinnere. Und die postet irgendwie Screenshots irgendwelchen Telegram-Gruppen, die vielleicht auch irgendwie ätzend sind oder so, aber mich wundert hier nur, wo das gelandet ist, nämlich ja, sieht hier irgendwer mit Regenbogenfahne und schickt das mal weiter an Verfassungsschutz Niedersachsen, der sagt, morgen haben wir an die Polizei weitergeleitet, ja, hier Sachverhalt bereits angenommen, sehr gut, dankeschön, hier ne, alles prima, so toll, Deutschland, ist super, jo. Von Antifa. Naja, wobei ich halt finde, dass wenn jemand sowas postet, da vielleicht auch was passieren sollte. Also, dass es jetzt so eine politische Geschmäckle hat, finde ich auch nicht gut, aber jemand, der mit Selbsttötung droht oder mit der Tötung seiner Familie, da sollte schon meiner Meinung nach die Polizei drauf schauen, ja. Ja, meinetwegen, aber ich sag mal so, das ist ja auch jetzt nur ein Screenshot, ne? Also eine ganz kurze Sache von mir noch zu diesem Botometer. Ich bin auf Botometer halt gegangen, ne? Und der lädt halt einfach nur einen Teil der HTML, einfach nur die Leiste oben mit so Links halt, ne? Aber der Inhalt der Seite ist komplett weiß. Und dann mache ich so die Tools auf und da steht so drin, ja, da ist irgendwas intern bei der Web-App ist kaputt gegangen, kommt so eine Standardfehlermeldung von Angular. Also Botometer ist irgendwie weg vom Fenster sowieso. Einfach nur dazu. Botometer ist jetzt auch an Bord. Ja, Botometer ist jetzt auch an Bord, ja. Liest sich zwar nicht glaubwürdig, aber ja. So. Ignorieren kann man es irgendwie auch schlecht, ne? Sehe ich auch meine. Ja, solche Geschichten haben sie auch. Das fand ich auch so ein bisschen schwammig. Das ist hier von der Webseite vom Verfassungsschutz Niedersachsen. Die Vermischung von Corona-Leugnern, Reichsbürgern und Rechtsextremisten führt zu einer gefährlichen Radikalisierung der Corona-Leugner- und Querdenkenbewegung. Die Beobachtung sowie Analyse der Demonstrationen und Aussagen der Corona-Leugner- und Querdenkenbewegung, das ist immer diese Formulierung, die sie hier haben, zeigen eine zunehmende inhaltliche wie personelle Vermischung von Rechtsextremisten und Reichsbürgern mit Corona-Leugnern bzw. mit dem demokratiefeindlichen Teil der Protestbewegung in der Corona-Leugner- und Querdenkenbewegung hat sich eine neue Mischszene herausgebildet, in der sowohl Extremisten als auch Nicht-Extremisten aktiv sind. Ja, das hätte ich euch auch sagen können. Aber was bedeutet denn das jetzt? Wie viel, was wollen die? Die Niedersächsische Verfassungsschutz hat in seiner Analyse 4 ideologische Verbindungselemente der auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Milieus herausgearbeitet. Erstens der Glaube an Verschwörungstheorien und eine darauf basierende Weltsicht. Punkt. Ja. Das glaube ich schon nicht, dass das ein Faktor ist. Können wir nicht weiter ausführen. Ne? Weil das kann ja auch schon bedeuten, die Regierung trifft falsche Entscheidungen auf Basis von falschen Daten, was wir ja teilweise bewiesen haben. Ein starker Bezug zu, in Klammern, rechter Esoterik. Ja, glaube ich schon. Ja. Aber nach allem, was ich bisher von Journalisten auch gehört habe über diese Geschichten, und das war ja schon letztes Jahr so, oder 2020 war das ja schon so, dass da auch haufenweise Leute aus dem grünen Milieu da sind, die auch dieses Esoterik-Ding ganz besonders toll finden. Eine Außerdem wird das auch gerne mal zusammen in einen Topf geworfen zu Verschwörungstheorien und rechte Esoterik. Eine grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber der Moderne und die Berufung auf eine in Klammern konstruierte, in Anführungsstrichen natürliche Lebensweise. Und das lesen wir dann woraus jetzt ab? Also sie wollen alle in den Wald ziehen angeblich oder was, ja? Ja, was soll das heißen? Also wenn ich mich da jetzt hinstelle und sage, das Immunsystem ist besser als eine Impfung, dann bin ich jetzt hier, lehne ich die Moderne ab und berufe mich auf eine in Klammern konstruierte, in Anführungsstrichen natürliche Lebensweise oder was? Offensichtlich, ja, genau. Ein Widerstandsnarrativ gegenüber dem Staat. Das nicht souveräne, in Anführungsstrichen, Volk kämpft gegen eine vermeintliche Diktatur der, in Anführungsstrichen, Eliten. Nö, keine Diktatur, eine Kleptokratie, aber ein Nepotismus, ein Sumpf. Meine, jetzt die Impfpflicht einzuführen, das wäre ja dann so der letzte Machtbeweis oder so noch. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer, aber es gibt keine Eliten, gibt es nicht. Die daran profitieren, gibt es einfach nicht. Nee, kann auch nicht sein. Nein, es gibt keine Quanz, es gibt keine Springers, keine Burdas, keine Lismon, gibt es alle nicht. Ja, selbst davon abgesehen, ist es doch Standard, wenn ich jetzt irgendwie zu so einer Demonstration hingehe, wo es gegen diese Maßnahmen geht, dass ich dann ein Widerstandsnarrativ gegenüber dem Staat habe, ist ja wohl logisch. Die Frage ist wohl viel eher, was irgendwelche George Floyd-Vollidioten da in 2020 für Widerstandsnarrative hatten. Guck doch mal danach, was die sich, mit wem die sich da ins Bett legen. Oder diese ganze Scheiße mit Fridays for Future. Ich habe mir das hier in Hannover alles angeguckt. Hier, diese ganzen, ich gehe hier seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnten hier zu irgendwelchen Demonstrationen in Hannover und ich sehe immer dieselbe Folklore-Scheiße von irgendwelchen. Immer die Gewerkschaftler, da wird immer dasselbe Kacke runtergebetet, die teilweise komplett themenfremd ist. Und ich habe auch bei diesen ganzen Bundstadt-Braun-Geschichten sind lauter Idioten dabei mit Marx hier Sowjetunion-Fahne und was weiß ich nicht was alles. Lesen Sie mehr in der nebenstehenden Presseinformation und so weiter und so fort. Ja, also klar, diese ganzen Sachen, die hier drinstehen, die sind wahrscheinlich alle nicht falsch, aber sie sind halt auch wieder so unkonkret, dass sich daraus ein falsches Bild ergibt, meines Erachtens nach. Also, bei 340 Kilobyte Datei PDF wird da auch nicht viel mehr drinstehen. Nee, steht auch nicht. Das ist wie, klingt wie eine zusammengefasste. Da ist nämlich diese Geschichte hier rumgegangen, diese Woche hier von indimedia.org. Corona ist das Virus, Kapitalismus ist die Krise, Ausrufezeichen, Impfpflicht nicht in diesem System. Am Montag, den 3. Januar, neben Dutzende AntifaschistInnen, dieses Mal ohne Sternchen mit großem I, am Protest gegen die Corona-Politik in Magdeburg teil. Dabei wurde gegen die allgemeinen Corona-Maßnahmen und gegen die kapitalistische Verwertung des Gesundheitssektors protestiert. Das Ziel der Aktion war es, die Bühne des Protestes zu nutzen und sie mit einem konkreten sozialen Inhalten und Forderungen zu füllen. Während medial die Verantwortung für die Pandemie zwischen ArbeitskollegInnen und NachbarInnen, zwischen ImpfgegnerInnen und BefürworterInnen hin und her, immer nur diese Frauen, die sind alle da schuld daran, oder wie? So was sexistisch hin und her geschoben wird, stehen die Profiteure nicht im Fokus der Proteste. Die Profiteure sind andere Pharmaunternehmen, Maskenhändler oder private Krankenhausbetreiber. Krankenhäuser in Deutschland sind zuallererst überlastet, weil sie kaputt gespart wurden. Nicht, weil viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen krank sind. Nicht länger wollen wir die Proteste reaktionären Kräften und bezahlten Profiteuren. Bezahlte Profiteure der Krise, alter Schwede. Die PolitikerInnen der AfD, also die kriegen Geld dafür, oder wie? Verschwörungstheorie? Die in jeder Krise versuchen PolitikerInnen und Profiteure Ursachen zu verschleiern und die Folgen auf den Rücken der ArbeiterInnenklasse abzuwälzen. Das werden wir nicht länger hinnehmen und stellen die Systemfrage ins Zentrum. Wir fordern die globale Aufhebung der Impfpatente, kostenlose Tests und Masken für alle. Also wenn die Linksradikalen jetzt erklärtermaßen selber, oder selbst erklärtermaßen da jetzt auch teilnehmen, dann können ja keiner mehr sagen, dass das nur Rechte sind. Ne? So wie den Stopp des Ausverkaufs des Gesundheitssystems. Ja, natürlich haben hier sämtliche Leute dazu behauptet, das wäre Fake und False Flag und was weiß ich nicht was. Ach so, okay. Ja. Aber Das wäre eigentlich da, wo ich eine klassische linke Protestbewegung verorten würde. Also ich frage mich, kommend aus den 80ern, kommend aus den 80ern und 90ern. Wir hatten doch auch vor einem Jahr oder so dieses Ding mit der neuen Linken oder freien Linken war es, glaube ich. Eine freie Linke nannte sich das, glaube ich. Das waren doch auch diese linken Querdenker. So, was ich mich frage ist, was würde Bottometer dazu sagen? Piep, piep, piep, piep, piep, und Millimedia ein Bot? Ja, und Herr Maaßen. Herr Maaßen hat diese Woche so ein Video von diesem Herrn Dakti geteilt. Und zwar nicht auf Twitter, sondern auf Getter. Und aber es wurde dann halt bei Twitter überall rumgeteilt und es gab natürlich die üblichen Leute, die irgendwie gesagt haben, jetzt dreht er völlig ab und muss aus der CDU ausgeschlossen werden und so weiter und so fort. Und in diesem Artikel hier von der Welt, da wird erwähnt, was die anderen halt nicht erwähnt haben oder wahrscheinlich auch nicht wussten und sich auch ihn auch nicht gefragt haben. Sabatier war da nicht mal Professor und hat ja nicht irgendwie junge Leute ausgebildet? Moment, wir reden jetzt von Herrn Maaßen. Na also. Ja, Entschuldigung. Jedenfalls, Herr Maaßen hat hier dann, also hier schreiben sie halt eben, dass Herr Maaßen wohl zweimal operiert werden musste wegen Impffolgen. Also jetzt nicht von der Corona-Impfung natürlich, sondern als Kind. Aber das ist ja schon mal ein Faktum, was vielleicht eventuell eine Rolle spielt bei dieser ganzen Geschichte. Und ja, dass so jemand sensibilisiert ist für alle möglichen Themen und dann vielleicht auch eher bereit ist, irgendwelchen Leuten dann halt zu glauben, wenn sie halt sagen, oh mein Gott, die Welt geht unter. Aber ich habe mir nämlich dieses Video von diesem Bhakti da mal angeschaut. Das war jetzt das erste Mal, dass ich mir irgendwie sowas da angeguckt habe. Und also ich fand es überhaupt nicht überzeugend. Mich hat es eigentlich gewundert, dass so ein emotional vorgetragene Geschichte mit immer diesen Formulierungen, diesen absoluten Formulierungen, also eigentlich dieses, was man den anderen Leuten vorwirft, dass sie irgendwie einen Kult hätten und irgendwie das alles nur so haben wollen, wie das irgendwie ist und da irgendwie ohne da immer hinterherrennen oder so, da hatte ich eher das Gefühl, bei dem Typen halt, ne, so wie diese ganze, meinetwegen kriege ich euch drüber auf, dass ich mich für die Präsentation da aufrege, aber ich fand das ziemlich Banane. Aber auch da muss ich wieder sagen, aus meiner Sicht muss man das nicht löschen. Man muss das nicht einschränken, man muss da nicht gegen vorgehen, man muss sich nicht drüber aufregen, dass die Welt untergeht. Ich habe mir das jetzt halt angeguckt und ich fühle mich da in keiner Weise jetzt irgendwie irgendwie jetzt verdreht oder so oder weiß ich nicht was. Und im Kontrast dazu, was ich mir auch diese Woche angeguckt habe, war dieses Joe Rogan Interview mit diesem Malone, heißt das, glaube ich. Und das wiederum, davon hatte ich einen ganz anderen Eindruck, das hat für mich einen sehr großen Sinn gemacht. Und das fand ich auch ziemlich unglaublich, halt, wie da diese ganze Kontrolle vorgenommen wird, da halt auch versucht wird, das einzuschränken und was weiß ich nicht was. Und diese ganzen Faktchecker da gegen diesen Malone vorgehen und dann irgendwie überhaupt nicht, hätte überhaupt nichts zu tun mit diesen mRNA-Impfungen, weil der alle möglichen Patente da dran hält und so. Und der ja auch selber vor allen Dingen auch kein Corona-Leugner ist, weil er hatte ja dieses Virus auch mehrfach selber schon bekommen. Also war damit angesteckt, hatte auch diese auch noch mit den heftigsten Sachen gleich zu Anfang. Und die Impfung hat er auch gemacht dagegen und so. Also alles, was man diesen Leuten dann irgendwie vorwirft, dass es irgendwelche Esoterik wäre oder dass Leute generell mit Impfungen nichts zu schaffen haben oder so, geht auf diesen Herrn Malone auf jeden Fall nicht. Absolut nicht. Und ich will das jetzt nicht wiedergeben, was in diesem, ich glaube auch 3-Stunden-Interview oder so oder auf Englisch alles erzählt wurde, das kriege ich jetzt sowieso alles nicht zusammen vernünftig. Aber das fand ich halt total. Aber auch bemerkenswert, dass die Drogenshow durch die Decke geht deswegen, ne? Oder jetzt wegen solcher Sachen, ne? Geht die auch durch die Decke. Was meinst du jetzt damit? Verstehe ich nicht. Ja, aber dass sie unheimliche Einschaltquoten haben, dass sie besser geguckt werden als alles andere. So ungefähr. Die Drogenshow. Mhm. Ja, aber das ist ja auch, weil der Malone auf Twitter gesperrt worden ist. Genau. Deswegen hat das so eine unglaubliche Linse da drauf gerichtet. Ja, ja, das ist wahr. Und also das waren halt diese zwei Sachen. Ne? Also den Bhakti, das fand ich komplett Banane, aber dieser Malone, den würde ich das schon, das fand ich schon vernünftig. Und der hat halt auch gesagt, dass diese Sachen halt nicht neu sind, die gibt es schon lange. Ne? Also diese Vektorimpfstoffe irgendwie seit 80er Jahren oder so hat er gemeint. Und insofern, also da war ja auch jetzt vieles mit dabei, was viele Leute da halt auch zu Unrecht dann irgendwie in Zweifel ziehen oder irgendwie meinen, das wäre Quatsch oder so. Also ja, fand ich total vernünftig und okay. Und selbst das andere Zeug, ne, wie gesagt, aus meiner Sicht muss man das nirgendwo wegsperren oder so. Da sollen die Leute halt ihre Plädoyers da irgendwie halten. Und dann kann sich jeder selber überlegen, ob er das glaubwürdig findet oder nicht glaubwürdig findet. Oder soll man sich damit halt mal auseinandersetzen und weiß ich nicht was. Aber ja, und jetzt auch hier schon wieder, nur weil der Maaßen jetzt dieses komische Video da irgendwie glaubwürdig findet, weil er dafür irgendwie sensibilisiert ist für dieses Thema, alle Leute sofort irgendwie jetzt meinen, natürlich wieder, er wäre jetzt Unmensch und müsste irgendwie weg und könnte nicht in der CDU sein und was weiß ich nicht was, ne? Also, ja, finde ich komplett überzogen. Ich verstehe es halt auch nicht, dass Leute das nicht merken, dass das eigentlich das einzige, das wirkliche Problem ist für unsere Gesellschaft und für unser Miteinander und diese ganzen Dinge, dieses und immer wollen, immer direkt auf Level 1000 und ja, die müssen alle mundtot gemacht werden, weil ansonsten geht die Welt unter. Und oh mein Gott, was hat der jetzt, was findet der jetzt hier irgendwie glaubwürdig? Ach, der findet das glaubwürdig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und gleichzeitig schlägst du aber diese ganzen autoritativen Quellen auf, diese sogenannten hier Spiegel, was wir heute schon hatten, dieses ganze Zeug und das suppt dann, der trieft die Ideologie raus, das wird gegendert, da wird diese ganze Femizid-Scheiße, dieses ganze Zeug, das wird alles, ne, oder die mit diesem mit diesen Penisbilder-Dinger, was wir da hatten und so, wo sie zwei komplett konträre Sachen in ihren scheiß Beitrag reinschreiben und es selber nicht merken, ne? Aber irgendwelche anderen Leute, die dann aus irgendwelchen Gründen irgendwelche anderen Dinge irgendwie meinen, die muss man wegcanceln, die muss man mundtot machen, die muss man sofort durchzensieren und dann kommt da irgendwie schon so ein Journalistenverband dann um die Ecke und sagt, ja, das ist egal, weil das ist ja eh kein kritischer Journalismus oder so, ne? Ach, unglaublich. Und dass die Leute das nicht verstehen, dass das das größte Problem ist. Und nicht, dass irgendwelche Leute aus falschen Gründen irgendwelche Dinge irgendwie meinen, dass die irgendwie stimmen oder so. Das ist doch fuck egal, ob irgend so ein Fridolin auf der Straße irgendwelche bescheuerten Ideen hat. Na, also, davon geht die Welt nicht unter. Chris, das ist Fridolin-Shaming. Ja. Und dieses Jahr, das hat auch der Avi gefunden. Das war auch ganz interessant, weil hier steht auch was drin, was ich schon ein paar Mal irgendwie im Hinterkopf hatte, so die Woche über, aber immer wieder vergessen hatte für unseren Stream, denn die Sache mit dem Pressekodex, wo es ja bei uns in Deutschland beim Pressekodex extra einen Punkt gibt, der sich mit Medizinberichterstattung befasst. Und der wird hier nämlich zitiert von der Frau Kühn und die schreibt, bei Berichten über medizinische Themen ist eine angemessene, ist eine unangemessene, sensationelle Darstellung zu vermeiden, die unbegründete Befürchtung oder Hoffnung beim Leser erwecken könnte. Und das ist nämlich auch was ich bei dieser ganzen Geschichte, ne, wo alle möglichen Leute da nur drauf geil sind, irgendwie die nächsten Horrorzahlen irgendwie wieder runter zu brettern und irgendwie den Leuten zu sagen, dass sie alle bescheuert sind, wenn sie irgendwie meinen, sie könnten, keine Ahnung, im Sommer mal ohne Maske einkaufen gehen oder so oder zum Friseur ohne getestet zu sein oder was weiß ich nicht, was für ein Kram. Das ist alles vollkommen okay, so da beschwert sich keiner drüber, aber das ist auch halt nicht in Ordnung. Ne? Das geht in beide Richtungen. Man kann den Leuten nicht sagen, so hier nimm mein Wundermittel, das löst alle unsere Probleme oder irgendwie dies, das und jenes, das wird schon alles wieder gut werden, einfach so, das geht halt nicht. Aber genauso gut kann man den Leuten halt auch nicht erzählen, wir werden alle sterben wegen dies, das und jenes. So, ne? Wenn das sensationelle Darstellung ist oder halt unangemessen, nicht dem und sie hat jetzt hier halt auch ein Positivbeispiel, was sogar vom NDR ist, wo es hier um Impffolgeschäden gibt, wo sie schreibt, einigen ist die Einordnung gelungen, zum Beispiel die Kollegen NDR, ob Corona-Impfungen vor Folgeschäden schützen können, sei noch unklar und Gegenstand weiterer Forschung. Wir hoffen es, können es aber abschließend nicht beweisen. Ja, das sind so Formulierungen, die halt Sinn machen in diesem Bereich. Ja, und wie man das dann halt so darstellt, medial, und das fand ich halt ganz gut, dass dass das auch mal so, weil das ist natürlich auch ein wichtiges Ding, gerade wenn man sich halt mit Journalismus, journalistischer Ethik und so beschäftigt, da gehört bei uns in Deutschland zumindest dieses ganze Thema mit der Medizinberichterstattung halt eben dazu, durch diesen Kodex, den wir da haben, ja. Ja, das war jetzt eigentlich noch eher das Passende zum Thema, die Leute müssen alle mundtot gemacht werden, weil hier diese Userin schreibt hier in verschiedenen Parteien und in ihrem in Klammern medialen Umfeld kann man beobachten, wie sich vereinzelte Menschen radikalisieren oder radikalisiert Menschen Plattformen gegeben werden. Das ist gefährlich. Wer schweigt, läuft Gefahr, dass dieses Schweigen als Zustimmung gewertet wird. Hör ich da einen Ich will Raunen? lösen. Was sind progressive Politikansätze? Das bedroht nicht nur das Ansehen der jeweiligen Partei. Es bedroht auch unsere Demokratie. Generell dieses Ding von wer schweigt, der ist gewaltsam, ist so das exakt dasselbe Ding, logisch gesehen, genauso falsch wie wer nicht für mich ist, ist gegen mich. So, das ist halt echt einfach falsch. So, es macht keinen fucking Sinn. Das geht Schweigen jedenfalls, tötet, ja. Worte auch. Das geht jedenfalls dann, wenn es sich um Menschen handelt, die Reichweite und damit kommunikative Macht haben. Die Türen müssen festgeschlossen werden. Ja, alles Ja, solange sie durchzensieren. nicht die Reihen festschließen will, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, weil das Lied darf Oh. man ja in Deutschland nicht. Alter, die Türen müssen fest geschlossen werden, sonst kommt Sauron aus Mordor raus und dann, Wenn der Ja, diskutieren will, dann hast du ein ich habe es Problem. schon lange nicht mehr gesagt, aber jetzt muss ich es mal wieder sagen. Die Menschen leiden, gibt uns Macht. Ist ja im Und Endeffekt das, was ja das Fazit des Ganzen ist. ja, Kingsburn, das ist die mit dem besoffenen Hund. Hat ja jemand besoffener Hund gesagt? Ja, das war Oh. nämlich direkt diese Userin, die wir da gerade hatten, die hat auch diese Woche auch wieder ein perfektes Beispiel geliefert, was mit diesem ganzen Thema Berichterstattung über Gesundheitsthemen eigentlich wunderbar zusammenpasst und wie die aufgenommen werden und wie die halt teilweise auch aufgenommen werden von Leuten, die eigentlich aus ihrem, wie hat das der Obama mal genannt, Circular Firing Squad, also so das im Kreis aufgestellte Erschießungskommando, wo sich die Leute dann gegenseitig erschießen, nämlich auch kommen, weil da hatte nämlich die Userin einen Tweet geteilt, dass irgendwas mit Blabla, Freiheit und Böllern und ist so furchtbar und die Leute meinen, dass das Freiheit ist, wenn geböllert wird und mein armer Hund. Der hat immer Angst und deswegen gebe ich dem ja auch Eierlikör. Der soll auch frei sein. Und dann kam eine andere Userin an und hat sich tierisch drüber aufgeregt. Und der Frau M aus Hannover unterstellt, dass sie wohl selber Alkohol benutzen würde, um sich zu beruhigen und deswegen das auch mit ihrem Hund machen würde. Und der Ali Utlu hat so ein bisschen gegoogelt und dann diesen Artikel hier gefunden, der überschrieben ist mit Eierlikör die tödliche Gefahr für ihren Hund, hat das Großes Kino. rausgetwittert. Alle möglichen Leute haben sich tierisch drüber aufgeregt und das Ding ist nur, dass in diesem Artikel das Gegenteil davon steht. Also dieser Artikel hier beschäftigt sich mit einem anderen Artikel. Das ist hier von einem Tierarzt ein Artikel, der wiederum eine Kollegin von ihm, die darüber geschrieben hat, dass halt eben dieser Eierlikör als Gabe für den Hund, um den halt zu beruhigen an Silvester, wenn es geböllert wird, dass das ganz furchtbar wäre und dass man es nicht machen könnte. Und dieser Tierarzt hier, der diesen Artikel geschrieben hat, der widerlegt das halt oder widerspricht dem und sagt halt eben, dass es schon angemessen ist und dass es halt eben schon geht. Und dass man nur halt eben natürlich gucken muss, dass die Leute das nicht irgendwie machen, wie sie meinen oder so, sondern dass das halt ein Arzt dann halt sagt. Und die Frau M aus Hannover hat auch gesagt, dass das ihr Arzt ihr so gesagt hätte, dass sie das so machen soll. Und ich fand das einfach nur unglaublich ironisch. dass sie von ihrer eigenen Clique wegen dem Gesundheitsthema so auf den Deckel bekommt. Und weil das ja sonst immer alles so klar ist, ne, und alles so moralisch eindeutig und wir können uns tierisch drüber aufregen, was irgendwelche Leute irgendwie behaupten und so. Und ich fand es auch ziemlich ironisch, weil diese gleiche Dame, die nämlich da jetzt diese Aufregung wegen ihr angezettelt hat, auch schon mal bei mir eine Aufregung angezettelt. Bei mir war das damals so, dass irgendwer bei Twitter geschrieben hatte, irgend so ein Edgelord von der libertären Gruppe hatte geschrieben, Wahlrecht nur für Nettosteuerzahler. Und ich hatte darauf nur geantwortet mit, was hast du gegen Frauen? Weil natürlich Frauen unter den Nettosteuerzahlern halt weniger sind. Und deswegen, wenn man das jetzt so sagen würde, du bist aber auch, das Wahlrecht nur für Nettosteuerzahler, das würde es halt eben die Konsequenz haben, dass dann Frauen seltener, also weniger Frauen halt Wahlrecht hätten. Natürlich auch Männer, die dann kein Wahlrecht hätten, aber Frauen halt mehr. Und das hat die gleiche junge Dame dazu veranlasst, sich dann halt tierisch über mich aufzuregen, wobei ich auch die Klarstellung meinerseits, dass ich das ja nicht fordere, dass das ja nicht meine Forderung ist mit dem Wahlrecht nur für nette Steuerzahler. Ja, das war das, was ich meinte, wenn Argumente als Beleidigungen verstanden werden. Weil, ne? Es ist einfach, naja, es ist halt eben, es ist im Prinzip die Feststellung alleine, dass eventuell in irgendwelchen Punkten die Frauen vielleicht nicht so viel wuppen wie die Männer, das reicht ja schon. Das ist ja schon, ja, aber angekommen ist, dass, ne? Ist, dass du ein Frauenhasser-Typ bist. Ja, ungefähr. Genau, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, oder irgendwie beleidigt. Und es hat auch nichts geholfen, dass ich gesagt habe, aus meiner Sicht sind das ja auch nachvollziehbare Gründe, vielleicht, warum die Leute dann eher, nee, das war halt natürlich alles vollkommen egal, man regt sich dann halt auf, man hat dann halt so eine Horde von kleinen Sims, die sich dann mit einem aufregen und ja, es gibt halt ein riesen Geplänkel und das gleiche Geplänkel hat jetzt hier die Frau M. aus Hannover abbekommen, die sich daraufhin versucht gefühlt hat. Also ich weiß nicht, ob sie das wirklich gemacht hat. Sie hat halt behauptet, sie wäre jetzt aus der FDP ausgetreten deswegen. Ich glaube, das erst, wenn es für bestätigt wird oder so, ich glaube, das war eher so ein Ding, ich behaupte jetzt einfach mal, ich trete aus, damit dann wieder meine Sims ankommen und sagen so, ach nein, bitte geh nicht, ach, du bist doch so toll und ach, du bist doch so gut und du bist doch eine von den Allerbesten. Und, weil so schätze ich die nämlich eher ein, so ein Verhalten dass, von Elfjährigen, dass sie das halt so aus der Sicht, so nach dem Motto, hab mich wieder lieb, bitte, bitte, hab mich wieder lieb. Na, also, ja, mal gucken. Mein Kumpel hat einfach die Musik laut gemacht, kurz vor 12. Ich habe so viele Sachen gehört, jetzt an Ratschlägen dazu, von auch ganz vielen Leuten, total sachlich, die halt auch gesagt haben, pass auf, man könnte dies noch machen, man könnte das noch machen und so weiter und so fort. Alles vollkommen okay. Und ja, die Leute, die sich darüber aufgeregt haben, das waren halt Leute, die so ein bisschen kurze reflexartig halt, ne, so wie der Ali Utlu, den ich ja jetzt auch nicht auf meiner Feindesliste habe oder so. Das ist halt nur so ein bisschen seine Art. Er ist halt so ein bisschen aufbrausend, ist ja manchmal so ein bisschen schnell mit dem Blockbutton und so. Aber das ist halt auch alles irgendwo menschlich und okay und so. Und da muss man dann halt nur mal dann auch einsehen, wenn man dann irgendwie so ein bisschen Scheiße gebaut hat und sich mal vielleicht mal entschuldigen oder so. Und dann ist das vielleicht auch alles wieder okay, dann diese ganzen Geschichten. Aber na, es wurde natürlich unglaublich dann halt direkt wieder, ne, also versucht dann umzudrehen und so ein bisschen Crybullying dann daraus zu machen oder so. Aber ich glaube, das setzt sich auch gerade ein bisschen. Ich habe jetzt, wir hatten ja letzte Woche diese Geschichte mit der Lindsay Ellis, die sich von Social Media und ihren Videosachen zurückgezogen hat. Und ich habe jetzt der Stapel hat mir da ein interessantes Video geschickt von hier dem Shadowversity und noch ein paar Nerds, die sich darüber unterhalten, dass man halt, dass man halt eben mit mehr Vergebung und mit mehr, also weil das ist ja, wenn wir anfangen, uns alle nur noch so zu zerfleischen wie in diesem Eierlikörfall, egal ob man diese Dame jetzt mag oder ob man sie für eine Heuchlerin hält, es macht ja keinen Sinn eigentlich, sich so ständig an die Kehle zu gehen. Da sind wir uns ja alle einig. Und dieses Video plädiert halt auch in dem Fall von Lindsay Ellis dafür, nicht so diese Schadenfreude überwiegen zu lassen, die bei mir letzte Woche auf jeden Fall auch vor dem Video noch mehr überwogen hat. Einfach, da hat es jemanden erwischt, der das selber austeilt. Aber im Endeffekt bringt uns das ja alles nicht weiter. Ja. Also eigentlich müsste, und das tut ja unsere Seite der Diskussion im Endeffekt, sie ist ja, die vergibt und die sagt, hier, wir verstehen, dass du diese Ansichten hattest, aber wir freuen uns, dass du nicht mehr diese Ansichten hast. Stell dich hier mit uns hin und sorg dafür, dass das nicht noch schlimmer wird. Aber das sollte vielleicht auch, ja, vielleicht sollte man da einfach freundlicher werden und weniger diesen Lagergeschichten ja. frönen, denen wir ja auch oft genug ja. frönen. Wenn man ja, Argumente als Beleidigung versteht, dann wird man doch aggressiv. Ne? Das ist auf das der einen Seite richtig, auf der anderen Seite glaube ich halt mittlerweile bei also bei Lindsay Ellis weiß ich es nicht, aber Mareile auf jeden Fall, die nimmt sich ihre Unterstützer, wo sie kann, und wenn die nicht mehr zu gebrauchen sind, dann wirft sie unter den Bus. Ne? Also ich habe da auch schon von einem gewissen Journalisten, wo sie, als sie damals da ihren Freelance-Anstellung im Radio irgendwie verloren hat, bei dem irgendwie angekrochen kam, wen ich helfen könnte oder so. Und ein halbes Jahr später oder so, als sie die Hilfe nicht mehr gebraucht hat, hat sie auch unter den Bus geschmissen. Und ja, Leute, so ein Zeug halt, ne? Also ich würde mich da auf Distanz halten bei ihr. Und das Lustige ist ja, dass sie ja sogar in dem gleichen Stadtverband halt eben ist wie ich. Ich habe die übrigens noch nie irgendwo gesehen bei irgendwelchen Sachen. Sie hat ja auch ihr Mandat, wo manche Leute schon dachten, dass das für den Bundestag wäre oder so. Aber er hat ja für den Bezirksrat hier halt kandidiert und das ja auch gekriegt, das Mandat. Wäre halt auch interessant, wenn sie aus der Partei austritt, ob sie sich dann das Mandat da noch weiter gönnt oder ob sie das dann zurückgibt. Das ist ja auch mal so eine Frage. Ja gut, es war ein ehrenamtliches Mandat, ne? Also nichts Großes. Ich glaube, da gibt es irgendwie 400 Euro oder so an Aufwandsentschädigung oder irgendwie so. Ja, ja, also das ist unterste Ebene. Ne? Also so ein Bezirksrat, der ist verantwortlich für, ich glaube, irgendwelche Ampelschaltungen, ne? Das hatten wir ja auch schon mal mit der Schlafampel, irgendwelche Ausstattung von öffentlichen Gebäuden, die in diesem Bezirk sind, so wie zum Beispiel Schulen oder so, das ist manchmal immer ganz interessant. Hast du denn das Crossover zwischen ihr und Franziska Schreiber auch? Nee, das hatte ich glaube ich nicht, das hatte ich aber auch Ach, gesehen. Schade, weil Franziska Schreiber hat nämlich dann ihr vorgeschlagen, auf ihren Austrittstweet aus der FDP, und hat sie ihr vorgeschlagen, sie sollten sich doch zusammentun und eine tolle liberale Partei irgendwie gründen. Ohne Opferrolle. Ohne Opferrolle, ja. Ohne Opferrolle. Stimmt, ja, genau, ich bin vor Lachen rückwärts vom Stuhl gekippt und habe mich eine halbe Stunde auf den Rücken gewälzt, ohne dass ich wieder aufstehe. Ja, ja, ohne Opferrolle. Ohne Opferrolle. Ohne Opferrolle, aber mit Blackjack und Nutten, ja. Ja, aber mit dem Kreis aufgestellten Erschießungskommando. Nee, den mache ich jetzt nicht. Nein, ja, Markus, den machst du jetzt nicht. Nein. Wenn du im Erschießungskommandokreis alleine bist, ja, denk mal darüber nach. Oh, Kopfkino. Ich hasse alle Leute auf Twitter, die Ausschnitte aus den Filmchen gepostet haben. Was die Leute brauchen, ist halt so eine Archiv-Webseite, wo man Meinungsbildung betreiben kann und Denkfehler analysieren und ja, kann ich da einstellen? Eierlikör ist eine tödliche Gefahr für meinen Hund, oder? Ja, kann man schon. Komm. Bei dem Satz würde ich sagen, formal gesehen wäre es besser, wenn du nicht irgendwie meinen Hund sagen würdest, sondern so, ja, Eierlikör ist eine Gefahr für Hunde. So. Okay. Ja, aber es geht auch um meinen Hund. Die anderen Tölen sind mir doch scheißegal. Dein Hund ist ja in der Menge aller Hunde enthalten. Ja, und die anderen sind mir aber alle egal. Ich meine, es gibt ja auch viele Kinder und außer meinen können die mir alle einen Buckel runterrutschen. Ja, aber dann bewerten es die Leute und es ist mehrdeutig. Sollen sie dann sagen, ja, ich stimme dir zu, ja, es ist beleidigend, ja, man sollte bestraft werden? Ja, aber das ist doch die Frage. Wenn es um irgendeinen Hund geht, ist es doch egal. Da muss das auch nicht bestraft werden. Aber wenn es mein Hund ist, dann Kopf ab. Apropos Kopf ab, wenn es meins ist. Der Volksverpetzer stellt sich hier natürlich wieder straff gegen alle Dinge, die das Narrativ gefährden. Wir haben ja in den letzten Wochen ganz viele Meldungen gehabt zum Thema Ungeimpfte und Geimpfte und die Unterschiede in Infektionen und so weiter, was die Impfung halt noch bringt und so mit Omikron und dem ganzen Kram. Und die haben jetzt hier wieder ein paar Grafiken und erwähnen auch den Redakteur, der ja diese ganze Geschichte mit den Zahlen, mit den falschen Zahlen aus Hamburg und aus Bayern da rausgebracht hat, was da die beiden Fraktionen von der FDP oder was heißt, einmal ist ja nur die Einzelvertreterin, die Frau Treuenfels Frohwein aus Hamburg, von der ich ja schon Riesenfan bin, seit den Wahlen, die sie da hatten, wo, da gab es ja dieses Ding, vom Phoenix, wo sie da so die Spitzenkandidaten interviewt haben. Und da hatte sich die Dame ja für Meinungsfreiheit ganz explizit ausgesprochen und gemeint, es wäre in Gefahr. Und dann auf diesen Einwand von der Phoenix-Interviewerin, die das dann wieder in so ein, ja, aber es ist doch eigentlich nur Einsprüche und Widersprüche aushalten und bla bla bla und tralala und das ganze Gedöns. Hat sie dann halt eben nicht, wie das so heute so üblich ist, sich darauf eingelassen, sondern hat halt eben gesagt, nee, wir haben dies, das und jenes und den Lucke da irgendwie an der Uni und diese ganzen Sachen und das ist alles nicht okay und das kann so nicht bleiben. Ne? Und das rechne ich ihr halt hoch an und sowas erwarte ich auch von liberalen Politikern, dass sie diese Sache halt vertreten. Und dann nicht irgendwie sich von diesem ganzen, ja, aber es ist doch eigentlich nur Vorurteile und Machtgefüge und weiß ich nicht was. Und die Unterdrückten dieser Welt dürfen doch wohl ihren Unterdrückern noch sagen, dass sie Arschgeigen sind und sich ins Knie ficken sollen oder keine Ahnung wie was. Na, und diesen ganzen Quatsch, ja. Und auf jeden Fall haben sie den hier halt erwähnt, den Tim Rhön. So nach dem Motto, hier, deine Scheiße, die du dir erzählst, hier, guck mal hier, was wir hier für Grafiken haben, hier, Grafiken, ganz viele Grafiken. Und der hat dann hier halt auch darauf geantwortet und hat halt eben gesagt, nee, ich habe das jetzt hier in meinem neuesten Artikel Welt am Sonntag, da steht dann drin, was jetzt hier der aktuelle Stand ist und was halt eben natürlich dem widerspricht, was sie jetzt hier erzählen. Und mit anderen Worten, die haben diese Antwort von ihm mittlerweile ausgeblendet und ihn geblockt. Na? Nicht wahr, ne? Doch, das haben sie gemacht. Was für Luschen. Und hier haben wir halt von dem Martin Hagen, das ist ja der Fraktionsvorsitzende in Bayern von der FDP. Und der hat hier jetzt gesagt, von den aktuellen Sachen, die sie jetzt von der Landesregierung da erfahren haben, das ist sogar noch schlimmer, als sie dachten. Also die falschen Corona-Zahlen, Inzidenz der Geimpften wäre 2 bis 3-mal so hoch, haben sie gedacht, und in Wahrheit war es jetzt fast 4-mal so hoch als gedacht. Und das waren ja diese Ja, ursprünglich Torten. hat der Tschentschner ja gesagt, sind 90%, das wäre dann Ja, eher neunmal so behauptet viel, wurde ja ne? dieses hier, ne? Das Ja, genau. war ja behauptet, also diese Torte, die wir hier auf der linken Seite sehen, Dieser sympathische Tschentschner hat das Mit behauptet. fast 90% Ungeimpften. Und in Wahrheit waren halt 70% von den ganzen war halt unbekannt. Und dann haben sie halt gedacht, dass das dann jetzt wahrscheinlich in diesen jetzt hier, also diese Zahl von den Geimpften, dass die dann vielleicht irgendwie so 2 oder 3-mal so hoch ist, aber in Wahrheit ist sie halt tatsächlich sogar 4-mal so hoch, als sie hier ausgewiesen hatten. Also es sind nicht 11, irgendwas, sondern halt viermal so viel der Anteil von den Ungeimpften an den Hospitalisierung Geschichten. oder Intensivbehandlung, ne? Schwere Verläufe. Ja, Und angebliche vielleicht. Krankenschwester erfindet Impfgegner-Angriff. Hier haben wir einen interessanten Fall von Hoaxate in Deutschland, der es auch in die Berichterstattung geschafft hat. Und im Endeffekt geht es darum, dass ja hier ein Ja, jemand, der aus Funk und Fernsehen bekannt ist, der Intensivpfleger Ricardo Lange, der ist ja in vielen Talkshows aufgetreten, hat auch eine gewisse Followerschaft auf den Social-Media-Seiten. Der ist auf eine Nachricht, was heißt gestoßen, dem wurde quasi eine Nachricht untergeschoben. Quasi von zwei Krankenschwestern sollen die Reifen zerstochen worden sein. Und ja, dann wäre noch ein handschriftlicher Brief dabei gewesen. Der ist auch noch abgebildet auf der Webseite, wenn du ein bisschen runterscrollst. Ne? Jetzt seht ihr mal, was passiert, wenn ihr unschuldige Bürger zum Impfen auffordert. Wir wollen keine Massenimpfungen. Jammert nicht, dass ihr zu schlecht bezahlt werdet. Selber schuld. Probiert es mal mit einem anderen Beruf. Smiley. Es gibt kein Coronavirus. Alles machen, damit ihr mehr Geld einfordern könnt. Ja, ja, ihr seid so überfordert von der Schicht. Dann könnt ihr jetzt beim Heimlaufen noch darüber nachdenken, ob ihr wirklich Helden seid. Also das soll diese Nachricht gewesen sein. Die Krankenschwester inszeniert, warum macht man denn sowas? Und hat dieser Ricardo das halt weiterverteilt und hat halt so ein paar Nachfragen gestellt, so, ach ja, das ist ja schlimm, und habt ihr bei der Polizei Anzeige erstattet und so weiter. Und dann wurde ihm ein Beweisfoto geschickt von dem zerstochenen Reifen, was man ganz oben gesehen hat. Und das war im Endeffekt ein Stockfoto von der Stockfotogalerie. Dann hat er darauf aufmerksam gemacht, dass per Google-Bildsuche das Bild tausendfach im Internet verbreitet wurde, und ob das alles ein schlechter Scherz sei. Dann wurde behauptet, nein, nein, der Mann von der Betroffenen ist Polizist, selber Polizist, und hat behauptet, man sollte kein persönliches Foto schicken, sondern nur ein Symbolfoto. Sehr glaubwürdig. Die Polizei in Würzburg, wo das Ganze stattgefunden haben soll, hat gesagt, und ihnen ist keinerlei Fall dazu bekannt. Und so gesehen schließt der Artikel quasi mit den Worten, es hätte ja keiner ahnen können, beziehungsweise, aber wer vermutet denn auch, dass sich sowas jemand ausdenkt? Ich würde sagen, wenn es ins Narrativ passt, dann werden die Fragen oftmals nicht gestellt, und in diesem Fall wurden sie mal gestellt. Ja, also ne, es gibt bestimmt irgendwelche Leute, die komische Sachen machen, aber hier haben wir einen Fall, der ja, wo sich die, ich weiß auch nicht, was die Leute sich davon erhofft haben, ob es einfach nur, ob sie das Thema einfach weiter pushen wollen oder ob sie sich selber irgendwie, die haben sich selber eher bedeckt und anonym gehalten. Also es ist jetzt nicht so, als ob die persönlich für sich den Ruhm gesucht haben mit dieser Aktion, aber ein interessanter Fall von Hoax Hate in Deutschland. Ja, es ist halt eine False Flag Operation. Ja, Black Propaganda, ne? Die Autorinnen verwandeln Yoga-Asanas in linksradikale Haltungen. Haltung ja. Bewahren. Oh Gott, genau. Nicht nur Journalismus mit Haltung, sondern auch Yoga mit Haltung. Und da wird jetzt beschrieben, wie das geht, von einer Übung jedenfalls. Das scheint auch irgendwie ein Bezahlartikel zu sein, in dem dann noch weitere Übungen vorgestellt werden und die Kriegerin, die friedvolle oder umgekehrte Kriegerin, hier mit so einem indischen Namen, ist eine echte Alleskönnerin. Ja, und das wird dann beschrieben, wenn man sich dann durchlesen. Ist sehr, sehr extrem. Wie das da beschrieben wird. Also man wandelt das dann eben in ein linksradikales um. Man kann am Ende, glaube ich, irgendwie so eine Art Feuerstrahl oder so in die rechte Richtung schicken. Klasse, ne? Dachte ich mir. Da habe ich, glaube ich, zugeschickt bekommen. Genau das war's. Soll ich mal zeigen. Ja, und das, der Danisch hat über das Passivrauchen gesprochen. Und das mit der Impfpflicht verglichen, beziehungsweise mit der Impferei. Ja, wenn man das eben ungewollt an anderen vornimmt sozusagen. Und das fand ich gar nicht so schlecht im Vergleich. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Ich meine, anderen Leuten. Ich fand den auch sehr treffend. Sozusagen was in den Körper dann sozusagen. Ich glaube, der Darisch und ich, wir sehen das so ein bisschen so ähnlich. Mich riecht das auch immer tierisch auf, wenn die Leute irgendwie ja vom Rauchen direkt wieder reinkommen und einem dann irgendwie einen was vom Pferd erzählen wollen und so Typen, die irgendwie die ganze Zeit Kette rauchen, aber immer meinen, sie wären die Allerschlausten, was irgendwelche Gesundheitstipps angeht oder so, kann ich auf jeden Fall in meinem Leben auch. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, fand ich auch widersprüchlich sozusagen, das stimmt auf jeden Fall. Und ich denke mir halt auch, ich bin ja selber Raucher, aber ich bin ja, ich versuche immer ziemlich rücksichtsvoll zu sein. Aber das macht nicht jeder, das sieht man auch, ne? Machen eher die wenigsten sozusagen. Andererseits hat man ja auch zum Schutz der Leute dann auch schon ein Gesetz erlassen, also mit Gastronomie oder sowas, da die Mitarbeiter sozusagen sollen ja da geschützt werden vor der Raucherei, vor dem Qualm. Ja, deswegen haben wir das Rauchverbot dann gemacht. Ne? So gesehen, gibt's natürlich für Impfgegner nicht. Ne? Also vielleicht noch nicht oder so. Aber klar, bisher war man ja auch nicht gezwungen oder irgendwie die Idee stand ja auch nicht im Raum, dass man dazu gezwungen werden könnte oder verpflichtet sei. Das ist ja gut, ja. Ja, das hier war ein Artikel, den habe ich natürlich gelesen. Preis hat den auch eingereicht. Und ich habe auch sehr gute Kommentare dazu gelesen von dem Marcel, heißt er, glaube ich. Der hat diesen Substack wöchentlich mit auch so einer Presseschau, so ein bisschen so ähnlich. Warum, der war bestimmt auch Anwalt, so wie der sich alles wie wir hier von Free Black Twitter, dieser Liste auf Twitter, die hat er ja auch, ich gucke gerade mal, Marcellus Mind heißt das, glaube ich, der Substack. Und der hatte dazu auch ein paar vernünftige Sachen geschrieben gehabt, der ich ziemlich zustimmen kann. Also hier geht es ja um den Herrn Baum von der FDP. Ein Urgestein der Partei. Genau. Und ich sage direkt ganz kurz, warum ich den Artikel eingereicht habe, weil ich mich einfach über den Stil von ihm richtig aufgeregt habe. Ja, nicht nur du. Unwürdig für jemanden wie ihn. Und bitte weiter im Text. Ja, dann sag doch erst nochmal. Ich muss auch gerade mal meine Gedanken sammeln. Ja, also im Endeffekt, ja, die ganzen Formulierungen sind halt sehr bedenklich, wenn man halt FDP-freiheitlich denkt. Ja, er beruft sich darauf, auf das Grundprinzip der Freiheit, ja, dass jeder Mensch die Freiheit hat und dass einem die Freiheit nicht vom Staat verliehen ist, sondern, ja, also es gibt ja diese Dualität, dass manche Leute meinen, alle Freiheiten werden einem vom Staat gegeben und andere sagen, der Mensch ist frei und der Staat schränkt einen nur ein, und er meint, die FDP hätte an sich, und er würde diese Meinung auch vertreten, aber er argumentiert nicht so. Ja, die FDP ist auf dem Weg, ihr Profil zu schärfen. Sie ist dabei, Positionen zu korrigieren und vergessene Themen wiederzubeleben. So formuliert er das. Ja, im Endeffekt eine neue Formulierung des Freiheitsbegriffes. Und jetzt gibt er Positivbeispiele für das, was die FDP machen will. Die Abschaffung des Paragraphen 219a, die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch. Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung wollen sie irgendwie bekämpfen, was mir bis jetzt überhaupt noch gar nicht aufgefallen ist. Das Wahlrecht wollen sie reformieren. Ja, wunderbar. Die Einführung einer Verantwortungsgemeinschaft, also quasi den Familienbegriff aufweichen und eine weitere Rechtskonstruktion erzeugen, die einer Familie gleichgestellt sei, rechtlich, in welcher Form auch immer das umgesetzt werden soll. Das hat bestimmt irgendwo einen Haken, aber ich weiß auch noch nicht genau wo. Und die Verteidigung der digitalen Bürgerrechte, die ich auch überhaupt nicht sehe, was die FDP die macht. Ja, also das ist der eine Teil, was mich aufregt, dass er einfach hier so irgendwelche Themen beschwört, die FDP gar nicht wirklich durchsetzt, so wie ich sie sehe. Und gleichzeitig absolut übelste Wortbilder hier macht. Hier zum Beispiel, gravierende individuelle Grundrechtseinschränkungen müssen hingenommen werden, wenn es um den Schutz von Leben und Gesundheit geht. Der Tote verliert seine Freiheitsrechte schließlich unwiederbringlich. Ja, also solche Formulierungen. Richtig eklig. Und um dann irgendwie dem Kubicki kurz darauf im nächsten Absatz vorzuwerfen, dass er der Demagoge wäre. Ja, denn es sind die Ungeimpften, die Menschenwürde aller anderen gefährden. Das ist das Gegenteil von verantwortlicher Solidarität. Ja, also ja, einfach richtig, Geister, richtig, ne? Schlechter Stil, unwürdig, ja, für einen freiheitlich denkenden Politiker. Ja, das ist. Ich habe mich einfach nur ganz sehr, sehr, sehr stark darüber aufgeregt, weil, ja, wie gesagt, der ist ein Urgestein, der früher mal wirklich für was gestanden hat, und jetzt, ne, ich habe hier fast den halben Artikel unterstrichen, weil fast jede Formulierung total daneben gewesen ist. Ja, das ist diese ganze Sophistrie, ne? Die drehen alles auf den Kopf und sagen dann hier, ja, ist doch alles offensichtlich, ne? Also, die FDP hat jetzt die Chance, ihr Freiheitsprofil zu schärfen. Was soll denn das bedeuten? Auf Freiheiten verzichten? Ja, genau. Staat. Eine Runde Staat für alle. Genau. Ja, er sagt hier, die Grünen vertreten politische Ziele, die aus liberaler Sicht zustimmungsfähig sind. Ja, aber gleichzeitig wirft er ihnen vor, dass die halt diese Staatsgläubigkeit haben und sagen, der Staat gibt dir die Freiheiten, ja, und nicht umgekehrt. Ja, genau. Die größte Frechheit war der Satz, die Ungeimpften könnten ihre Benachteiligung beenden, wenn sie sich impfen lassen bringen. Ja, das sind so Aussagen, super, ja, die kriegst du von einem Arschloch-Arbeitskollegen oder so. Ne? Sowas sagt man als Politiker doch nicht, das ist doch nicht unterwürdig. Das freiheitliche Profil schärfen, das Bild ist schon sehr treffend, weil wenn man ein Profil immer weiter schärft, wird es halt immer dünner, immer weniger. Ja, auf jeden Fall Rache und Vergeltung, wofür eigentlich? Und das denke ich mir auch wieder bei solchen Leuten, ja, lebt ihr in der Höhle oder wie? Und schaut euch nur eure eigenen Schatten an oder was? Rache und Vergeltung, die Leute wollen alle Rache und Vergeltung. Aber da wärst du ja bei Platon und Adorno. Das würde ja behaupten, dass er, oder bedeuten, dass er so eine Art unterschiedliche Augenhöhe oder was da voraussetzt. Und das weiß ich nicht, wieso sollte das so sein? Eigentlich nicht. Aber es kann natürlich sein, dass viele Geimpfte das Gefühl haben, sie sind irgendwie in Vorleistung gegangen. Sozial oder so. Und das ist eine Verschwörungstheorie hier halt, dass er dem Kubicki unterstellt, er hätte oder er würde die halt ansprechen, Leute, die über die Impfgegnerschaft hinaus ganz anderes im Sinne hat. Das ist ein Raunen, ist das hier, nichts anderes. Genau. Die Denkverbrecher. Er hätte auch einfach drei Buchstaben schreiben können. Von dieser Haltung. Welche Haltung denn? Tja, ja. Im Übrigen können Ungeimpfte ihre in Anführungszeichen Benachteiligung sofort in Klammern innerhalb von 3 Monaten. Soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit ist natürlich total liberal. Ne? Ja, liberales Streben, ja. Es steht außer Frage, dass die Bekämpfung der Klimakatastrophe lieber heute als morgen freiheitseinschränkende Regeln erfordert. Dazu zählen auch geschärft, würde ich sagen. Also sozial gerecht ist auch ein freier Markt, sag ich mal, eigentlich. Man muss nicht unbedingt ungerecht sein. Und daher, vielleicht widerspricht es sich gar nicht wirklich. Aber das Thema soziale Gerechtigkeit ist halt auch so ein variabler Bezeichner. Also ich kann mich nur erinnern, das Vernünftigste oder das, sagen wir mal, Unverfänglichste, was ich dazu je gehört habe, war von Jimmy Schulz, dem verstorbenen FDP-Abgeordneten. Und der hatte nämlich auf die Frage, wie er soziale Gerechtigkeit definiert, irgendwie geantwortet mit, ja, wenn auf dem Land der Supermarkt nicht irgendwie 4 Dörfer weiter weg ist oder so, dann ist das sozial gerecht. Und das ist vielleicht auch eine Definition, die man irgendwie sich aus dem Mund zaubern kann. Aber das ist ja nicht das, was die Leute meinen. Wenn die Leute sagen soziale Gerechtigkeit, dann meinen die im Regelfall, es darf keine Lohnlücke geben, vollkommen egal, was. Ja, genau, wenn es bedeuten würde, dass man gleiche Ausgangschancen hat oder so, dann ist es ja. Es darf hier keine Unterschiede geben, es darf da keine Unterschiede geben, wir müssen alles gleich machen. Mhm. Wir brauchen von oben herab verordnete Sekretäre, die in allen Institutionen drin sind und dafür sorgen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Gerechte Ausgangssituationen sind ja sozial gerecht, eigentlich. Ne? Das andere ist ja eher sozial ungerecht. Also von daher ist das vielleicht einfach nur eine Sinnverdrehung hier, ne? Die der Baum da macht, von oben nach unten oder wie das nochmal. Ja, aber das ist ja das, was die Leute jetzt unter sozialer Gerechtigkeit eigentlich meistens verstehen. Ne? Mm. Und ich weiß nicht, was er darunter versteht, weil natürlich solche Leute das nie mit Leben erfüllen. Mm. Weil wenn du jetzt konkret sagen würdest, was du meinst, dann kann man sich ja eine Meinung dazu bilden und die meisten Leute werden es dann wahrscheinlich auch ablehnen, wenn sich da so ein totalitärer Scheiß hinter verbirgt. Aber deswegen wird das ja benutzt. Profil schärfen, Freiheit hier, soziale Gerechtigkeit, tralala. Streben, ja, ist schon alles ziemlich ein bisschen weich gesprochen. Das ist ja genau der Grund, warum diese variablen Zeichner verwendet werden, ist ja nur, damit es halt anschlussfähig ist. Ansonsten wäre das ja überhaupt nicht anschlussfähig, wenn diese ganzen Sachen. Das ist dann alles andere als scharf abgetrennt eben. Ne? Dann würden die Leute sich halt nämlich eine Meinung bilden und dann sagen auch, ach so, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das in meinem Kopf ausgemalt habe, das schöne Utopie. Ja, nee, dann bin ich da aber gar nicht dafür. Da wurde im Chat gefragt, wäre Danisch eigentlich grundsätzlich erwünscht als Gast realistisch oder nicht? So, ja, also, was sagst du dazu? Also erwünscht ja, realistisch wahrscheinlich weniger. Ich glaube nicht, dass er da Bock zu hat und ihr müsst ja auch mal wissen, ich meine, das sollte eigentlich klar sein, dass wir ja auch nicht so viele Gäste hier haben. Ne? Also höchstens mal zu irgendwelchen besonderen Anlässen oder so. Im Regelfall ist das ja hier keine Gastsendung. Du hast ja mal gesagt, du hättest gern irgendwie so bestimmte Politiker eventuell als Gäste so. Aber das ja, ist aber ja, müsste man das Format mal für aufbrechen, alles Zukunftsmusik. Wir haben ja also sowas muss man einen Anlass sehen, ne? Also wenn es einen Anlass gibt oder gäbe, dann vielleicht, ne? Da hätte man so einen Sonderstream so dazu, ja. Zum Beispiel, genau. Man könnte noch nicht jemanden einladen, wie den dann ist. Ja, einladen kann man viele Leute, aber im Regelfall ist es ja auch so, dass wir jetzt auch nicht so die Riesenreichweite haben oder so. Genau. Warum sollte der Interesse dran haben? Nur mit den ganzen Themen ist einfach für Gäste sehr schwer. Ist einfach schwer, weil für ein Format und für einen Sonderstream anlassbezogen haben wir in der Vergangenheit ja auch schon gute Erfahrungen mit gemacht. Ja. Also wer weiß, was passiert. Ja, es ist halt eher die Ausnahme, will ich damit ja nur sagen. Ich würde mich da jetzt nicht groß drum bemühen. Halt, ne, weil, ja. Das ja, ist es halt auch. Ja. Ne? Geld spielt immer eine Frage und wir kriegen ja kein Geld und deswegen ist es alles reine Arbeit, die wir hier reinstecken und andere Leute sehen das vielleicht anders, ne, als wir. Aber das ist ja eigentlich, was wir hier machen, auch so, was wir hier machen, ist ja auch Care-Arbeit, ja, und die wird ja nicht entlohnt hier. Genau, Caring und Sharing. Wie hieß unser Stream? Dreimal unbezahlte Care-Arbeit. Ja. Genau. Ah, bla bla, ja, dies, das, jenes. Merkel, Grünen sind nicht immer zukunftsorientiert, ja, schön. Also ja, FDP warum? Auch nicht. Ist doch schon alt, das, ne? Das meinen die dann jetzt hier, nachdem sie hier groß uns einen erzählt haben und sich hier auf Freiburger Thesen von 1971 berufen. Und jetzt ist hier wieder Zukunft angesagt. Also. Genau, es ist ein Spagat zwischen Berufen auf freiheitliche Thesen, Hannah Arendt und alles Mögliche, ja, aber. Ja, das soll jetzt, das sollen dann Argumente sein. Das ist Sophismus. Von Anfang bis Ende Sophistrie. Deswegen nenne ich diese Leute, die sich ja gerne dann immer so als sozialliberal verstehen, aber überhaupt nichts mit Freiheit im sozialen Zusammenhang überhaupt zu schaffen haben, nenne ich ja immer ganz gerne Sophistenliberale, weil das ist das, was ich hier bekomme von diesen Leuten. Ich bekomme irgendwelche Sophismen über Vergangenheit und Zukunft und Visionen und große Namen von Leuten, die irgendwann in den 70er Jahren mal staatstragend waren, wo Herr Baum das auch mal war. Und ja, soziale Gerechtigkeit. Liberales Streben nach sozialer Gerechtigkeit. Hm. Ich meine, ja, die Freiheit zur Entfaltung des Individuums mit einer freiheitlichen und karteirechtlich geregelten Marktwirtschaft sorgt im Endeffekt dazu, dass sich das Individuum gut entfalten kann. Und das soziale Netz auch entwickeln kann. Das ist eigentlich die Grundlage der FDP-Politik immer gewesen, aber ja. Ne? Das war wohl nicht schaffen. Die Grünen sind anschlussfähig oder wie soll man das? Total anschlussfähig, ja. Weil dann nur die komplette Kulturrevolution, diese ganzen 68er. Und hier haben wir nochmal das Ombudsmitglied der FDP, den Herrn Gohl, dem ich auch schon ein paar Mal aneinander gerasselt bin. Und der gehört ja auch zum sophistenliberalen Flügel und schreibt hier, wir Liberalen, FDP müssen 2020 viel mehr über liberale Demokratie sprechen. Und zwar auch nach innen. Immer wieder lese und höre ich einerseits völlig überzogene, unverhältnismäßige Einordnung des Standes und angebliche Anschläge auf die liberale Demokratie in der Corona-Krise. Da werden völlig scham- und verantwortungslos rechte Bilder bedient, verstärkt und damit verharmlost. Einerseits höre ich viel zu wenig über die Gefahren rechtsextremer und durchgeknallter Freiheitsrhetorik für die liberale Demokratie, die auf Freiheit zur Verantwortung aufbaut. Auch diese Scheiße mit dieser Verantwortung, ich kann es echt nicht mehr hören. Also nicht, weil das falsch ist mit der Verantwortung, sondern weil diese Leute es auch nie sagen, was sie denn jetzt genau damit meinen. Das ist auch wieder so eine Scheiße, wo die Leute sich denken so, ja, schon wahr. Ne? Ich meine, man kann halt nicht immer das machen irgendwie, worauf man gerade Bock hat, man muss halt schon auch irgendwie sich umgucken oder so. Aber das kann man halt auch genauso gut alles umdrehen und gegen euch wieder feuern und sagen, hier übernimmt mal Verantwortung für eure ganzen Behauptungen von sonst woher und diese ganzen Vorwürfe, dass irgendwelche Leute in den falschen Gruppierungen sind und so rechte Bilder und so weiter. Soziale fucking Gerechtigkeit, was hier der Dings da gerade gesagt hat, das ist auch alles der Rhetorik von Linksextremen. Und diese Operation Heuss und diese ganzen Heinis, die werden da auch alle verteilt. Das habe ich ja auch schon alles mal gezeigt von irgendwelchen Leuten, die haben bei uns sicher in ihrem Profil haben, die sich Marxist nennen, die diese scheiß drei hier Kuller da irgendwie haben und alles zusammen. Und da setzt ihr euch auch nicht hin und fragt euch irgendwie, machen wir irgendwas falsch irgendwie, dass wir von diesen Leuten irgendwie rezipiert werden sind? Ist das jetzt unsere Gruppe? Müssen wir jetzt denen hinzugerechnet werden oder so? Nein, das gibt's alles nicht. Aber wer irgendwie sagt, hier, euer ganzes Handeln ist nicht angemessen und es gibt auch noch andere Dinge hier, wenn die Leute alle ihr Hab und Gut verlieren und ihre Lebensgrundlage, dann ist das auch ein Problem und nicht nur irgendwie, dass eure Zahlen niedrig bleiben und lauter solche Sachen. Oh, rechtsextrem, rechtsextrem, rechtsextrem, ohne Verantwortung. Sophistenscheiß. Falsche Freiheitsfreunde. Klar, auch. Manche, die sich für konsequente. Ich meine, es hat schon was Gewisses, aber ich meine, was soll das Ganze? Ich meine, das Ganze, was das bringt, ist, es sind Leute, die sowieso schon der Meinung sind, die lesen das und können drüber lächeln, aber das hat doch keinerlei Überzeugungskraft. Was soll das überhaupt? Ja, diese Leute halten sich ja für die Retter des Ansehens der FDP und das ist so unglaublich witzig, weil ich bin seit Jahren, kriege ich nur zu hören, was ich da noch will, soll ich mich dafür entschuldigen, was die Frau M. aus Hannover da irgendwie alles von sich gibt. Da werde ich alle Nase lang nachgefragt, was das soll und wie man darauf kommt und wie das sein kann. Und so ein Scheiß. Ja, also, und ich kriege hier regelmäßig meine Anfälle über diesen sophistischen Unsinn, den ich hier lesen muss. Denn freie Demokraten pflegen vernünftige Gespräche statt Historie. Nee, also in vielen Fällen halt eben nicht, weil irgendwelche Leute, von denen ihr riesen Fans seid, die ihr da fördern wollt, wo ihr sagt, oh ja, mehr Frauen, junge Frauen, oh ja, super geil, ne? Die stehen dann bei euch in dem Kreis aufgestellten Erschießungskommando und beschweren sich über den Tierarzt, der dir sagt, gib deinem Hund doch 2 Teelöffel Eierlikör. Und meinen dann irgendwie, du Schnapsdrossel, schließt doch hier nur wieder auf dich selber. Und das, was die unter liberaler Demokratie verstehen, weiß auch kein Mensch mehr. Weil ich höre das eine Nase lang von dem Herrn Gohl, ich habe da noch nichts gehört, wo ich sagen kann, ach so, das ist jetzt also das Bild, was er da hat. Meines Erachtens, das ist einfach Larifari, was auch immer uns gerade einfällt und aus unseren Thinktanks hier irgendwie rausgesifft kommt, wo wir irgendwie meinen, wo wir die Leute mit einsammeln können. Das ist halt genau das gleiche Denke mit diesem Phantompublikum, wie auch bei diesen ganzen unterhaltungstechnischen Dingen, wo sie auch alle meinen, so ja, wir haben ja unsere Klientel, die irgendwie Star Trek, Star Wars, Doctor Who, was weiß ich nicht, was irgendwie gut finden. Und die bleiben ja alle da, weil die finden das ja einfach nur gut, weil es in ihrem Gehirn konstruiert ist, dass sie das jetzt gut zu finden haben. Und jetzt gehen wir einfach bei und drehen das einmal auf links und machen da irgendwelche Scheiße mit, um irgendwelche politischen Punkte zu machen, damit wir dieses neue Phantompublikum dann irgendwie ansprechen, was dann einfach nur dazukommt. Die alten Leute gehen ja nicht weg, weil die sind ja total geil da drauf sowieso und haben ja keinen Kopf und können ja nicht denken. Und deswegen ist das eine gute Idee. Und das ist genau in dem gleichen, das ist genau das gleiche Thema, wo sich dann diese Leute halt auch umgucken werden. Die haben gedacht, dass sie nach 2013 und dem Ausscheiden aus dem Bundestag, der was meines Erachtens nach größtenteils dieser ganzen Verleumdungskampagne auch von Heute Show und dieser ganzen Scheiße da geschuldet war, die ja alle Woche irgendwelche Kacke da irgendwie mit dem Brüderle und dieses ganze Zeug da irgendwie hochgejazzt haben bis zum Abwinken. Und da konnten dann diese ganzen Cooles und diese ganzen Leute alle in die Kerbe da reinschlagen und dann halt irgendwie behaupten, ja, das Problem, was wir haben, ist, dass wir hier nicht vielfältig und weiblich genug sind. Und nee. Und dafür können wir jetzt irgendwie alles über den Haufen werfen und irgendwie sagen, ja, Freiheit, Larifari, wir sind da so unglaublich schlau. Wir wissen genau, wie die Gesellschaft verfasst werden muss. Wir wissen genau, was wir machen müssen. Und die ganzen anderen Leute, die wissen ja, die werden einfach mitgeschleppt und wenn die halt zu doof sind, dann sollen sie halt weggehen, keine Ahnung, was weiß ich nicht was, aber wir verwirklichen jetzt hier die liberale Demokratie, indem wir, und was sind dann immer die Punkte, die denen da einfallen, Schwangerschaftsabbrüche und Zuwanderung ist nicht komplett schleusenlos. Das sind irgendwie die Punkte, wo die Leute sitzen und sagen, oh ja, da haben wir ja zu wenig Freiheit. Blödsinn. So ein Blödsinn. Und das ist so das super Thema für alle irgendwie, wo sich die liberalen Demokraten hinter versammeln und sagen, ja, hurra, jetzt endlich. Ja, und dann kommt jetzt hier natürlich auch noch dieses ganze Zeug mit wem bin ich hier zusammen? Ich bin gegen Totalitarismus und für Humanismus in die FDP eingetreten. Bla, bla, bla. Ja, aber ehrlich, da muss aber einer viele Worte bemühen, um seinen Standpunkt klar zu machen. Diplomatie und Versöhnung um der Freiheit willen. Ja, macht ihr aber nicht Diplomatie und Versöhnung mit irgendwem. Ihr und dem Brechtgen hat er dann auch gesagt, dass er da ja mit ihm jetzt nicht mehr reden will, was er eigentlich wollte, weil er ja nicht angeblich, der Brechtgen nicht interessiert wäre daran an der Debatte, weil er ja auch keine, was hat er gemeint, irgendwelche Papiere dann irgendwie einreicht, also irgendwelche irgendwelche, was weiß ich, philosophischen Gehirnfürze, ne, so, was so ein Herr Gohl da halt unglaublich wichtig findet und nicht auf irgendwelchen Parteitagen irgendwelche Debatten führt. Ja, das weiß ich, was da los ist bei euren Parteitagen. Parteitage von der FDP sind seit Corona-Zeit, ist das dann nur noch geschlossene Gesellschaft für irgendwelche Delegierten, die sich da gegenseitig wählen. Und die letzten Worte, die ich da gehört habe, die kritisch waren, waren einmal von dieser Dame, die sich so gegen die Frau Pannes, Dr. Pannes, die sich da so gegen diesen ganzen Quotenkram aufgelehnt hatte, die haben sie abserviert, die ist keine Delegierte mehr und hat da ihren Vorstandsposten irgendwo da im Rheinland irgendwie verloren. Also die ist nicht mehr da, also zwar noch in der Partei, aber halt nicht mehr da, dass sie da irgendwas zu sagen hätte. Und ja, auch dieses Ganze mit den Frauen und so, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt. Ich höre immer nur von irgendwelchen Leuten, die gerne was machen wollen würden, aber nicht zurückgebremst, ausgebremst werden. Und die Leute, die da organisiert sind in diesen ganzen Opferstrukturen da, halt über diesen liberalen Frauen, die da halt auf Linie sind und in irgendwelchen Frauenräten sitzen mit der Linkspartei und mit was weiß ich nicht wem, die sind in diesem System drin, die werden da halt hochgewählt, die steigen da auf. Und irgendwelche Leute, die da jetzt eintreten und wirklich irgendwie freiheitlich gesinnt sind und sagen so, nee, ich lass mich nicht ein auf diesen ganzen Scheiß, die haben es zwar nicht unmöglich, solche Leute kenne ich teilweise auch, die da ganz gut ankommen, aber ja, also das liegt dann aber nicht daran, weil ihr irgendwie da seid, weil Herr Goh irgendwie die Türen öffnet irgendwie für die liberal gesinnten Frauen oder irgendwelche von diesen oder eine Mareile oder was weiß ich nicht was. Das sind die Heinis, die bei jeder Gelegenheit da irgendwie sagen, oh wehe mir, alle hassen mich und sonst was behaupten über Frauenfeindlichkeit und keine Ahnung wie, was weiß ich nicht was. Und es ist genau dieselbe Scheiße, die damals bei der Piratenpartei halt auch abgelaufen ist, mit dem Unterschied, dass bei der Piratenpartei halt alles so ein bisschen sauhaufig war und da halt mehr Streitereien waren und so. Und da haben sie natürlich dann ihre Reihen dazu, dass sie den Dissens da halt klein halten können und klappen sich dann auch dafür auf die Schulter, so nach dem Motto so, ja, hier bei unseren ganzen Verhandlungen, da ist so wenig nach außen gedrungen, oh, sind wir nicht geil, es ist so wenig nach außen gedrungen, oh, sind wir nicht toll, wir sind hier die wunderbaren Demokraten, wir machen alles nur im Hinterzimmer hier und es dringt nichts nach außen und es ist alles Einigkeit hier bei uns, das ist der neue Politikstil, wir sind uns alle einig jetzt zu allem, ist das nicht, da habt ihr auch drauf gewartet, oder? Wir sind uns jetzt einig, genau, mit den Grünen. So kommen dann auch solche Formulierungen wie, steh in der Mitte der Partei und sowas. Ach. Ich stehe in der Mitte der Partei. Ja, mit deinen Freunden stehst du in der Mitte des Raums und die Partei wartet draußen, was per Ordre Mufti rauskommt. Oder wie? Ja, und hier auf. Ah, nee, nicht per Ordre Mufti, per Ordre Ombudsmann. Auf den Herrn Dahrendorf wurde sich ja da gerade schon wieder bezogen. Und ich habe jetzt diese Woche mal dieses Buch hier gelesen von ihm, Versuchung der Unfreiheit, die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung. Und in diesem Buch geht es quasi um deutsche oder deutschsprachige Intellektuelle, die alle in den ersten 10 Jahren des 20. Jahrhunderts, also in den 1900er Jahren, zwischen 1900 und 1910 geboren sind und deren Reaktionen auf sowohl die Nazizeit als auch den Kommunismus. Und der Herr Dahrendorf war ja auch mit dieser, also der hat promoviert über den Gerechtigkeitsbegriff von Karl Marx. Also wie der den Gerechtigkeitsbegriff verstanden hat. Darüber hat dieser Herr hier promoviert. Dieser Herr hat gearbeitet. Was für eine üble Zeitverschwendung. Der hat gearbeitet unter Horkheimer in Frankfurt, also an der wortwörtlichen Frankfurter Schule. Ne? Und dann war der auch, glaube ich, Direktor oder so von der London School of Economics, also dieser Schule da, wo auch die Baerbock angeblich da trainiert hat, die ja gegründet wurde von Leuten, die in marxistische Theorien quasi normalisieren wollten in ökonomischen Fragen. Da hat er eine Position gehabt und ich glaube, da hat er auch, glaube ich, auch promoviert. Und was ich auch noch gar nicht wusste, ist, der Mann war Lord im englischen Oberhaus. Da steht zwar nicht in dem Buch jetzt drin, aber das hatte ich jetzt nochmal recherchiert. Also wirklich eine ziemlich, also fand ich auch, also gerade unter diesem Zusammenhang war nämlich der Dahrendorf, das würde mich echt mal interessieren, was der halt von diesen Fritzen heute hält. Weil normalerweise, na, das ist ja einer, auf den sie sich häufig halt beziehen, der ja auch wirklich in diesem ganzen linken Milieu und liberalen Milieu ja so ein ziemlicher Anker war, aber halt eben auch sich extrem gerieben hat an dem Dutschke damals und an den 68ern. Und auch in diesem Buch schreibt er halt eben, dass im Endeffekt, also er weist explizit darauf hin, dass ja 68 gelaufen ist, parallel mit der chinesischen Kulturrevolution. Und dass halt eben das eigentlich unter diesem Gesichtspunkt so ziemlich, ja, unglaublich eigentlich ist und moralisch überhaupt nicht vertretbar, dass diese 68er-Bewegung überhaupt solche Blüten geschlagen hat, weil man ja nicht nur den Stalinismus im Rückspiegel hatte, sondern in der gleichen Zeit halt eben die, was weiß ich nicht, wie viele Millionen, die da in der Kulturrevolution weggekommen sind und dann nochmal Hunderte von Millionen, die da dann geschuftet haben im Zwang. Und dann irgendwie meinte so, ja, das ist doch eine super Idee, lass das mal in Europa machen, 68er-Bewegung. Und er schreibt ja halt eben auch darüber, dass ja auch die Leute von der Frankfurter Schule da überhaupt nichts mit anfangen konnten mit dem Kram und dass denen auch ein ziemlicher Groll war. Gibt ja diese berühmte Szene, wo der Adorno da die Polizei gerufen hat, wegen irgendwelchen Studentenaufständen in seinen Vorlesungen mit nackten Frauen, die sich da ausgezogen haben und lauter so ein Kram. Und ja, diesem ganzen Zeug halt, ne? Also er ist hier halt eben, weil wir ja heutzutage, und es wird nur geredet über, ja, der Faschismus, der kommt wieder und Anschlussfähigkeit für rechts und oh mein Gott, und das ist alles rechts und rechts und rechts und rechts und rechts. Und jetzt hast du hier einen Typen, der sich diese Intellektuellen, die diese beiden Sachen halt eben von Anfang bis Ende miterlebt haben. Also sowohl halt die Revolution in Russland, Stalinismus, Aufkeimen des Faschismus. Und dann halt noch bis 68 rein teilweise, also nicht alle natürlich, aber einige halt, wie zum Beispiel der Adorno halt, und wie die halt auf diese Sachen reagiert haben und da ja teilweise sich mit arrangiert haben, teilweise nicht, teilweise so verstanden haben, dann so, teilweise hier und da desillusioniert waren und solche Sachen. Und ja, das ist mal so ein vollständiges Bild und es ist wieder ein vollkommen anderes Bild als dieses, was wir heute haben, weil wir heute ja nur hören, irgendwie das einzige Problem ist rechts und Faschismus und alles andere ist super und prima, das ist das Gegenteil von dem und wir sollten am besten halt nur noch in die andere Richtung marschieren, weil Freiheit ist ja quasi auch rechts und ne, was wir hier gerade von unserem Ombudsmann wieder gehört haben, das wäre alles rechtsanschlussfähig und rechtsoffen und rechte bla bla bla blub, ne? Und hier hast du halt diese Leute gehabt, diese Intellektuellen, die diesen Faschismus erlebt haben und die Riesenfans von Kommunismus waren und von Marxismus. Und dann halt eben, ja, im Endeffekt, aber trotzdem am Ende das hätten wissen müssen, dass das so nichts wird. Und dass das moralisch auf keinen Beinen steht, diesen Sachen danach zu folgen am Schluss. Also diese 68er-Geschichte hätte eigentlich der Schlusspunkt sein müssen von dem ganzen Scheiß. Das hätte eigentlich das Ende sein müssen. Aber nein, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einen Trittin, der in jeder Talkshow irgendwie von Karl Marx anfängt und da jetzt zwar nicht als Minister, aber halt in der Regierung halt insoweit beteiligt ist, dass er halt Abgeordneter ist, Grand Seigneur da irgendwie. Und diese ganzen jungen Heinis, die Klimajugend, die alle meinen, wir wissen schon alles und es wäre alles klar und wir müssen nur in die richtige Richtung marschieren und die richtigen Scheuklappen aufsetzen und die richtigen Dinge verbieten und die richtigen Sachen absolut setzen und alles andere niederbrüllen und rechts und bla und blub und weiß ich nicht was und oh mein Gott, die Welt geht unter und bla und blub und Halligalli und also es ist unglaublich und hier, da habt ihr euren Dahrendorf, lest ihn, ihr Idioten, scheiß Goel, ja, lies das Scheißbuch da, dann weißt du Bescheid, Alter. Und dann hör mir auf mit dem Blödsinn. Es ist unglaublich. Und das soll jetzt aber die Mitte-Regierung sein, die diesen ganzen Krempel normalisiert hat, dreimal durch den Wolf gedreht hat und der jetzt bei uns wieder rauskommt. Ne? Über auf Umwegen über Amerika, dann wieder zu uns zurück. Mit noch den ganzen Scheiß von Intersektionalität und Critical Race Theory dran gepinnt, wo ich auch immer noch drauf warte, auf die Ausschlusskriterien. Wo ist Herr Gohl und sein Ablehnen davon, kategorisches Ablehnen davon? Wo ist Herr Lindner? Wo sind die ganzen Leute? Ich hab hier gehört, wie ihr alle gesagt habt, oh mein Gott, der George Floyd ist umgekommen, was für ein Rassismus in Amerika. Das habe ich gesehen, ja. Und ich habe hier den Chef von Jungen Liberalen damals gesehen, der hier bei mir in Hannover, also von Jungen Liberalen Niedersachsen, der hier bei mir in Hannover zu dieser Demo hingegangen ist, wo ich nicht hingegangen bin, wo ich auf dem Weg hin war und dann nur gesehen habe, was für ein riesen Auflauf da ist, mitten in Corona und ich lieber umgedreht bin wieder. Und lauter so ein Scheiß. Das ist alles okay, das ist alles Anschlussfähigkeit, egal, weiß ich nicht, keine Ahnung, prima, super, Fortschritt. Das ist einfach nur hier Civil Rights Movement weitergedacht oder was weiß ich nicht was. Oder so ein Kack. Nee, das basiert alles auf dieser Scheiße, wo sie eigentlich 68 halt schon hätten wissen können, was wie das abläuft mit dieser Kulturrevolution. Und da gab es die Leute, die das geil fanden und die das wollten. Und wo so ein Dahrendorf, der nun wirklich alle, ja an allen diesen Punkten halt, wo die heute diese linksliberalen Anschlusspunkte da irgendwie sehen, London School of Economics, über Marxismus promoviert, eine sozialliberale Grundlagenprogramme ausgearbeitet, was weiß ich nicht was, von diesen ganzen Hanseln immer wieder als Kronzeuge herangeführt und der Typ sagt dann eben in diesem Buch, dass die halt 68 sagt ganz genau, was da damals war und hat sich damals mit diesen Leuten halt angelegt, die wir jetzt da, deren Denke jetzt halt bei uns komplett normalisiert ist und regierungsfähig und, ne, halt, wie gesagt, Antifa ist überhaupt keine Frage, wie deren Netzwerk aufgebaut ist. Deren Netzwerk reicht bis in die ins Parlament bei uns. Und das wissen wir, das ist ja eindeutig. Die Leute machen sich ihre Binden rum, die Leute stellen sich da an ihren Reden hin und verteidigen das alles. Und die Leute gehen auf irgendwelche Strategiekonferenzen und sagen, ja, hier Geld und Informationen an die Bewegung spielen, das ist doch prima, so lasst das alles mal machen und so. Wo ist eure scheiß Meinung dazu, Baum? Wo ist eure scheiß Meinung dazu, Mareile? Wo ist eure scheiß Meinung dazu, Herr Lindner? Wie er nicht alle heißt. Ne? Positioniert euch doch zu der Kacke mal. Aber nee, das ist keine Gefahr für die liberale Demokratie, ne? Weil das sind ja anschlussfähige Positionen von den Grünen. Ne? Oder das ist ja einfach nur Antifaschismus. Das ist ja einfach nur bla bla bla. Das ist ja einfach nur Feminismus. Das ist ja einfach nur XY. Ja, Rant aus. Haha, ja. Also Chris, warte, Chris, bitte. Das war gerade die längste Buchempfehlung, seit es Schokolade gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe schon länger gerantet. Also ich würde es zusammenfassen zu Kulturmarxismus. So, Price, was ist das? Warum sehe ich da das Wesen des Kulturmarxismus. Ja, na gut, wir sind ja bei gescheiterten Institutionen oder Institutionen, die in Verruf geraten sind. Da hatten wir ja schon FDP, Piratenpartei hatten wir auch kurz erwähnt. Und da liegt der Chaos Computer Club ja auch recht nah. Da gab es jetzt wieder den Chaos Communication Kongress, wie jedes Jahr. Aber ich muss gestehen, der ist in den letzten Jahren so abgedriftet in eine haltungsjournalistische Veranstaltung, hat sich so weit von dem ehemaligen Kern entfernt, wo unterhaltsame und informative Workshops und Vorträge gehalten wurden, wo immer zumindest ein paar neue Informationen hängen geblieben sind. Deswegen ist es total an mir vorbeigegangen dieses Jahr. Allerdings, vielleicht kommen mal wieder technisch bessere Talks. Hier haben wir einen Artikel von jemandem, der was ganz Oldschool-mäßiges gemacht hat. Der hat einfach mal eine Software auseinandergenommen, die im Einsatz ist in Oldenburg, glaube ich. Nee, Osnabrück, Verzeihung. In Osnabrück gibt es eine Software, eine App, die die Nutzer vom Nahverkehr benutzen können. Im Endeffekt können die einen Tarif wählen, sie steigen ein und dann wird automatisch gemessen, wie weit sie gefahren sind, wo sind sie eingestiegen, wo sind sie im Bus eingestiegen, wo sind sie ausgestiegen. Aber darüber hinaus werden noch sehr viel weitere Daten gesammelt. Ja, es wird per GPS noch bis 15 Minuten hinterher gelockt, wo sich die Leute aufhalten. So lassen sich Bewegungsprofile erstellen, dass man weiß, wo die Leute wohnen, wie sie sich fortbewegen, ob sie beispielsweise nochmal umsteigen in ein Auto, mit dem Auto weiterfahren oder mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Dann gibt es Datenbanken über außergewöhnliches Nutzerverhalten. Ja, ungewöhnliches Nutzerverhalten, beispielsweise wenn eine Person, die jeden Tag zur gleichen Zeit zur Arbeit fährt, ungefähr dann auf einmal abends nach Hause kommt und ein, zwei Stunden später direkt wieder wegfährt. Dann gibt es quasi ein Ereignis, der angezeigt wird. Ne? Da gibt es eine Ansicht zu verdächtigen Bewegungen, ne, wie es heißt. So sei etwa erkennbar, dass eine Person nach einer relativ kurzen Nacht bereits frühmorgens wieder eingecheckt habe und wohin sie sich bewegt hat. Das wird alles geflaggt, das wird alles in Datenbanken eingescannt. Da läuft im Hintergrund sogar eine Bonitätsabfrage bei manchen Sachen ab. Ja, wenn irgendwelche zu viele auffällige Verhalten protokolliert wird, dann gibt es einfach mal eine Krefo-Abfrage, weil die Tickets müssen ja irgendwann bezahlt werden. Ja, das ist ja auch so ein Teil. Datenschutztechnisch ist das halt alles ziemlich bedenklich, auch wenn die ganzen Sachen pseudonymisiert wohl verarbeitet werden, gibt es einfach zu viele Möglichkeiten, das aufzudecken in Klardaten. Wie gesagt, es lassen sich komplette Bewegungsprofile erstellen und Transaktionsdaten durch die Bezahlmethoden sind auch vorhanden. Also es ist alles nicht anonym, datenschutztechnisch extrem bedenklich. Wurde auch dem Datenschutzbeauftragten gemeldet und wird vielleicht nochmal überprüft. Fand ich sehr interessant, weil das so eine, da bin ich schon fast ein bisschen nostalgisch geworden. Das ist genau die Sache, wo es früher halt bei diesem Chaos Communication Congress ging. Ja, wie man die Bevölkerung informiert, passt auf, da wird Schindluder mit euren Daten getrieben und die Technik läuft so schnell, dass ihr als Laie das nicht nachvollziehen könnt, wie ihr da über den Tisch gezogen werdet. Ja, und im Zweifelsfall, die Daten werden ja gespeichert und können für andere Sachen dann auch benutzt werden. Da geht es auch direkt im nächsten Thema drum. Ja, hier ging es jetzt um den Nahverkehr und jetzt kommen wir zur Luca-App. Neue Geschäftsmodelle, wie Luca nach der Pandemie weiter Kasse machen kann. Ich weiß, ihr hattet, es gab auch andere eingereichte Artikel dazu. Vielleicht wollt ihr erst was sagen, was dazu war, weil ich glaube, ein anderer Artikel kommt da nicht mehr zu, oder? Zu Luca. Generell ist es ja so, dass die Bundesländer gesagt haben, wir wollen das jetzt auslaufen lassen, die Kooperation mit der Luca-App, weil wir im Endeffekt wird ja dieses Kontaktnachverfolgungssystem wird ja gar nicht mehr genutzt. Ja, also die meisten Bundesländer benutzen das gar nicht mehr. Und deswegen macht es, ne, also die Einführung, die Gesundheitsämter sind gar nicht mehr in der Lage und willens, die App sinnvoll zu nutzen. Die zum Beispiel Bayern hat Luca in den letzten 14 Tagen überhaupt nicht mehr zur Kontaktverfolgung eingesetzt. Zahl der abgefragten Kontakte in diesem Zeitraum 0. Ja, also im Endeffekt wird die App gar nicht mehr wirklich genutzt, nachdem sie jahrelang gefördert wurde. Marketingtechnisch wäre das, was quasi an Fördergeldern und an Netzwerkeffekten über die Landesregierung und die Bundesregierung in diese Firma eingebracht wurden, hätte ein Marketingwert von 52 bis 16 Millionen Euro. Die Luca-App ist eine der größten Apps jetzt in Deutschland mit 40 Millionen Nutzern, in Anführungszeichen. Wie viel davon originär sind, sei mal dahingestellt. Aber es ist im Endeffekt eine der größten Apps Deutschlands. Ne? Nur vergleichbar mit WhatsApp, Instagram und TikTok beispielsweise. Und in den ganzen Verträgen stehen halt so Sachen drin wie die Culture for Life, also die Firma, die App herstellt, hat das Recht, die Software außerhalb des Einsatzgebietes gegebenenfalls nach eigenem Ermessen zu kommerzialisieren. Ja, heißt, wenn die Nutzer die Nutzerdaten können halt auch für andere Sachen benutzt werden. Rein theoretisch müssten da nochmal neue Datenschutzerklärungen von den Nutzern eingeholt werden. Allerdings wissen wir ja, wie damit da teilweise umgegangen wird. Es ist jetzt ja schon der Fall, dass Luca jetzt schon weitere Services in die App aufgenommen hat, beispielsweise, dass man sich Speisekarten von Restaurants anzeigen lassen kann, was ja an sich schon über das originäre Geschäftsmodell bzw. die Datennutzung hinausging. Und da war auch keine erneute Zustimmung für die Datenschutzsachen notwendig für. Generell kann man sich ja vorstellen, dass die App halt überall genutzt wird, direkt um das Essen zu bestellen in Restaurants beispielsweise oder zu zahlen oder Tickets für Konzerte oder sonst, falls das mal wieder stattfinden sollte, irgendwie zu bekommen. Wird halt interessant, was da passiert, ja, weil, wie gesagt, die ganzen Bundesländer haben sehr, sehr viele Millionen an Geld da reingesteckt. Also zweistelliger Millionenbetrag haben sie ja tatsächlich auch an Geld reingesteckt. Wie gesagt, auf dem freien Markt wäre das 60 Millionen wert gewesen, was sie da reingesteckt haben. Und ja, da die lachen den ganzen Weg bis zur Bank, würde ich sagen. Ne? Der Smudo kann lächeln. Auf jeden Fall. Und da kann man jetzt munkeln, da kann man jetzt irgendwie drüber lachen, wie man will, dass die App jetzt nutzlos ist oder sowas, aber der hat sein Geld verdient, der wird in Zukunft sein Geld noch verdienen. Ich kann nur allen Leuten empfehlen, deinstalliert den Scheiß sofort. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob in euren Artikeln noch was anders war. Vielleicht habe ich es jetzt gut zusammengefasst für euch auch. Ich hatte noch so einen Artikel, da wurden Daten von Luca von der Polizei genutzt und dann haben sie sich aber ganz doll entschuldigt dafür hinterher. Also es war nicht so bemerkenswert. Ja, hier. Interessanter ist schon die A45 in Nordrhein-Westfalen. Die ist hinter Dortmund, fängt die an sozusagen und geht dann durch Sauerland. Und da ist halt diese Brücke hinüber jetzt sozusagen. Und da, ich weiß nicht genau, kann man sich vielleicht auf einiges einstellen, an Verspätungen mit Waren, vielleicht auch Nachschubsprobleme oder so. Auf jeden Fall wird die Brücke abgerissen und die Leute stehen im Stau den ganzen Tag, anstatt dass sie irgendwie vorwärts kommen. Das ist ziemlich ätzend und das wird noch 5 Jahre so weitergehen. Also wenn man in Ruhrpott will oder so, sollte man vielleicht die A45 vermeiden, beziehungsweise es wird auch zwangsvermieden, da kommst du gar nicht mehr so drauf. Bis Lüdenscheid Süd kann man da fahren. Ja, finde ich krass, das ist so ähnlich wie diese Schiffsunfälle, die wir ja eine Weile hatten. Da gab es auch so einen Kanal zum Beispiel, der verstopft war von einem Schiff. Ja, und hier diese große Talbrücke muss eben abgerissen werden. Ne? Ja, eine riesige Verkehrsader lahmgelegt. Infrastruktur-Kollaps. Hashtag Infrastruktur-Kollaps. Ja, die Leute fahren wahrscheinlich jetzt hauptsächlich über Wuppertal oder so. Das ist irgendwie auch dann entsprechend voll, ne? Und die Verkehrssituation in Wuppertal ist ja legendär entspannt. Ja, eben. Manche, also, gibt ja nur irgendwie eine Straße, die da durchführt. So ungefähr. So, Señores, es ist Teil für die spanische Teil von unserer Sendung nun. Ja, von Spanien lernen heißt halt siegen lernen. Das haben wir ja eben schon in dem Artikel über die Istanbul-Konvention gelernt. Und jetzt kommt aus Madrid die erste LGBT-Plus-Cryptocurrency der Welt. Seid ihr auch schon gespannt? Also es gibt jetzt schon mehrere Businesses, aber wie werden die Sachen gemeint? Wie meinst du das? Gibt es da eine biologische Mining-Komponente bei vielleicht? Du willst fragen, wie meinst du das? Nee, es ist heißt das Ding Gaycoin? Nee, Maricoin, was irgendwie wohl ein Wortspiel ist. Ich kann kein Spanisch, auf einen spanischen abwertenden Begriff für Homosexuelle. Was ich interessant fand, ihre Transaktionen heißen einfach cool und prägnant Trans. Also nicht Transaktion, sondern Trans. Ich habe da mal einen Trans gemacht und dir 8 Maricoin geschickt, damit du zum Friseur gehen kannst. Ja. Hat jetzt eine einwöchige Probephase in einem Stadtteil von Madrid. Und aber schon nächstes Jahr sollst du in ganz vielen LGBTQ+-owned Businesses damit zahlen können, rund um die Welt. Und die werden auch geprüft, also dass die halt LGBTQ+ freundlich sind und wer da irgendwen harassed oder so, fliegt dann aus dem Programm raus. Ja. Ja, nicht? Vielleicht machen wir es einfach so, dass jeder einzelne Mensch auf der Welt seine eigene Cryptocurrency kriegt. Wenn der Name davon so wirklich wie ein Wortspiel ist, halt zu einem erniedrigen Begriff für Schwule, dann stell dir mal vor, so Black Lives Matter macht so ein Ku Klux Coin einfach. Was soll das? Was soll das? Ich weiß noch, damals haben Leute mit, weißt du, so Muscheln haben sie verhandelt, ja, damals. Oder mit Kronkorken. Ja, aber Moment, also die Beleidigung der von außen zu benehmen und zu nehmen und sich dann selbst damit zu bezeichnen, ist doch ein üblicher Vorgang. Ja, aber ja. Halt, weißt du, so die Parallele dazu. Ja, aber die Kronkorken, die sind nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft, ne? Ja, aber die Zukunft ist Vergangenheit. Ja, denken wir darüber nach. Bäckerei muss keinen Gay-Cake backen. Ja, Mann, die stehen eh lieber so auf Creme. Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unzulässig. Ja, Großbritannien, nicht Amerika. Viele Leute kennen den Fall vielleicht aus Amerika. Da ist es ja so, dass ein Aktivist einen Gay-Wedding-Cake hat backen lassen wollen. Und der Bäcker hat halt gesagt, genau wie in diesem Fall mit der Begründung, sie sei christliches Geschäft und das Geld wurde zurückerstattet. Exakt das gleiche wie in Amerika. Man könnte fast meinen, dass dieser britische Schwulenaktivist Gareth Lee im Jahr 2014 sich den Fall in Amerika angeguckt hat und hat sich gedacht so, hey, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, mache ich das doch hier auch mal. Er hat im Endeffekt einen Kuchen mit Ernie und Bert und dem Slogan Support Gay Marriage, unterstützt gleichgeschlechtliche Ehe, die zu dem Zeitpunkt, also seit 2020 gibt es das in England, also das Thema hat sich erledigt, aber zu dem Zeitpunkt war es halt auch noch heiß umstritten. Zunächst hat er recht bekommen, der Bäcker wurde dazu verdonnert, den Kuchen backen zu müssen, der Bäcker hat das aber nicht gemacht, dann ging es zum Supreme Court in England und der hat quasi letztinstantlich für Großbritannien entschieden, der muss den Kuchen nicht backen, weil es geht nicht darum, dass der Typ, der es geordert hat, schwul ist, vielmehr will er keine Nachricht fördern, die er religiös zutiefst widerspricht und dementsprechend muss der Bäcker den Kuchen nicht backen. Und der Europäische Menschengerichtshof, dem England weiterhin untersteht, obwohl es nicht in der Europäischen Union ist, hat gesagt, wir nehmen die Klage nicht an, weil ja ist einfach formal juristisch schlecht gearbeitet worden und ist nicht richtig begründet worden und deswegen wird es zurückgewiesen. Also der Gerichtshof hat nicht dagegen entschieden, hat einfach gesagt, Junge, was willst du überhaupt? Geh mal nach Hause. Ja, es ist auch eine Idee, seinen Bäcker in der Nachbarschaft zwingen zu wollen, ihm eine Torte nach seinen Wünschen zu machen. Dass wenn er sagt, nee, dann eben nee. Kriegst halt einen anderen Auftrag, meine Güte. Komische Idee. Ja, I host the takeover of the FIC. Hier nur ganz kurz ein Artikel. Da geht es um die Chefin von der Einlagenschutzbehörde in Amerika. In Amerika gibt es ganz viele Sachen, die semi-staatlich sind. Das sind quasi private Unternehmen, die aber nach sehr starken, strengen Richtlinien geführt werden, dass sie nicht vereinnahmt werden sollen durch politische Machenschaften. Zumindest auf dem Papier. Und die Dame, die beschreibt hier in der Kolumne einfach, wie es gerade eine Kampagne gibt, wie die neue demokratische Regierung versucht, den Einfluss der republikanischen Abgeordneten oder der Leute, die halt auch in diesem Board sind, zu untergraben und vor allem die Position des Unparteiischen, der Unparteiischen, die sie dasteht, sie ist auch politisch weder dem einen oder anderen Lager zuzuordnen. Ihre Autorität wird dahingehend untergraben, dass immer wieder Vorschläge eingebracht werden, die sie nicht abgezeichnet hat, die handwerklich schlecht gemacht wurden. Es wird quasi ein richtiger Vorschlag erstellt. Beispielsweise geht es hier darum, wie können Banken fusionieren. Und anstatt über den handwerklich ordentlich überparteilichen Vorschlag abzustimmen, werden immer wieder die alten parteiischen Sachen hervorgebracht, die dann auch immer wieder daran scheitern, dass sie halt handwerklich schlecht gemacht sind. Sie sind einfach formal, scheitern sie, weil sie nicht richtig gemacht sind. Ja, es gibt ja Formalien, die eingehalten werden müssen, ja, bei Gesetzen und bei Vorschlägen, auch bei diesen semistaatlichen Sachen. Und das legt halt das, ja, lähmt das gesamte System und ist ziemlich, widerspricht so ein bisschen diesem ganzen Joe Biden-Narrativ, der ja sowieso in sich selber zerbröselt, dass er nur Einigung will und das Land einen will und so weiter und so. Also die kriegen da so, so diese Einsendungen, das sind dann so 100 Billion, 1 Million Trillion Dinger, ne? So ganz, ganz viele, wenn da der Sleepy Joe, Demokraten. Wieso machen die denn das dann genau? Also das Beispiel für den Trend, dass einfach diese überparteilichen Institutionen in Amerika untergraben werden. Das hat jetzt nicht angefangen, das hat schon unter George W. Bush natürlich angefangen, nach 9-11, dass halt immer mehr von diesen überparteilichen, neutralen Institutionen parteilich besetzt wurden, und das geht halt munter weiter jetzt. Ja, aber ja, das ist genau nichts. Der Punkt. So, unter Joe Biden würde man, wenn man da so denken würde, nicht meinen, dass er das machen würde. Also ja, das Narrativ würde sagen, die bösen Republikaner machen das die ganze Zeit, aber die Demokraten machen das halt genauso. Ja, genau das meine ich. Da gibt es keinen Unterschied. Aber was ist da Aquamation eigentlich? Ja, Aquamation. Aquamation, das ist im Endeffekt ein weniger klimaschädlicher Prozess, Leute oder Leichen zu entsorgen. Also im Endeffekt ist es ein Prozess, wo die Leiche über mehrere Stunden in einer Mixtur aus Wasser und Potassiumhydroxid, ja, also quasi eine starke Baselösung, quasi der Körper wird aufgelöst, am Ende bleiben nur noch die Knochen übrig, die man in ein feines Pulver mahlen kann. Ihr kennt diese Methode vielleicht aus Mafia-Filmen, also diese Assoziation kam mir direkt, aber das ist halt die derzeit wunderbar gefeierte Methode, um seine Körper zu entsorgen, um weniger CO2 auszustoßen. Ist in weiten Teilen der Welt noch illegal, das zu machen, also die Leiche muss weiterhin entweder bestattet und beerdigt werden oder bestattet und verbrannt werden, aber ne, da, womit werden diese Leichen natürlich verbrannt? Mit bösen, bösen fossilen Sachen. Und dementsprechend nehmen wir doch einfach die Methode, die sich lange Zeit bewährt hat, unter anderem auch in der Industrie, in der Lebensmittelindustrie werden Leichenteile mit dieser Methodik entsorgt, weil es auch billiger ist, als es zu verbrennen, beispielsweise. Ach so, das hat natürlich gar nichts damit zu tun. Es geht nur um den Klimaschutz. So kriegen wir das. Ja, und ich meine, irgendwelche Sachen wie Würde des Menschen oder dass der Leichnam irgendwie der Erde wieder übergeführt werden soll und nicht einfach aufgelöst wird, das ist natürlich. Ja. Aber wenigstens also, die Angehörigen also, können die Knochenreste sich irgendwo in der Urne hinstellen. Also. Also wenn man Verbrennung, Einäscherung so als Kremation bezeichnet, ja, dann könnte man das jetzt als Einsuppung bezeichnen. Einsuppung. Du bist doch Kremationist. Ja. Ja, da wird aber keine Creme gemacht, Mann. Also ich habe genaue Anweisungen hinterlassen. Man muss mir das Gehirn durch die Nase entfernen, mich dann ordentlich mumifizieren und mich in einer Pyramide, die zweimal so groß ist wie die von Cheops, beisetzen. Ist mit meiner PlayStation 7, ja. Also ich möchte mich der Allgemeinheit opfern und einfach künstlich am Leben erhalten werden, wenn mein Geist aussetzt und dann quasi wie in Matrix als eine Batterie an das Netz angeschlossen werden. Weil wir brauchen gerade jede Kilowattstunde, habe ich den Eindruck. Damit also, tue ich was für die. Also, Generation. Warte, dass die Leute dann so in einer Flüssigkeit da zersetzt werden. So. Warum die Leute in der Flüssigkeit zersetzen, wenn man sie als Batterien benutzen kann? Da kam mir halt so der Gedanke, halt, dass du halt wie bei Breaking Bad so einen Eimer hast, so eine Tonne, so eine gelbe, ja. Aber jetzt ist es halt grün, weil die ist biologisch abbaubar. Ja, ist dann so ein Schutzfilm, ohne Form, ganz groß ohne. Einbuddelt, ja, und dann ist biologisch abbaubare Tonne. Ja, es gibt auch ein anderes Verfahren, das nennt sich Kompostierung, und das ist in der Tat das, wie es heißt. Da wird der Körper halt zwischen so Sachen, die halt schnell Kompostierung auslösen, gelagert und also dann bei der einen Methode, Himmel ist auch nicht überall erlaubt. Bei der einen Methode, die wir gerade gesehen haben, da wirst du verdünnt, ja. So, und bei der Methode, die du meintest, so, da wirst du verdüngt. Ja. Genau, verdüngt. Aus den Knochen kann man ein schönes Windspiel basteln, das hält auch Hausierer fern, rät French Taunter 12. Aus den Knochen kann man auch so eine richtig gute Brühe machen. Das ist geschmacklos, das ist echt widerlich, jetzt ist Schluss. Sind wir wieder bei Soylent Green, oder wie? Nein, du bist versuppt, aber so zum zweiten Grade, ja. Versuppung zweiten Grades nennt sich das. So, weiter im Text, Gasversorgung in Deutschland, so von Flüssigem ins Gas. Ja, da kann man ja dann die Leute, die kompostiert werden, so Biogas-mäßig. Genau, Biogas. Ja, das wird auch nötig sein, wenn die Preise so weiter steigen, dann lohnt sich das sicher auch. Dann kann dein Auto weiterfahren, selbst wenn du nicht drin sitzt. Dass die Preise steigen, ist halt der Grund dafür, dass hier diese Firma gerettet werden musste. Es gibt wohl so eine Art Zwischenhandelsgesellschaft, Zweckgesellschaft nennt sich das hier, die Gasnetzbetreiber ja mit Gas versorgt oder so. Und die standen jetzt am Rande der Pleite und mussten von der KfW praktisch gerettet werden. Man munkelt dreistellige Millionenbeträge eben, also ganz ordentlich, ne? 200-400 Millionen mal eben so da rein, weil die Preise so massiv gestiegen sind im Dezember. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Ob die Heizung noch ausfällt dieses Jahr. Ne? Was diese Gesellschaft macht, nur kurz mit einer Analogie von der Börse. Ja, wenn man eine Aktie kauft oder verkauft, dann will man ja immer jemanden finden, der die Aktie auch kauft. Wenn aber gerade niemand da ist, der die Aktie kaufen will von dir, dann steht in der Mitte ein Market Maker, der die Börse darstellt oder für zu weit, da ist jemand, der hat einfach hunderte von diesen Aktien, dass er immer den Markt liquide halten kann. Und hier diese Gesellschaft, die macht das gleich auf dem Gasmarkt, dass sie einfach immer ganz viel Gas hortet und dann, wenn es halt Engpässe gibt bei Angebot und Nachfrage, dass sie dort quasi aus ihren Reserven zwischenspringen können, damit es nicht zu sehr krassen Preisfluktuationen kommt. Und das konnte sie. Die haben jetzt wohl das Problem gehabt, dass sie sich selber nicht genug eindecken konnten. Genau. Das richtig verstanden habe, um diese Funktion sicherzustellen. Da das aber eine Grundfunktion ist, die auf dem Markt durchgeführt werden muss, musste die KfW jetzt da einspringen mit Sonderliquidität. Ja, ja, also die sind dann praktisch vor der Platte gerettet worden. Die Stromanbieter betrifft das nicht unbedingt. Die von diesen Billiganbietern, die praktisch nur so Kunden durchleiten, werden wohl draufgehen jetzt in Kürze. Und da sind eben auch schon einige, die haben schon ihren Kunden Bescheid gesagt, dass sie irgendwie, dass sie demnächst dann sich jemand anders suchen müssen, so ungefähr. Einige sind auch schon direkt haben komplett ausgeschaltet. Ich glaube, Stadtwerke auch dabei. Das wird jetzt immer teurer, beziehungsweise hier wird einigen Kunden ja so ein Horrorvertrag im Prinzip nur angeboten. Und was anderes gibt es dann irgendwie einfach gar nicht. Die Frau kann sich natürlich jetzt einen anderen Anbieter suchen, aber die Grundversorgung ist jetzt erstmal tatsächlich so, wie es im Titel steht, bei 1200 Euro im Monat. Also ich denke auch, da kommen dann Leute auf dich zu und haben so Gespräche mit dir und da fallen schon ziemlich viele Strommann-Argumente. Boah, wahrscheinlich, ja. Na? Ja, ich meine, der Punkt ist einfach, dass es teurer wird, ne? Und wie viel teurer, das ist halt die Frage. Also, wir haben heute noch so einen Ausschnitt gesehen von dem Putin, wie sie sich kaputt gedacht haben über die deutsche Energiewende. So langsam wird es mal Zeit, dass die Leute aufwachen. Und ja, die CCS-Technik hier, die vorgestellt wird in dem Artikel hier von Norwegen, die wäre vielleicht eine Möglichkeit dafür, aber die ist in Deutschland verboten. Und ich hatte letztens einen Vortrag gehört von diesem Fahrenhold, der hat erzählt, dass die Technik ziemlich weit wäre, dass man damit praktisch das CO2 aus dem Schornstein gewinnen kann, absaugen kann von den Kraftwerken, aber auch von anderen Fabriken. Und das irgendwie zusammenpackt und irgendwie unter der Erde. Momentan ist es wohl so, dass man das Gas unter in die Erde drückt oder so. Aber ich denke mal, das wird dann vielleicht auch chemisch nochmal wandeln können und dann irgendwie als Paket oder so, da hätte man praktisch die Kohle wieder in der Erde oder so. Ob man das dann wieder zur Energiegewinnung gewinnen kann, ist nochmal eine andere Frage. Aber Fakt ist, dass diese Technik ganz schön weit ist und dass wir auch diese Kohle, die Kohlekraftwerke daher nicht unbedingt abschalten müssten, wenn wir die einfach sauberer machen würden, ne? Ja, einfach ist, weiß ich halt nicht. Das ist auch das, was... Ja, es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Und es kostet auch ein paar Euro, aber es ist möglich. Ne? Was mir in diesem Artikel hier halt gefehlt hat, das ist jetzt hier so richtig so ein Ja, Bericht mit, wo alle möglichen Protagonisten irgendwie eingeführt Ja, ich wollte werden hauptsächlich das Thema mal und aufgreifen, weil wie die halt das so machen und so, aber was mir hier halt komplett gefehlt hat, ist, also sie reden halt von Norwegen und dass sie das jetzt im großen Stil betreiben wollen und dass da irgendwie die Regierung alles mögliche zuschießt, um das jetzt irgendwie machen zu können. Aber was sie hier halt nicht sagen, ist, wo die Energie dafür herkommt, weil meines Wissens nach ist halt das Hauptproblem bei dieser Carbon Capture and Storage Geschichte, dass das sehr energieintensiv ist. Und wenn ich jetzt natürlich diese Energie nicht übrig habe und ich weiß halt nicht, ob die die übrig haben halt aus Geothermie oder so, das hat man ja auch schon irgendwie gehört, dann macht es halt wieder keinen Sinn, weil wenn ich natürlich erst jetzt irgendwie ein Kraftwerk brauche, um CCS zu machen, dann macht das ja wieder keinen Sinn. Ne? Dann habe ich ja wieder CO2-Emissionen. Ja, das wäre richtig, ne? Die Aussage war, das kostet ein bisschen. Wie viel, das weiß ich nicht genau. Empfohlen wird es aber auch unter anderem von der IPCC. Also die wollen das schon auch, dass das gemacht wird sozusagen. Ja, aber der Aber in Knackpunkt an der Deutschland ist das Sache, verboten. der Und dass das Knackpunkt. verboten ist, das ist ja nochmal irgendwie ein Schritt darüber hinaus, dass man sagt, man macht das vielleicht nicht Ja, oder so, aber steht ne? ja hier eigentlich auch drin, warum sie das Aber quasi warum im ist es Endeffekt verboten? Ja, das verboten stand da auch haben? drin irgendwie, eine Ja, Erklärung. stand da halt drin, damit das nicht als Vorwand genutzt wird, um Die Industrie die nicht umbauen zu müssen, Laufzeit genau. von Kohle zu verlängern, ja. Im Genau. Endeffekt, Na ja. super. Wenn Wie man die viele verlängern möchte, ist. Kohlekraftwerke, wie viele Kohlekraftwerke braucht man, um ein CO2-Capture-Ding zu Ja, das ist betreiben? eine gute Frage. Das weiß ich nämlich auch nicht. Meines Ja. Wissens nach nämlich eine Menge. Weil das ein sehr energieintensives Unterfangen, wie gesagt, ist. Und das ist halt der Knackpunkt. Es kann sein, dass die Norweger Naja, da dann mit baust du Geothermie oder halt ein so. paar Kernkraftwerke daneben. Ja. Aber das wollen sie auch wieder nicht. Ihr wisst doch, wie da aktuell das Gerede irgendwie ist. Aber ich warne halt sofort zu sagen, das ist so toll und wir wollen das einfach nur nicht, weil Ja, ich finde nur, dass das das ist verboten halt die wird, ne? Frage, die man im Endeffekt beantworten muss. Und die wird hier halt nicht beantwortet. Und deswegen hilft mir das leider nicht viel. Also ich weiß nicht, ob sich Ja, der wie Herr gesagt, die Polter, Aussage von Fahrenholz das war, ist wir hier ja auch können das. von der Taz wohlgemerkt, ne? Also keine Ahnung. Wir sind ja so eine grundkritisch in der Beziehung, ne, eigentlich. So gesehen. Aber das wäre halt der Knackpunkt. Das muss man halt beantworten. Wir hatten das ja auch schon irgendwie, Ja, dann finde ich das mal raus. Ich dieses finde das CO2 raus. aus der Luft fischen, das mit Geothermie, das hat man ja auch vor ein paar Wochen schon mal auf Island oder so. Also das wollen auch irgendwann Leute machen. Und wenn man diese Aus den Energie über Luftfischen hat, ist was anderes. Ne? Das ist natürlich, da ist ja viel weniger drin. Ne? Also wenn als man das über hat, dann geht das halt auch. Aber man muss es halt überhaben. Und ich weiß jetzt nicht, ob die das überhaben. Ne? Ansonsten ist es halt einfach nur weil die den Platz haben, um das irgendwie zu behalten, ist ja schön. Achso, sie hatten aber Und doch einen Preis reingeschrieben. Sie haben doch reingeschrieben, dass es pro Tonne CO2 30 bis 50 € kosten würde etwa. ja, aber der Knackpunkt ist doch, wie viel Emissionen brauchst du, um das dann da unterzubringen? Das ist ja der Ja, Knackpunkt, ob das okay. dann überhaupt auch was bringt. Man sollte Und natürlich das nicht, das wird nicht mehr ausstoßen, sag ich mal, sonst wollen wir das natürlich nicht machen, das ist schon klar. ja, ja, genau, im deswegen Regelfall fallen wir das auch, halt wie schon viele mehr ausstoßen. Das Kohlekraftwerke ist ja braucht man gerade der dafür? Witz. Im Das ist halt. Regelfall bist du da nämlich dick im Ja, das kann doch nicht Minus. mehr ausstoßen, als man da in die Erde reindrücken kann, Doch, sozusagen. klar, Ja, natürlich. gut. Es ist Ja, sehr, gut, wie dann, gesagt, es ist okay. ein sehr Dann energieintensives soll es nicht mehr Verfahren, nach aus, allem, dann was soll es ich nicht mehr weiß. ausstoßen, als die Kohlekraftwerke sonst ausstoßen. Ich weiß es nicht genau. Also muss man doch irgendwie auch Naja, eine nee, sinnvolle. nicht mehr Da gibt als es ja die sicher auch eine sinnvolle ausstoßen, Grenze, sagen wir so. aber es ist halt sehr energieintensiv. Also ne, und deswegen wird es halt nicht im Positiven sein an der Stelle, sondern eher im Negativen. Und deswegen musst du die Energie halt überhaben, sonst macht es keinen Sinn. Also überhaben im Sinne von CO2-neutral überhaben. Aber ja, mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall nur das so hingestellt wird, nach dem Motto, ja, wir machen das einfach nur nicht, weil wir so blöd sind, keine Ahnung. Also, wo eher nicht, Also aber das gemacht fehlt halt in wird diesem das Artikel halt auch. nicht, weil, ja, das stand ja da, weil die Energiewende das sonst verzögert werden könnte oder so, weil der Umbau sonst verzögert werden könnte. Ja, und sie haben Also gesagt, ich, wie dass sie gesagt, angeblich muss doch Platz wenigstens mehr haben für. rausgezogen werden können, als man sonst in der Atmosphäre hätte. Platz haben sie angeblich Also. für 100 Jahre das, was wir im letzten Jahr irgendwie ausgestoßen haben. In Norwegen haben sie geschrieben. Ja, genau. Ja, und Turkmenistan, die wollen auch Platz. So, da ist halt so dieses Gateway to Hell. So, das klingt halt wie so wie von der Coverband von AC/DC. So, nicht Highway, sondern so Gateway. Ja, hier, liebe Gateway Leute, seht ihr to eins der wenigen menschengemachten Weltwunder, sage ich Hell. jetzt mal Naturwunder, der Krater von der Weeze. 70 Meter Durchmesser, 20 Meter tief. Das ist, seit 1971 brennt dort ein Feuer, was nicht zu löschen ist. Da wollte eine sowjetische Explorationsfirma ein Gasfeld anbohren. Dabei ist der Kran mit dem ganzen Gerät in quasi diesen Krater reingestürzt und hat dieses Feuer quasi nicht verursacht. Es ist ein bisschen umstritten, wie das Feuer zustande kam. Es kann sein, dass es durch einen Arbeitsunfall passiert ist. Es kann aber auch sein, dass die Sowjetregierung gesagt hat, bevor hier diese ganzen Gase und anderen toxischen Elemente austreten. Und das ist ein ziemlich großes, eine ziemlich große Öffnung und ein ziemlich großes Gasvorkommen dort in der Wüste. Es hätte, also das sage ich deswegen, weil große Bevölkerungsschäden hätte es da nicht gegeben. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die Sowjetregierung wirklich den Bevölkerungsschutz im Sinne hat, dann haben die das Feuer absichtlich gelegt, damit halt die ganzen toxischen Elemente abbrennen und nicht die Bevölkerung vergiften. Das ist zumindest die offizielle Story. Also was da ganz genau passiert ist, ist nicht so ganz klar. Merkt ihr vielleicht? Also was du sagen willst, ist Turkmenistan die Brandstifter. Turkmenistan ist halt ein lustiges Pflaster. Ich meine, nebenan geht es ja gerade ziemlich ab in Kasachstan, aber in Turkmenistan herrschen halt noch ein bisschen autoritäre Verhältnisse. Und hier ist es im Endeffekt so, dass jetzt vor 10 Jahren schon mal versucht wurde, eine Aktion zu starten, um dieses Feuer zu löschen. Das ist gescheitert. Und da soll jetzt nochmal ein weiterer Ansatz gefahren werden, weil es ja, ich meine, das Feuer brennt seit 50 Jahren. Seit 50 Jahren. Und es macht natürlich die Umgebung nicht, es macht es unmöglich, in der Umgebung halt industriell Gas zu fördern. Das Gas geht verloren. Dann hatten wir es ja gerade, die Norweger verbuddeln das Gas unter der Erde, um CO2 der Atmosphäre zu entziehen. Das ist quasi das krasse Gegenteil. irgendwie allein dieser Krater ist irgendwie für ein Drittel der gesamten Emissionen des Landes zuständig. Irgendwie sowas. Ja. Und es ist allerdings ein Touristenmagnet. Ja, deswegen, es gibt auch einige Leute in der Gegend. Man munkelt auch, dass vor 10 Jahren dieser halbherzige Versuch, das Feuer zu löschen, daran gescheitert ist, dass er sabotiert wurde von der Tourismusbranche. Also ein rundum lustiges Thema, habe ich noch nie was von gehört. Und vielleicht gibt es ja noch weitere lustige Fakten, die man dazu recherchieren kann. Das Gateway to Hell in Turkmenistan. Also, was passiert, wenn das Feuer raus ist? Kommt dann der Satan rausgeklettert? Also I'm on a gateway to hell. Dum. Also ich habe dem Pfad in die Hölle habe ich gratuliert zum Geburtstag. Das letzte Mal, als ich hier Fahrt zur Hölle hatte, hatte ich vorher den heißen Chili-Burger. Da hatte ich auch brennende Loch. Ja, aber das ist auch so ein Ding, weißt du, so wie viel CO2 kommt da in die Atmosphäre und wie viel von dem wird dann zu Methan? 22. Ja, aber nur ganz wenige erreichen die Methanstufe. Die meisten komm in die Gruppe, dann kommst du auch in die Methanstufe rein. Turkmenistan, ey. Das waren die Weltraumaffen. Ja. Und das war das Turkmenistan-Loch. Ja, und Elbegeist, wir wissen das, dass es in Appalachen einen Ort gibt, wo so eine Kohlemine seit 100 Jahren brennt. Ja, die haben die da kennen wir auch, wir kennen alle, wo es brennt. Die haben da in den Appalachen nichts zu lachen. Die Appalachen zurückklappen. Appalachen. Ja, der ewig brennende Wald, hoffentlich nicht. Barrierefreier Wald, bitte. Lasst euch nicht gendern. Fördert, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet, auch im neuen Jahr. Zerschmettert, was der Freiheit dient und fördert, was ihr schadet. Genau das. Wir haben den genau, OPEX zerschmettert der safespace.net und geht auf AA-Stiftung. Nee. Und denkt immer dran, dass mich die Arschgeigen hier immer an einer sehr merkwürdigen Stelle in meinem Redefluss unterbrechen. Und denkt auch immer daran, egal wie schlecht es euch geht, wenigstens wart ihr nicht auf der Schlaumann-Stiftung aktiv. So. Oder bei der Humbug-Universität. Oder auf thatsafespace.com, Knicklicht und Miete pro Kopf. Genau, und knickt auch alle Schranken ein, die euch vom in den Wald gehen hindern, bedrohen. Gibt es ein paar Lachen eigentlich auch einen App-Store? App-Alachen. So, gute Nacht. Ja, genau, schlaf gut. Ja, tschüss.